Sonntagabend, 18 Uhr, es ist Weihnachten, die Weltraumaffen sind da. Ist doch gar nicht mehr Weihnachten. Doch, natürlich ist noch Weihnachten. Immer diese Diskussion hatte ich gestern auch schon. Es ist Weihnachten am 25., am 26. Und was haben wir heute, den 26.? Gerüchte. Ja, man kennt das doch. Advent, Advent, das fünfte Lichtlein brennt. Dann hast du Weihnachten verpennt. Nur dieses Jahr ist tatsächlich noch Weihnachten. Also im Weltraum hört euch niemand schneien. Ja. Weiße Weihnachten im schwarzen Weltall, oder wie? Ja, aber heute ist nicht nur der zweite Weihnachtsfeiertag. Nein, nein, nein. Heute ist auch ein ganz besonderer, kultureller, besonderer Tag. Und zwar der Tag der ersten Kinara. Es gibt ja nicht nur Weihnachten, es gibt ja auch andere Jahresendfeste, sowas wie beispielsweise Kwanzaa. Wem Kwanzaa kein Begriff ist, das ist im Endeffekt ein afrikanisches Erntedankfest, was zur Weihnachtszeit gefeiert wird, um dem christlichen imperialistischen Weihnachtsfest etwas entgegenzusetzen. Und heute ist der erste Tag der Kinara, der erste von 7 Kwanzaa-Tagen und Nächten. Ob da was gelernt, oder? Kwanzaa. Und was macht man da so traditionell? Man zündet eine Kerze an und beschwört bestimmte Begriffe. Es gibt zum Beispiel den Begriff der Umoja, der Einigkeit, das Streben nach und Erhaltung von Einigkeit in Familie, Gemeinschaft, Nation und Rasse. Das Prinzip der Selbstbestimmung, sich selbst definierend und für sich selber sprechen. Das Prinzip der Zusammenarbeit und Verantwortung zu Eigenmachung und gemeinsame Schaffung von Lösungen, Ansätze für Probleme von Mitmenschen und so weiter. Also es hat einen leichten sozialistischen Touch, sagen wir es einfach mal. Ich wollte gerade sagen, es ist von Soziologen entworfen worden, das Fest. So, wir brauchen noch ein Fest für Afrika, was packen wir dann da mal rein? Ja, Kwanzaa. Ja, und Festivus ist heute auch, ja. Feiert man das auch hier beim Wakanda? Festivus. Oder wie der Average Atheist sagt, sag mir Kwanzaa, sag mir wann. Also hat der Price doch eben gesagt, die nächsten 7 Tage. Hör doch mal zu. Genau. Apropos sagen und nicht sagen. Wir lassen uns nicht hetzen, OPEX. Was bin ich sehend? Das bin ich fragend. Ja, die gute Hetze im Netze. Wir haben einen Artikel aus der SZ, unter anderem vom Geheimdienst Maskolo und von Ron Steinke. Und es geht im Endeffekt um das Netzdurchsetzungsgesetz, was ja ab Februar kommenden Jahres in vollen Vollzug sein soll. Und hier werden einige Stolpersteine beschrieben bei der Umsetzung des Gesetzespaketes. Beispielsweise das Ganze hatten wir ja auch schon mal vor einem Jahr, da ist das Ganze ja schon mal gescheitert, weil es einfach so schlecht formuliert wurde. Da haben wir uns noch gefreut, aber natürlich wussten wir, das Ganze wird nur neu formuliert und wird dann doch durchgepeitscht werden. Und wurde ja auch so gemacht. Jetzt ist es im Endeffekt so, dass Google und Facebook noch vor Gericht Einspruch eingelegt haben gegen 2 konkrete Passagen. Und da geht es nicht mal um, es gibt ja sehr viele Gründe, warum man das Ganze kritisieren kann. Unter anderem die Upload-Filter, die komischen Kriterien, wann was gelöscht werden muss. Eine Sache, die Google und Facebook selber beklagen, ist die Weiterleitung der Daten an polizeiliche Dienststellen. Ja, dass Facebook und Google im Endeffekt prüfen sollen, ob bestimmte Posts strafbar seien und Google und Facebook sagen, Daten in einem Massenverfahren an eine Polizeibehörde weiterzuleiten und die Prüfung einer möglichen Strafbarkeit in die Hände von Unternehmen zu legen, ist unverhältnismäßig. Meiner Meinung nach zu Recht. Deswegen wird die ganze Sache vielleicht nochmal auf Gesetzesebene verzögert. Es ist jetzt schon so, dass Facebook und Google mit den entsprechenden Bundesministerien schon Stillhaltevereinbarungen getroffen haben. Die werden hier sogar mit Aktenzeichen in dem Artikel genannt. Und dass quasi ja andere Unternehmen wie TikTok noch gar nicht angefangen haben, überhaupt Mitarbeiter einzustellen, die diese Tätigkeiten dann überhaupt durchführen könnten, sprich die Daten auswerten und dann an die Polizeidienststellen weiterleiten. Währenddessen bei der Polizeidienststelle schon über 200 Beamtinnen und Beamten in der zentralen Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet quasi ab dem 1. Februar ihre Tätigkeit beginnen und dann laut besorgten Bürgern von der Hate-Aid-Organisation dann da sitzen und Däumchen drehen, das geht ja gar nicht. Alles in allem, das ganze Chaos geht weiter, handwerklich absoluter Griff ins Klo, wie von Anfang an. Man kann ja auch handwerklich nicht ordentlich arbeiten, weil das, was da juristisch gerechtfertigt sein soll, ist ja hoch fragwürdig und dementsprechend, ja, es wird, ich bin mal gespannt, was da jetzt noch kommt, ob die wirklich nochmal einen dritten Anlauf bei der ganzen Sache machen. Es sieht für mich jetzt eher so aus, als ob die das einfach mit irgendwelchen Nebenvereinbarungen machen. Ja, diese Stillhaltezusage, die da an Facebook und an Google gegeben wurde von den Ministerien, ist halt schon sehr seltsam. Vor allem frage ich mich, die ganzen anderen Unternehmen, es sind ja auch andere Unternehmen davon betroffen, ist das für die nicht ein Wettbewerbsnachteil, wenn die sich an das Gesetz halten müssen und die beiden großen Unternehmen nicht? Also mal gucken, da ist noch nicht alles in trockenen Tüchern. Vielleicht wird das Ganze doch nochmal nach hinten geschoben. Man kann es ja nur hoffen, ne? Ja, ansonsten steht ja schon die Infrastruktur. Also YouTube und Facebook haben alle anderen Sachen schon personell aufgestockt. Die stören sich halt nur an der Prüfung, ob es strafbar sein soll und ob es dann an die Polizei weitergeleitet werden soll von denen. Das Ding daran, was mir nicht gefällt, wo ich noch Verbesserungsbedarf sehe, ja, ist natürlich in dem ganzen Ding, dass alles irgendwie anders regeln oder überhaupt nicht haben, so klar. Aber wenn man das schon haben muss, dann sollte man auch so, nachdem die Leute massenhaft gemeldet werden und dann verurteilt, ja, dass es eine Anlaufstelle gibt, bei der, besonders wenn man meint, ja, hier, das sind alles radikale Leute, ne, dass man dann den Leuten so psychologische Beratung anbietet im Nachhinein. Weißt du, sowas gab es überhaupt bei meinem Fall nicht. So, ich bin ja eins Hassverbrecher so. Und von daher, das war so ein Ding, das hat mich am meisten da rausgerissen, weil du wirst einfach nur durchbearbeitet, verurteilt und dann stehst du da und ja, es ist halt Dienstag, weißt du, so zum Beispiel. Aber wenn es im Nachhinein irgendwie eine Beratung gäbe oder irgendwie, dass man darüber mit jemandem reden könnte vom Staat, das wäre auch ganz gut. Also, dass nicht nur einfach das Gesetz durchgepusht wird von, ja, hier Social-Media-Plattform, meldet mal irgendwie, macht mal Meldeplattformen auf, ne? Sondern dass der Staat selbst nicht nur die Richter ausbilden müsste zuerst, die halt korrekt entscheiden und unterscheiden, was Kultur ist im Internet und was Hassrede ist, ja, sondern auch dann, selbst wenn man das nicht macht, eine Anlaufstelle zur Nachberatung halt hat. Sowas hat der Staat nicht für notwendig gehalten. Und deswegen sage ich immer, das ist der inkompetenteste Zensurstaat, den es gibt. So. Es ist handwerklich richtig schlecht gemacht und es bietet einfach viel zu viele Kafka-Fallen. Wenn du dir beispielsweise vorstellst, Facebook muss Sachen melden, die illegal sind. Aber, oder nehmen wir einfach mal YouTube. YouTube muss Sachen melden, die illegal sind. Wenn ein Video hochgeladen wird, dann dürfen die Inhalte nicht hochstellen, weil sie illegal sind. Das heißt, beim Upload-Vorgang kommt schon irgendeine Thematik, die wahrscheinlich analog wie das Copyright-Verfahren sein wird, bevor du das Video veröffentlichst. Wirst du darauf hingewiesen und du wirst gesagt, okay, nimm diese Passage raus oder editiere das Video, dass du halt wieder, dass du keinen Copyright-Verstoß hast. Und wenn man, aber das Problem ist ja, wenn die gleichzeitig alle Straftaten melden müssen, dann kommt man ja in die Situation, du lädst etwas hoch, von dem du gar nicht weißt, ist es legal oder ist es nicht legal. Und dann kannst du A sagen, okay, YouTube hat mich das hochladen lassen, dann kann ich ja davon ausgehen, dass es legal ist und dann trägt YouTube die Verantwortung. Das ist das ist ein Risiko für YouTube. Es kann Leuten egal sein, aber es ist nun mal, es ist eine Kafka-Falle. Und die andere Sache ist die, du lädst was hoch, YouTube sagt dir, das ist illegal, du schneidest das raus, aber YouTube meldet dich trotzdem, weil du hast es ja versucht. So, ja, das sind einfach unhaltbare Zustände, die da dann herrschen. Ne? Ja, und genau das deswegen meine ich ja, wenn man die Route gehen will, die man jetzt schon angefangen hat auszubauen, also das andere Ding von dem, was du jetzt geredet hast, ne, wo das eben nicht gemacht wird, so, dann würde ich trotzdem gern mal Transparenz haben und wissen, so, wer darf denn was sagen, ja, so, und was darf denn gepostet werden und was nicht, weißt du, da hätte man damit anfangen sollen und nicht einfach nur sagen, ja, mach Meldestelle auf, da können Leute 200 Mal am Tag irgendwen melden, egal ob es zustimmt oder nicht, so. Das ist halt Quatsch von diesem Gesetz her und das ist halt ja schädlicher, als es heilend ist. So, damit machst du auf jeden Fall Spaltung nicht weg mit Zensur, sondern mit Archivierung. That's safe space. So, jetzt habe ich alles gesagt. Das liegt alles am Rassismus. Gefährliche weiße Weihnachten. Viele Austauschstudierende, ausländische Arbeitskräfte, Geflüchtete oder Alleinstehende werden an den Feiertagen allein sein. Das hat auch Vorteile, sagt Mohammed. Er wird das wissen. Er wird das wissen. Und warum verwendet der hier ein Bild von einem Wald mit Schnee, Mann? Das ist. Ich wette, der Amjahid, das ist ein U-Boot von den Weltraumaffen. So, der weiß ganz genau, was die Leute lockt, so ein Wald mit Schnee. Im Weltraum. Ja, was steht denn da drin? Als ich zum Studium von Marokko nach Tübingen gezogen bin, hatte ich noch viel privat mit Deutsch-Deutschen zu tun. Was macht dieser Satz mit euch? Doppeldeutsch, Alter. Aber ich dachte, Deutsch gibt es gar nicht als Kultur. Also wie kann er da überhaupt mit Deutschen was zu tun haben? Ich finde das erstmal richtig. Also die Implikation ist ja, damals hatte er noch was mit Deutsch-Deutschen zu tun, heute nicht mehr. Also er kauft nicht bei Deutschen. Mhm. Anscheinend. Also, keine Ahnung. Ja, aber er kauft schon bei Deutschen, weil er hier Steuern zahlt. So, hoffe ich. Ich weiß nicht, ob er Steuern zahlt. So, mit Freundschaften und gemeinsam kochen und ins Theater gehen. Kurz vor meiner ersten Weihnachtszeit als Student fragen mich meine weißen KommilitonInnen, wie ich denn ins ferne Afrika komme, um dort mit meiner Familie zu feiern. Ist er kein Weißer oder was? Auf meine Antwort, dass ich die Weiterreise aus finanziellen Gründen nicht antreten könne, reagierten viele emotional. Eine Studentin war den Tränen nahe bei dem Gedanken, dass ich die Feiertage allein verbringen müsse. Für eine performativ christliche Einladung in eine Allmann-Familie hat es aber nicht gereicht. Kurze Frage, vielleicht haben wir das noch nicht angesprochen, aber da steht Kolumne, die Nachrichten. Hatten wir das schon mal? Ach ja, haben wir uns schon. Ja. Das ist sein Kolumnentitel, so wie die andere halt Habibitus heißt. Ach, schön. Also er möchte gerne in eine Allmann-Familie eingeladen werden, performativ christlich, aber eigentlich will er mit Deutsch-Deutschen ja nichts mehr zu tun haben. Du zeichnest ein widersprüchliches Bild, kleiner Mann. Ganz, ganz ehrlich. Ja, ich glaube, da haben wir auch die ganze Psychologie ausgebreitet. Ne? Im Endeffekt ist es so nach dem Motto, ihr findet mich komisch und den Krempel, den ich erzähle, falsch. So. Ich wollte ja mit euch sowieso nichts zu tun haben, ihr Dreckigen. Will er das nicht? Hat er gesagt, hat er geschrieben oder was? Oder sich die Leute angeblich verändert vielleicht? Wäre auch noch eine Möglichkeit. Ich habe mich damals gefreut, dass Feinde, die alle weg waren. Endlich konnte ich mich von der klassistischen Wucht des deutschen Hochschulwesens erholen und von der unangenehmen Atmosphäre von Tübinger GrünenwählerInnen umgeben zu sein. Keine rassistischen Nebensätze in Seminaren, niemand kommentierte meinen pechschwarzen Haarhelm. Keiner konnte mit mir über meine persönliche Haltung zum Islam reden. Schön. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ist das nicht schon ein gefährlich weißer Zug von ihm, wenn er kritisch über Islam reden will? Ich weiß ja nicht. Am Abend hörte ich ein Röcheln. Der griesgrämige Ehemann der Hausmeisterin stand im Treppenhaus mit einem riesigen Fleischermesser bewaffnet. Ich stand an der Treppe im zweiten Stock, er war schon in den ersten Stock geschlichen. Er habe aus seiner Wohnung im Erdgeschoss Geräusche gehört und sei sich sicher gewesen. Einbrecher. Er stellte mir Fragen, um zu überprüfen, dass ich wirklich Student war. Seine Frau bestätigte ihm, dass ich der Mohammed aus dem zweiten Stock sei. Ich hatte mit ihr in den ersten Monaten gebondet, weil wir beide die Hygieneprobleme der privilegierten Akademikerkinder unerträglich fanden. Ein Aktenzeichen XY Xmas Edition blieb uns so erspart. Ein echtes Weihnachtswunder. Ich finde es schon interessant, wie er das so framed, ja, wie er es so darstellt und beschreibt schon. Weil da hört jemand von unten, dass da irgendwie ein Geräusch ist, nimmt sich ein Messer, um sich selbst zu schützen, geht hin, fängt erstmal an mit Sprache, anstatt hinzugehen und den abzustechen, weißt du? Und das wird so dargestellt wie, ja, der hat mich angegriffen. So, fast wäre es dazu gekommen. So, ja, das warum, ist so. Warum sieht er überall eine Gefahr für seine Existenz, Alter? Die Leute reden mit dir. Das Messer ist zu selbst. Aber guck mal, die Gefahr für die eigene Existenz zu sehen, ist ein Grundfeeling, um in dieser Woken-Nummer mitmachen zu. Guck dir die Vierfachmutter an, die ständig glaubt, Nazis würden sie umbringen. Ja, aber und, was bringt dir das anderen. Für deine eigene Weltanschauung? Welche irgendwie. Du bist ein Opfer, du bist ein echtes, braves, aufrechtes Opfer, das in dem Sturm von Gegenwind und Rassismus aufrecht steht und seine Meinung sagt über ja, die das kannst du ja gern sein wollen. Griesgrämigen Almans. Das kannst du ja gern sein wollen, aber weißt du, so von den Prioritäten in deiner Weltanschauung solltest du doch zuerst immer wollen, dass du sicher bist und gesund und frei, ja, und erst danach, dass du ein Opfer bist, weißt du, nicht irgendwie sagen, irgendwie zuerst bin ich das universelle, ewige Opfer und dann habe ich manchmal die Möglichkeit, mal frei zu sein. Es ist doch einfach eine Form von Selbstverletzung, so. Ach. Ja, in gewissem Sinne ist das eine Form von Selbstverletzung. Also er nimmt sich aus der Gesellschaft raus und nimmt sich aus seinem rassistischen Blick soziale Kontakte weg, auch einfach, weil er sagt, nee, das sind Deutsch-Deutsche, das sind Allmanns, das ist der griesgrämige Nachbar, alles ist negativ geframed. Ja, und in erster Linie schadet er sich selbst damit, weil er sich die Möglichkeiten ausschließt, irgendwie widerlegt zu werden. So, es kann ja sein, dass die Welt nicht so asozial ist, oder? Er ist nicht nur kein Opfer, er ist auch privilegiert in seiner Position. Als Schreiberling da, würde ich mal sagen. Ja, aber du weißt, wie das ist. Also Kanye West ist weniger privilegiert als der Typ, der nach den Flaschen sucht auf dem Sunset Boulevard. Also, ja, das ist ihm vielleicht noch nicht klar geworden, aber es wird vielleicht noch mal irgendwann kommen oder so. Wird vielleicht irgendwann kommen. Wir können ja noch hoffen. Die Taz wird auch nicht ewig überleben. Come on, nicht so, wie sie jetzt irgendwie sich darstellt. Ja, aber dann werden die Leute wahrscheinlich irgendwo anders weiter kolumnisieren können. Das ist hier Kolumnisierung des Internets, Mann. Weiß ich nicht. Ja, aber der Witz ist, die Leute können auch nichts anderes als Kolumnen, weil in Kolumnen ist es egal, worüber man schreibt. Da kann man über seinen Bauchnabel schreiben und man kriegt Geld dafür. Es ist auch in gewisser Weise auch zusätzlich noch schädlich für die Person, weil er sich ja schon angefangen hat, in diese Nische reinzubasteln von der soziale Gerechtigkeit und Social Justice so. Aber das, wenn ihm das denn genommen wird, weißt du, hat er überhaupt nichts in seinem Leben, weil er in der Zeit nichts anderes aufgebaut hat für sich. Ja, und deswegen ist das auch ein weiterer Druck auf ihn, überall diese Biases zu sehen, damit er seine Artikel schreiben kann. Es ist halt aber. Ja, ich bezweifle nur, dass das irgendwie dauerhaft von irgendjemand bezahlt wird, wenn es jetzt nicht mehr die Taz ist oder so, weil wenn die das nicht bezahlen können, warum sollte das jemand anders bezahlen können, beziehungsweise öffentlich-rechtlich vielleicht noch okay, da haben ja auch genug Leute für so einen Quatsch. Ja, und wenn es dann soweit ist, wird er sich noch erst recht weiter radikalisieren. Das könnte natürlich sein. Das könnte natürlich sein. Und das Ganze ohne Propagandamaterial. Einfach nur aus sich selbst heraus. Erstaunlich. Ja. Der macht ja jetzt schon in friedlichen Zeiten, sieht er irgendwo den Feind, wo keiner ist. Ja, stell dir mal vor, der ist wirklich unter Druck. So, dann wird es nur noch krasser werden. Ja. Ja, sind wir durch damit? Yes. Okay. Ich dachte, da kommt noch irgendwas. Nee, das war ein kurzer Artikel, er hatte nicht viel Zeit. Das war... Ja, und dieses hier, das hatte Mars eigentlich eingereicht, ein Artikel, der darüber berichtet, aber ich fand auch hier diese Primärquelle besser. Das ist hier von Washington Post, die sich irgendwas angeschaut haben, hier mit Hate Speech bei Facebook und sich jetzt hier darüber beschweren, dass halt ein Algorithmus, der Rassismus finden soll, den angeblich zu wenig Rassismus gegen Schwarze findet und zu viel Rassismus gegen Weiße. Ja, so drücken sie es natürlich nicht aus, ne? Nee, Also, genau, bei das denen ist heißt es deswegen hier weiß. quasi dieser Ausschnitt, den ich hier habe: One of the reasons for the errors the research has discovered was that Facebook's in Anführungsstrichen race blind rules of conduct on the platform didn't distinguish among the targets of hate speech. Und das wollen sie natürlich gerne so haben, ne? Dass wir da ganz genau gucken, wer denn die Targets sind von diesem Hate Speech, weil das ist ja das Ausschlaggebende. In addition, the company had receded not to allow the algorithms to automatically delete any slurs according to the people on the grounds that the algorithms couldn't easily tell the difference when a slur such as the N-word and the C-word was used positively or colloquially within a community. Mit anderen Worten, wenn sich irgendwelche N-Wörter gegenseitig N-Wort nennen, dann darf das natürlich Facebook ja nicht löschen. Das wäre ja auch ein Hassverbrechen. Ne? Den nächsten Satz finde ich eigentlich den bezeichnendsten. Also, dass die Algorithmen, the algorithms were also over-indexing on detecting less harmful content that occurred more frequently, such as men are pigs. Ja, weniger Less harmful, da haben die harmful einfach mal entschieden, content. ja. Ist einfach weniger schädlich, wenn man sagt, Männer sind Schweine, als wenn man sagt, Frauen sind irgendwas. Ist einfach weniger harmful. So ist das halt eben. Finde dich damit ab. Ja, das kriegen sie trotzdem nur schwerlich eingearbeitet, glaube ich, in ihren Algorithmus. Ich weiß nicht, ob der in der Ja, Lage ist, das deswegen für sich zu fordern die ja lernen, hier quasi aber. ja auch, dass sie es einfach ändern. Dass sie einfach sagen, quasi, ja, der Algorithmus soll halt feststellen, gegen wen das gerichtet ist und dann soll das halt greifen. Ja, aber das Ding ist ja, dass Facebook seine Algorithmen bereits letztes Jahr angepasst hat, nach dem Artikel, den ich eingereicht habe. Da schon das geöffnet hat, sozusagen, dass weniger gegen Weiße gerichtete Sachen gezählt worden sind. Ja, aber die beziehen sich doch auf diesen Artikel hier. Und laut diesem Artikel fordern die das doch jetzt erst. Das Lustige ist halt, dass dieselben Leute hingehen und sagen, ja, da gibt es so ganz viel Bias und so und da müssen wir aufpassen. Aber indem sie jetzt in den Lernprozess von so einem Algorithmus, den in eine bestimmte Richtung lenken wollen, ja, und ihm so ganz spezifisch zeigen wollen, nee, nee, nee, es ist schon okay, Männer Pigs zu haben, ja. So, dass das eigentlich der Bias ist, der explizit da reingefüllt wird. Und der ist nicht irgendwo in den Daten, da greifen die in den Trainingsprozess rein. Ja, Das die ist. werfen übrigens Facebook auch vor, dass sie auch explizit halt irgendwelche Konservativen und so befragt haben zu ihren Empfinden von der Hassrede, um halt eben zu verhindern, dass man ihnen hinterher vorwirft, dass sie die irgendwie aktiv benachteiligen wollen würden. Und das findet Ja. natürlich das Washington Post hier auch komplett falsch, weil in Wahrheit geht es ja darum, wen es trifft, ne? Das ist halt eben nur, ist es no bad tactics, only bad targets, ne? Ja. Keine falschen Taktiken, nur falsche Ziele gibt's. Da gibt es Leute, die so meinen. Und die Gegenposition ist zu sagen, es gibt ganz klar falsche Taktiken. So. Ja, bisher hat man ja versucht, das irgendwie immer zu begründen mit Hassrede und so ein Quatsch. Ja, machen sie jetzt auch hier. Ja, ist ja, aber ich meine, wenn dann die Hassrede in die eine Richtung nicht mehr zählt, dann können sie nicht mehr sagen, dass sie daran irgendwas festmachen. Ja, aber das ist ja auch nichts Neues. Also wenn man da ein bisschen aufgepasst hat, das war ja von Anfang an eigentlich die Aussage, Ja, dass es es ist schon sich bei richtig, nur Hate jetzt gerät Speech das an um was den handelt. Algorithmus und dann wird es schwierig offensichtlich, ne? Das ist so wie dieses Ding mit Rassismus ist doch nur Prejudice und Power. Und wenn das kein Prejudice und Power ist, weil ja die Weißen die Mehrheiten der Gesellschaft halten, das ist ja kein neuer Talking Point. Das haben sie ja schon seit Jahren, erzählen sie uns das ja schon. Ja, die Und Auswahlkriterien in dem Fall sind auf jeden Fall irgendwie widersprüchlich, würde ich sagen. Und Dann, das ist natürlich ja, es schlecht für ist den in Algorithmus, Wahrheit ne? ist es widersprüchlich, aber das sehen die halt nicht. Und das merkt man, wenn man sich so einen Artikel hier durchliest. Da sagen sie das ja. Ja, Es nur wenn ist die Maschine falsch, das nicht zu weil. unterscheiden lernt, irgendwie, dann werden sie ja merken, dass das nicht widersprüchlich ist. Ja, sie beziehen sich hier auf ihre Whistleblowerin und dieses ganze Gedöns, ne? Das kommt hier so zufällig dann auch wieder drin vor, ne? Sowas aber auch. Und ja, es wird halt immer weiter getrommelt, ne? Und die meinen halt eben, das geht alles so. Man muss einfach nur sagen, so, ja, nee, ihr macht das falsch, ihr müsst eigentlich das und das so und so machen. Und dann funktioniert das auch. dass sie sich schon eventuell ja, diese ganzen Firmen da sowieso schon über ihre eigenen Füße fallen, um da irgendwie die Minderheiten zu fördern. Und eigentlich die auch deren Meinung schon sind. Außerdem ist nicht das. Ach nee, das ist das Ding von Amazon-Gründer, ne? Wall Street-Dingsbums hier, oder? Ach so, in der Washington Wall Post, meinst Street du? Journal, Ja. meinst Washington Post, ne? Ja, das ist Washington Post hier. Ja, das ist von dem, das hat der Ist von Bezos gekauft, ja. Bezos, ne? Mach Ja. ich doch, ja. Ja, okay, ist natürlich auch wichtig zu wissen. Der Ja. Titel ist aber auch ganz lustig. Facebook's Race Blind Practices Around Hate Speech came, bla bla bla. Also die sind da Ja, echt nicht das ist zufrieden das, der damit. Grundtenor von dem Ganzen. Ne? Es ist halt falsch und das ist hier, war ja schon fast am Ende. Ne? Die fangen ja halt an mit diesen freundlichen Herrschaften hier, ne? Dass die natürlich auch so viel Hass abbekommen. Man kann sich gar nicht vorstellen, warum, ne? Weil alles, was die tun, ist ja quasi nur zu unser aller Besten und über jeden Zweifel erhaben eigentlich. Ne? Die kann man eigentlich nur nicht mögen, weil sie Wenn du Frauen Frauen hast. sind und weil die eine Muslima ist und so, wird hier natürlich auch drauf eingegangen. Ja, und das ist halt das Ding hier, ne, in diesem Artikel. Sie beschweren sich im Endeffekt darum, dass es die Falschen trifft und die Falschen schützt. Und sie meinen halt, dass das natürlich möglich wäre, das auch anders zu machen. Aber das ist es halt nicht. Und das sollte ihnen eigentlich spätestens auffallen, wenn sie jetzt schon ankommen und sich darüber beschweren, dass das N-Wort fälschlicherweise wegzensiert wird, weil das ja Leute Geil, auch ne? positiv oder ja, innerhalb von ihren Communities verwenden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Super. Man könnte Ja. ja auch, ich weiß ja nicht, die Interpretation von diesem N-Wort, ja, nehmen und wenn man es mal im Internet sieht, es einfach weniger gewichten für seinen eigenen Kopf, so, weil du siehst ja das Wort und dann könntest du einfach, anstatt zu sagen, hey, weißt du was, ich muss dafür sorgen, dass der Staat oder die Institution, die Firmen das regeln, dass man selbst hingeht und sagt, hey, ich werde meinen Kopf trainieren darauf, dass ich das nicht beachte. So, weil es ist leichter, sein eigenes neuronales Netz im Gehirn zu trainieren, als irgendwie einem Computer das beizubringen. Wenn, vor allem, wenn man sowas ganz Spezifisches haben will. Also, trainier dich doch Das ist selbst. doch aber von Anfang an überhaupt nicht in Betracht gezogen worden. Ja, Das ging ja, immer nur ja. darum, dass irgendwas geregelt wird per Gesetz oder Regel oder Vorgabe oder. Ja, aber weißt du, diese Leute sind sich ja auch nicht zu fein, um Blocklisten zu verwenden und sie dann weiter rumzureichen so, und Blacklists zu machen, ja, so Cancel Culture. Ja, warum bedienen sie sich nicht dieser und sagen dann, ja, weißt du was, ich werde einfach meine Blocklisten da haben, ist mir scheißegal, dass Facebook die Sachen nicht löscht. So. Ja, weiß ich nicht, warum, weil sie wollen, dass die Leute bestraft werden, Ja, damit aber die sich die sollten doch Gesellschaft ändert, eben. OPEX, das Ja, weißt du aber genau doch. deswegen sollten sie ja wollen, dass die Leute, die unironisch diese Worte da verwenden wollen, oder selbst wenn es ironisch ist, ja, die Verwendung davon soll verboten werden, dann sollten sie doch erst recht irgendwie den Sinn dahinter sehen, dass es besser wäre, sich nicht im Weg zu stehen und zu sagen, hey, ich würde gern wissen, wer diese Worte verwendet, damit ich sie auf meine Blacklist stellen kann. Ja, das zum So. Beispiel sowieso kann man auf jeden Fall machen. Und Ja, die stehen ja, sich und halt ich selbst frage mich im auch, Weg was mit daraus ihren dann eigenen eben werden soll. Scheißzielen. Wenn du dann so eine Gesellschaft hast, wo du dann die Frauen auf Twitter nur noch lobend ansprechen darfst oder so. Herrgott, nee, wie möchten die das wirklich irgendwie? So mit, kann ich mir nicht vorstellen. Da werden einige sich echt ein bisschen blöd vorkommen. So mit so Samthandschuhen angefasst zu werden, immer und so. Das ist doch auch Ja. blöd. Ja. Ach, es Ja, die ist kommen Quatsch, natürlich auch Mann. alle zu Wort, ne? Die Ilan Omar hier darf hier sagen, dass wir ja Schön. jahrelang schon gesagt haben, dass Facebook hier ständig antimuslimisch, antischwarze und antimigrantischen Content hier hat und falsche Statements irgendwie verbreitet und unsere Demokratie wird hier geopfert für den Profit von Ja, Facebook. bestimmt, genau. Facebook hat ja, also zumindest die Sprecherin aus Deutschland hat mehrmals betont, dass sie daran nicht irgendwie extra verdienen, wenn die Leute sich von Hass nach Hass klicken oder so. Was sie ja wahrscheinlich sowieso nicht machen. Das ist nicht lukrativ für die oder so. Ja, aber das zeigt ja ganz genau, dass deren Ziele, die sie hier ansprechen und ihre Handlungen komplett widersprüchlich zueinander sind. So, wenn du willst, dass du nicht getriggert wirst, dann trainiere dich selbst weiter, anstatt dass du ein Computersystem trainierst, das dich nicht triggern soll. Nee, So. darum geht es nicht. Es geht darum, dass man da die Macht hat und Ja, das genau, das bestimmen meine ich kann und ja. so Genau weiter. Ja, deswegen sage ja. ich ja, das, was sie sagen, ja, und das, was sie dann tun, ist halt widersprüchlich. Die hätten ihre Ziele längst erreichen können, wenn sie gesagt hätten, anstatt dass wir einen Computer trainieren von Facebook, machen wir einfach unseren eigenen Kopf mal ein bisschen an, also weiter. Die Ziele, die sie vorgegeben haben, die sie hätten, die könnten sie erreichen können, ja. Die Ziele, die sie so insgeheim sozusagen haben, ja, die sind dann eben auch nicht zu erreichen, weil sie total widersprüchlich sind. Das Ding ist halt, wie auf Englisch ist, dann heißt so Reclaiming, ja, dass du dir ein Wort zurücknimmst, zurückholst, ja, dass die... Ja, aber jetzt nochmal mit dem N-Wort bei den Communities und so weiter, das kriegst du doch nicht auseinandergetrennt. Gut, kannst du da vielleicht eine Webseite als überwiegend schwarz oder sowas einklassifizieren und dann sagen, da wird das dann nicht zensiert oder so. Aber da braucht dann nur irgendwie einen Arsch kommen und alle irgendwie als N bezeichnen und dann... Und dann hast du das Problem doch wieder da. Also das ist ja genau, was ich meine. Dieses Reclaiming von dem N-Wort, das war ja genau das, was die schwarze Community gemacht hat, damit sie dann, keine Probleme mit dem Wort haben. Ja. So, und jetzt haben wir ein Problem damit, dass es schon reclaimed wurde und dass es jetzt mehrdeutig ist und nicht eindeutig auf Nazis und Rassisten. Das ist ja immer so eine Art von Antwort, die man geben kann. Ja, mir ist das egal mit der Kartoffel oder so. Ich nenne mich selbst Kartoffel oder sowas. Ne? Das ist mir nicht so wichtig, so zum Beispiel. Ja, bei denen ist das ist dann Reclaiming. Ja, sehe ich auch so. Ne? Eben, und das ist halt schneller und einfacher gemacht, als dass Facebook da jetzt hingeht und das für dich reclaimed. Weil das zeigt ja eigentlich, weil es so schwer ist, zeigt es eben ganz klar, dass dieses Wort überhaupt nicht das Problem ist. Die FDP hat sich ja mit anderen Sachen durchgesetzt, die haben das offensichtlich irgendwie dagegen verkauft oder so, ich weiß es nicht genau. Ich weiß auch nicht, worauf du jetzt hinaus willst. Ja, das war, dass sie zum Beispiel vor der Wahl ja eigentlich gesagt haben, dass sie dagegen was machen wollten, gegen diese ganzen Gesetze, gegen diese Netzdurchsetzung, das tralalala, das für mich steht das alles in einer Reihe, ehrlich gesagt, ein bisschen. Da hatte ich jetzt nur drauf angespielt, das stimmt schon. Ja, da haben wir ja schon lange und breit drüber geredet. Also, eben, ja. Deswegen, jetzt, nächstes Thema, nächstes Glück. Jetzt, aber das mit der FDP ist schon eine gute Überleitung, denn wir haben ja hier den oberschlauen Ombudsmann der FDP, der allen Leuten sagt, wie der Liberalismus wirklich geht. Und der ist jetzt hier drauf gestoßen, dass er hier Netzüberwachung EU will, Kriminalscanner auf jedem Smartphone mit Bezug auf, wir wollen ja nur verhindern, dass irgendjemand Kinder missbraucht. Und da schreibt hier der Herr Gohl, irre, in Anführungsstrichen, gegen Kindesmissbrauch zieht immer. Totalitäre Fantasien kommen gerne im Namen des Guten daher. Ja, sowas aber auch. Kriminalscanner my ass, ja. Und das ist hier wieder so ein Ding, wo das berühmte blinde Huhn mal wieder ein Korn gefunden hat, aber dann nicht mal weit genug denken, ne, Herr Gohl. Weil, hier, totalitäre Fantasien kommen gerne im Namen des Guten daher. Ja, genau. Die nennen sich zum Beispiel auch soziale Gerechtigkeit. Wie wär's mal damit? Mit diesem Begriff. Ne? Oder. Ja. Oder Quote. Oder Gewalt. Zumindest müssen sie sich nach so Niederlagen, so wie nach dem Dritten Reich, müssen sie sich was einfallen lassen mit ihrem Namen. Können sie da so nicht weitermachen. Das ist ja klar. Oder dieses Gender Pay Gap. Ja, aber ich habe wie immer jetzt bei der FDP das Gefühl, wir haben hier einen, der sagt das. Und wenn dann abgestimmt wird, gucken alle wieder dumm, weil nur einer dagegen gestimmt hat von der FDP. Das war in dem ich weiß Fall ja nicht, wie wichtig das ist. Also kann ja sein, dass die Grünen gesagt haben, ja, wir wollen das unbedingt oder so, sonst kriegt ihr gar nichts durch oder wir brechen das ab hier oder sowas. Ja, da geht es jetzt auf EU. Weiß ja, also... Ja. Aber das ist ja auch schon wieder so ein Ding, da haben wir ja auch die letzten Wochen drüber geredet eigentlich, über diesen Digital Single Market und das ganze Gedöns. Das ist ja auch wieder so, dass Leute wie der Herr Gohl und diese Oberschlauen die ganze Zeit immer sagen, ja, das ist alles prima, das ist alles toll, das wird uns alles retten. Und dann kommen sie mit ihren konkreten Dingen da um die Ecke und dann stehen dieselben Leute plötzlich da und sagen sich, ach nee, ja, scheiße, das ist ja gar nicht so schlau. Oder was ich letzte Woche hier hatte mit dem Buschmann und der Dame von der Schlaumann-Stiftung, der hier von Feminismus und Kram und hier Islam ist ja auch, hält sie sich auch für eine Expertin mit ihrem Abschluss in, ich glaube, irgendwie arabischer Arabistik oder so, den Leuten dazu erklären, dass alles verkehrt ist, was sie meinen und sicher, die üblichen Beschwichtigungen. Und dann Telegram, ja, wenn die Leute nicht bei Telegram sind, gehen sie doch woanders hin. Das ist doch ganz einfach, so ihr Idioten. Ja, schön. Aber die ganze Zeit trommelt ihr aber trotzdem für die Scheiße. Und dann steht ihr hinterher wieder da und sagt, ja, nee, so haben wir uns das aber nicht vorgestellt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber das ist bei allen Sachen so, wo ihr immer meint, dass das irgendwie Ja. das Heil uns jetzt bringt. Die haben auch intern wahrscheinlich wechselnde Mehrheiten, also bei solchen Themen. Das ist natürlich auf jeden Fall ätzend. Nein, ich sehe das ja seit Jahren schon. Also das ist ja auch, oder die Sachen wie so eine Julia Reda oder so, die ist ja auch von der Ja. progressiven Sorte. Und diese ganzen Sachen, das ist Standard bei denen. Die denken halt immer, ja, die Leute leiden, ne, und jetzt gibt uns Macht und so weiter. Und so wie hier das Wall Street Journal da eben, oder was, nee, Washington Post war es, ne, Ja. dass man. Ja, das im Prinzip haben die halt alle im Kopf, so diese ganze Scheiße von wegen, ja, wir wissen ja, wen das hier trifft und wen wir hier schützen müssen und so weiter und so fort. Und hier sagen die dann halt so, ja, wir müssen hier die Kinder schützen, ja. Und dann fällt ihnen halt dann plötzlich so auf, so, ach ja, nee, Scheiße, das geht ja jetzt halt eigentlich zu weit. Ja, und die ganzen anderen Sachen, wo ihr das noch nicht wisst, die gehen halt auch alle zu weit. Und die sind auch aufgebaut auf Quatsch. Und dass man das halt probiert, dieses Klima halt zu schaffen, wo so Leute wie ihr dann halt losrennen und das die ganze Zeit alles fordern und irgendwann ist es dann zu spät. Darauf wird da im Prinzip nur drauf gewartet, dass ihr das irgendwann nicht mehr gepackt kriegt und dann ist es halt zu spät. Aber dann könnt ihr euch dann auch nicht mehr beschweren, weil dann gibt es sowieso keine Möglichkeit mehr, sich zu beschweren. Ja, es ist ja sowieso so ein bisschen ein Thema, dass sie das immer dann wieder vorlegen. Ne? Wenn sie das jetzt beim ersten Mal nicht durchgekriegt haben, dann geht das eben in 4, 5 Jahren nochmal neu und dann wird es dann eventuell dann doch kurz dann doch durch. Das haben wir ja schon mit verschiedenen Gesetzen auch so gehabt. Ja, nachvollziehbar von der Partei her, von der Politik her oder von den Leuten, die das dann eben wollen oder so. Ich sage mal, es sind irgendwelche Lobbys auch hinter. Ja, nur ein bisschen, wenn man das einmal irgendwie sich dagegen aufgelehnt hat. Dann kommt die Scheiße 5 Jahre später wieder. Dann sind die Leute nicht mehr motivierbar, glaube ich, so richtig gut. Ja, aber es ist auch bezeichnend, dass es von der EU kommt. Also die EU ist immer mehr für mich Ja. einfach nur von Lobbyisten gebautes System, das sie dann hinterher mit ihrem Insiderwissen beklauen können. Und klar möchten die kontrollierbare Leute haben. Klar, je kontrollierbarer, umso besser. Warum soll nicht der Arbeitnehmer die Chatverläufe von seinen Arbeitgeber die Chatverläufe von seinen Arbeitnehmern mitlesen dürfen? Er muss doch wissen, wen er da hat. Wenn der vielleicht nicht für Diversity ist oder so, dann muss man das ja als Arbeitgeber früher kennen können. Eine Gefahr ein Verzug ist. Noch. Ja, oder die Banken könnten auch gerne mitlesen, dann könnten die gucken, ob die Person ein finanzielles Risiko hat, ne? Vielleicht Glücksspiel oder eine Freundin neben der Frau oder andere finanzielle Risiken, die die Kreditvergabe beeinträchtigen könnten, ne? Da kann man sich viel vorstellen. Ja, und deswegen ist die EU halt, glaube ich, immer mehr was, was man bekämpfen sollte. So leid mir das auch tut, weil ich weiß gar nicht, was die sich anmaßen. Ja, also letztes Mal schon gesagt, wenn sie dann irgendwie auch das mit den freien Grenzen Ja, aufheben, dann können sie sich direkt die du ganzen kannst ja Haare schmieren, bei ne? diesen Geschichten hier halt auch darüber, also darauf spekulieren, dass das wahrscheinlich nicht aus Wirtschaftsinteressen kommt, sondern diese Geschichten kommen halt von der Politik, die da sitzt. Also, Aber überleg doch mal, was da allein für eine Infrastruktur dahinter steckt weil bei ja der so Leute Partei. wie Herr Gohl halt die ganze Zeit rufen, dass wir ja irgendwas tun müssen, weil die Menschen ja leiden und dieses böse Internet, da ist alles dunkel und da machen halt alle Leute nur Sachen, die sie nicht sollen und Das stimmt, deswegen man muss bei brauchen wir da bestimmten dringend Dingen Kontrolle und da hast du da sicherlich dann auch zig Leute dann da irgendwie sitzen. akzeptieren, dass man auch nicht gegen alles was machen kann. Sonst hat man ja keine Gesetze gebraucht, auch, ne? Oder warum keine Strafgesetze? Sonst, also, kann eben nicht alles verhindern. Schutzgesetze sind irgendwie Quatsch. Apropos Quatsch. Okay. Ja, es hat sich. Irgendjemand hat das Overton-Window auf Kipp gestellt. Und da ist was reingerutscht. Kriegt es nicht mehr zu. Nämlich über die New York Times. Und wenn sowas natürlich in der New York Times steht, dann sind wir ja am Arsch, weil dann haben wir ja richtig in unserem Overton Window und in unserer Debatte jetzt diese Geschichte drin, weil was in der New York Times steht, muss natürlich sofort von zig Leuten, anderen Leuten dann auch abgeschrieben werden und da auch noch ihre Sachen drauf aufgebaut werden. Und da jetzt die New York Times hier geschrieben hat, dass es da Inzelforen gibt, wo sich die Leute gegenseitig zum Suizid treiben, da ist das jetzt sogar Inzel-Expertin Veronika Krachauer aufgefallen, dass das so ist. Und das war ja das, wo ich mich schon mehrfach darüber aufgeregt habe bei ihren Artikeln, weil das ja immer so dargestellt wurde von ihr, dass irgendwie die auszeichnende Qualität von diesen Inseln-Leuten irgendwie wäre, dass sie losrennen und irgendwelche Frauen umbringen. Und ja, in Wahrheit ist es ja aber so, dass die vor allen Dingen für sich selber eine Gefahr sind, und zwar um einiges mehr. Und dass diese ganzen Sachen, die man uns bei islamischem Terror immer gerne erzählen möchte, bei den Islamisten, dass das ja irgendwie nur Verwirrte wären und dass es ja viel gefährlicher ist, irgendwie beim Frühstück zu ersticken oder so, dass das ja irgendwie mehr Leute trifft, als es irgendwie auch Opfer von solchen Terroranschlägen gibt. Und so lauter solche überschlauen Geschichten. Und das haben sie irgendwie hier bei diesem Thema Incels irgendwie nie, dass sie da so eine Gegenüberstellung machen, sondern da kann das gar nicht gefährlich genug sein. Und irgendwie die ganze versammelte feministische Politikszene stolpert über die eigenen Beine dabei, irgendwelche Sachen zu fordern, was man da jetzt angeblich tun sollte, um diesen furchtbaren Menschen Einhalt zu gebieten, die uns hier alle umbringen werden. Ja, stimmt, in die Kracher stellt das mal genau so dar, sehe ich auch so, absolut. Ja, und jetzt konnte sie hier natürlich nicht anders, als sich jetzt hier mal damit zu beschäftigen, dass sie sich da gegenseitig zum Selbstmord aufstacheln, aber natürlich alles immer wieder eingebettet in ihre Leseart von dem Ganzen. Also die Leute haben eine Anspruchshaltung, nennt sie das hier, aus dem Patriarchat heraus, ne, weil das ist halt nicht so, dass es vielleicht für die Leute ja eine Persönlichkeit zerstörende Tatsache ist, dass man in seinem Leben keine Partnerschaft führen kann. Das ist alles nicht, ne? Sondern stattdessen sind das ja einfach nur die gefallenen Könige des Patriarchats, die hier, ne? Das ist ja alles nur wegen den Privilegien von denen und so. Ja, es ist das gemischt mit Pol und Tevelight so ungefähr, ne? Also die Insels dann mit der Analyse von Pol und Tevelight, und das ist, finde ich, irgendwie auch ganz schön wenig unempathisch irgendwie. Ja, das ist halt das Ja. Ding, ja. Und das ist. Und was ich halt am allergeilsten finde, ist nur die Veronika Kracher, das ist ja die, die sich früher bei Twitter, und ich kann es gar nicht oft genug erwähnen, selbst als marxistische Feministin bezeichnet hat, die auch für ein Sexkaufverbot war. Also mit anderen Worten, die will noch nicht mal, dass diese Leute sich das irgendwie gegen Geld von Frauen, die das bereit wären dazu, sich das holen. Da irgendwie wenigstens ein geschlechtliches Leben irgendwie haben zu können, wenn schon keine Partnerschaften und nichts. In Schweden kriegst du für eine Puppe 2 Jahre Haft. Das ist natürlich auch alles verkehrt, und na, also die marxistische Feministin regt sich hier darüber auf, dass es Menschen gibt, die eine ideologische Sicht auf das Geschlechterverhältnis haben. Das finde ich auch so super geil. Na? Ausgerechnet. Ausgerechnet sie regt sich darüber auf, ja. Ja, aber der Ja. Unterschied ist halt eben, wenn du marxistische Feministin bist, dann ist es halt hammergeil, dann laden dich sämtliche hier öffentlich-rechtlichen Organe ein und lassen dich deinen Krempel da irgendwie erzählen. Und diese Leute hier haben natürlich nur ihre komischen Foren, wo sie sich gegenseitig aufstacheln können. Und dann bringt sie ja auch wieder irgendwie, das sei ja, die Incels würden ja angeblich beteuern, sie seien eine Selbsthilfegruppe. Und das ist irgendwie so ein Habe ich auch noch Ding, nie gehört, dass jemand das ja, macht. das ist auch Schwachsinn, dass sie streut das da irgendwie rein, dass das wohl mal irgendwie so angefangen hat. Also dieser Begriff Incel, der kam wohl von Leuten, die sich da irgendwie gegenseitig helfen wollten. Aber auf solchen Foren, ja, sind die dann da immer mehr irgendwie abgedriftet. Und jetzt heißt es halt das. Aber das ist ja nicht so, dass die sich hinstellen und sagen, nee, wir sind alle total unproblematisch. Wir sind alle voll freundliche Menschen. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Also kein Mensch, das ist totaler Strohmann. Aber das braucht sie natürlich, um irgendwie zu sagen, so ja, ich kämpfe hier irgendwie gegen, ich informiere hier die Leute über irgendwelche Dinge, die so nicht sein müssten, wie sie sind. Und das ist halt in diesem Artikel ja auch, sie wirft denen ja vor, dass sie sich gegenseitig da irgendwie aufstacheln würden und so. Aber ihre Lösung, die sie dafür hat, ist natürlich, was ist die? Die ist gar nichts. Sie sagt dann halt eben so nach dem Motto, ja, anstatt dass sie sich da irgendwie nicht aufstacheln. Ja, prima. Und dann redet sie irgendwie davon, die würden ja sich quasi gegenseitig auch darin bestärken, dass sie irgendwie denken, sie wären alle zu hässlich und die Frauen wollen irgendwie nur entweder irgendwelche Chris Evans-Typen oder die wollen Chat. halt Leute, die Geld haben und dann aber irgendwie anderthalb einen Satz später sagt sie dann wieder, ja, da ist ja aber schon irgendwo was dran. Und dass die Leute es einfacher haben, die schön sind. So. Ja, okay, Veronika. Und ja, also es ist halt. Yes, ignorant ist das von ihr. Ja, es Absolut ist die ignorant. Quadratur des Kreises halt, ne? Ja. Also diese Leute, die bringen sich da selber um und das ist natürlich, weil die alle schlecht sind. Weil die haben alle total schwachsinnige Ideen über das Geschlechterverhältnis, sag ich dir, marxistische Feministin Veronika Kracher. Und ja, also aus meiner Sicht, das steht natürlich hier in diesem Artikel nicht drin, aber aus meiner Sicht ist es halt so, dass diese Kritik, die sie da im Endeffekt daran hat, ist, diese Leute hocken da und sind in ihrem eigenen Saft da irgendwie. Und die sollten eigentlich auf der Straße stehen und für sie irgendwie eine Revolution machen oder so. Das wäre dann vielleicht irgendwie gut. Natürlich nichts vom Leben erwarten, weil das wäre ja Anspruchshaltung, patriarchale Anspruchshaltung. Das ist ja auch immer so hammergeil, wie das patriarchale Anspruchshaltung ist, dass man vielleicht mal irgendwie eine Beziehung führt in seinem Leben oder so oder ein Geschlechtsleben irgendwie hat. Also sonst intellektuelle Feministinnen würden vielleicht eher sagen, dass das Patriarchat eben auch manchmal Männer leiden lässt oder sowas. Das ist zwar auch Blödsinn, aber Ich will auch an der es ist Stelle, wenigstens nicht so einfach zu widerlegen. ich Ne? will auch an der Stelle nochmal einwerfen, Incels sind Leute, die entweder körperlich irgendwie nicht in der Lage sind, sich jemanden zu finden, von dem Aussehen her, ja, nach irgendwelchen Parametern, oder halt psychologisch das nicht hinbekommen. Und das ist eine Form von Ableismus. Ja, wenn man da hingeht und die Leute dann auch noch auf sie einschlägt mit solchen Scheiß. Weißt du, weil das ist halt echt einfach Müll, weißt du, die denkt so, Incels sind weiße Heteros, ja, so, und dagegen die kann man ja machen. Aber es ist eine viel größere Gruppe, da ist nicht definiert, ob du jetzt welche Ethnie du hast, woher du kommst, welches Geschlecht du hast, so. Das ist halt wirklich einfach so fucking dämlich, Alter. Das sind Leute, die, selbst wenn sie es wollen würden, nicht hinbekommen könnten, ja, eine Beziehung zu führen. Das ist eine Form von Behinderung. Es gibt auch so ein bisschen mit Ja, aber Theorien, dass man auch denen, die sie reduziert das hier natürlich nur auf irgendwelche Aussagen, die irgendwelche Leute da angeblich treffen würden, dass sie oder Elliot Rodger irgendwie gesagt haben soll, er hätte irgendwie das Recht auf eine schöne blonde Frau oder irgendwie so. Und Alter, natürlich auch Elliot noch Rodger, ja, wieder genau. irgendwelche Geschichten da drin, dass irgendwer in Hintertürksdorf angeblich irgendwas in sein Manifest geschrieben hätte, dass die weißen Frauen nicht mit weißen Männern irgendwie was wollen oder irgend so ein Zeug, ne? Vielleicht war das auch gar nicht so Und ganz so ernst gemeint von den Leuten, die das dann geäußert haben ursprünglich. Ich meine, ich diese White weiß es Just nicht, aber Black sie pickt Party es oder so sich gibt es da natürlich auch so. raus, weil Also. es natürlich das Einzige ist irgendwie, was natürlich wieder dann passt mit dem Quatsch, den sie erzählt. Auf der anderen Seite habe ich mir mal ein Interview angehört mit einem Betreiber von so einem Forum und das war, glaube ich, ein Typ aus Osteuropa oder so, der in Japan lebt und einen ganz heftigen Akzent irgendwie hat und ja auch wirklich ziemlich widerwärtigen Krempel da irgendwie erzählt hat in diesem Interview. Aber ja, also niemand bestreitet, dass diese Leute da, also keiner behauptet irgendwie, dass das irgendwie philosophisch interessante Menschen da irgendwie wären, die irgendwelche wichtigen Dinge irgendwie beizutragen hätten oder so und die hier nur irgendwie falsch Das ist ja behandelt ihr werden oder Problem. irgendwas. Das ist Dass sie schon, vielleicht nicht gut das ist, aussehen und dann auch nicht interessant sind oder so. das Meine ist schon so, Güte, dass das ist eine die, Scheiße. da so der extremste Teil von dem Ganzen sind, was sie ja auch komplett vernachlässigt und nicht mit einer Silbe je erwähnt hat, ist, dass es ja nicht nur diese Insel-Geschichte gibt, sondern das hatte ich vor einem Jahr oder so hier auch schon mal gehabt. Was ich mir eine Zeit lang angeguckt hatte, war von diesem Monday, hat er sich genannt. Das ist ein englischsprachiger YouTuber gewesen, der leider nicht mehr aktiv ist, weil er irgendwie einen Stalker hatte und wegen dem irgendwie dann seinen Kanal da irgendwie platt gemacht hat. Und der war halt von so einer Sorte, die halt nicht so radikal ist und auch nicht von diesem Inselkram, sondern weil dem nannte sich das Forever Alone. Und da gibt es wohl auch so Foren dazu. Und der hatte immer diese Videos gemacht und da ist auch eigentlich mein Hauptwissen über diesen ganzen Bereich aus den Videos von ihm, die total vernünftig waren. Und da hat er auch mal so eine Umfrage gemacht, was da so die Gründe dafür sind bei den Leuten. Das war auch dieses Video, was noch gemirrored wurde, was ich da auch vor einem Jahr hier als Quelle mal hatte, war es, glaube ich, vor einem Jahr oder so, wo man wesentlich mehr draus liest, als hier irgend so eine Kracher jeder drüber verstehen wird und auch nicht verstehen will, weil da halt auch so Sachen mit bei waren, dass halt eben sowas wie einer Minderheit angehören, vielleicht auch einer migrantischen Minderheit in der Mehrheitsgesellschaft, auch so einer von diesen Faktoren ist, die dazu beitragen können, dass man da Schwierigkeiten hat, eine Partnerin zu finden. Und das war Ja, ja auch sicher. das, was bei, was war Stimmt. das, Y-Kollektiv oder so, die ja auch irgendwie behauptet hätten, das hätte irgendwas mit Weisheit zu tun und die Weißen, die sich abgehängt fühlen und so. Und dann auch nur einen gefunden haben, der denen erzählt hat, ja, hier die deutschen Frauen sind alle rassistisch und deswegen wollen die nicht mit mir ausgehen. Und ja, herzlichen Glückwunsch. Ne? Also, ja, aber Bei den das anderen kommt Nationen denen ist es auch halt nicht so viel nie. anders. Die heiraten auch gerne untereinander, hauptsächlich. Das kommt Also. denen halt nie in den Kelch und das, ja, und das ist auch aus meiner Sicht halt, ja, das war jetzt halt dieses New York Times-Ding, da musste man sich jetzt wieder zu äußern, weil das haben wir ja noch gar nicht getan und obwohl die Dame sich ja für eine Expertin hält und über als Expertin gehandelt wird, kommt das da jetzt nur mit rein und man muss sie natürlich auch alle löschen und entfernen und so, das ist natürlich auch richtig hier, ne? Die Notwendigkeit von Deplatforming ist Oh, ganz geil, wichtig, ja. weil, ja. Spitzenmäßig, sowas kann ich leiden, ey. Ja. Und Warte kurz, ganz kurz. Ich verstehe nur nicht, wieso wurden da Leute überhaupt zu verleitet, sich umzubringen? ja, weil die keine Lösung sehen. Das ist halt diese Black Pill, ne? Das kommt ja hier auch drin vor. Okay. Ja, man kann ja, wenn jemand irgendwie mit Selbstmordgedanken kommt und Hilfe sucht oder so, kann man ihn ja bestärken oder irgendwie versuchen, das Ja, das machen auszureden. die da auch. Die bestärken sich da auch gegenseitig. Ja, das ist Das ist natürlich nicht absolut so schlau, wahr. ne? Ja. Aber das ist eher halt charakteristisch dafür, als dieses Ding mit dem, wir bringen irgendwelche Frauen um. Und es ist ja sogar so, dass auch der Elliot Rodger und zig von diesen Leuten da nicht nur Frauen auch umgebracht haben. Und das wird ja auch selten erwähnt. Und wenn es erwähnt wird, ja, dann ist es natürlich auch ganz wichtig, immer dazu zu sagen, dass das ja dann nur war, weil das ja dann diese Männer waren, die dann auch irgendwelche Frauen da abgekriegt haben und die hasst man natürlich auch und das ist ja auch so. Aber ja, wie kriegt ihr das dann wieder in euer Das Weltbild rein? Das geht dann auch wieder nicht da rein, ne? ist Also wie, das wenn könnt ihr euch Hillary dann von auch wieder Krieg nicht redet, ne? vorstellen. Dass die Männer Das muss dann Kollateralschäden wieder hat. irgendwas mit Rassismus zu tun haben, dann bitte schön wenigstens, ne? Damit man dann noch irgendwie sagen kann, ja, die Leute sind aber trotzdem total scheiße, weil die labern ja irgendwas mit Rasse und deswegen sind sie natürlich ganz böse Leute, mit denen man auf gar keinen Fall in irgendeiner Art und Weise irgendwie sympathisieren müsste oder so. Das wäre ja ganz verkehrt. Und Ja, es gibt ja auch so ein bisschen die ja. Theorie, dass man auf den Verlierern dann besonders gerne wieder rumhaut, sozusagen. Und Ja, vielleicht auch Frauen nicht so. Männliche Verlierer bieten sich da vielleicht an als. Diese Argumentation, die Christa gerade korrekt so wiedergegeben hat, das wirkt auf mich so, als würden die Leute eher nach Gründen suchen, nach Bestätigung und nicht nach Widerlegung ihrer Thesen. So von wegen hier, ich gehe a priori rein damit, dass ihr alle schon scheiße seid und ich will das auch, dass das so bleibt von meiner Weltanschauung auf euch. So, und es ist halt einfach der komplett falsche Ansatz dafür. Weißt du, so Leute, ich meine, auch da, weißt du, wie weit willst du deine Ideologie dann bitte durchpushen? Ja, weil eindeutig geht sie ja schon, ist okay damit, über Leichen zu gehen. Weißt du, da haben sich Leute das Leben genommen und sie verwendet es, um dann so einen Artikel zu schreiben darüber, der das gesamte Ding halt komplett falsch darstellt und einfach nur dann sagen kann, ja, Nee, guck nee, nee, mal, nee, ich nee, hatte nee, nee, nee, recht. Moment, Moment, Moment. Also, wie gesagt, also aus meiner Sicht ist das jetzt hier halt näher dran als alles andere, was sie bisher gesagt hat. Okay. Weil sie ja jetzt das wenigstens mal, ja, also diese Sache mit dem, dass sie sich gegenseitig zum Suizid anstacheln, wie gesagt, das ist charakteristisch für diese Gruppe von Leuten. Ist es denn mehr als Ja. das, als das Korn, das das Huhn auch gefunden hätte, oder wie war das? Oder ist es ein richtiger Lichtblick oder ist es mehr nur so ein, ja, ne, so ein Ja, Aufblitzen es oder wird so? halt mit aufgenommen in das, was sie halt möchte. Und das ist hier der abschließende Satz. So, Das okay, ist naja. eine gesamtgesellschaftliche Mission und diese muss damit beginnen, Sexismus, die Abwertung des Nichtmännlichen und patriarchales Anspruchsdenken zu überwinden. Und das ist halt eben das, was sie da dann Gähnt. wieder reinsieht. Da wird es Abwertung plötzlich des wieder dunkel. Nichtmännlichen. Die Abwertung des Nichtmännlichen und patriarchales Anspruchsdenken zu überwinden. Ja, Ist aber klar. sorry, Wo denn? Leute, damit hilft ihr halt diesen Leuten überhaupt nicht. Das ist halt das Ding. Ja. Genauso könnt ihr halt eben auch, ne, das wäre halt sowas, was sie hier nicht machen würden. Na, also, die stellen sich ja jetzt hier nicht hin und sagen so, ja, dann brauchen wir jetzt halt noch die neuen Frauen, so, die dann für die dann halt da sind irgendwie, ne? Ja, aber wirklich, das ist ein bisschen komischer Könnte man Lösungsansatz, ja auch ja. sagen. Wieso sollte Aber das damit zu tun haben, ne? auf so eine Idee kommen sie natürlich nicht, sondern die sind natürlich scheiße und total verdreht und so, aber ja, was können wir da machen? Ja, lass mal die gesamte Gesellschaft im Rahmen von meiner Ideologie verändern, nicht marxistische Feministin hier. Komm ran hier. Hätten Sie da die antimännliche Toxizitätkurse besucht bei mir, Ja. dann wäre das alles nicht passiert. Hilft Meine gegen Güte. alles oder so. Es ist echt einfach makaber, echt. Irgendwo sollte sie doch aber trotzdem einsehen, dass sie mal ihre Position zu ändern hat, oder? Kicher. Weil Ja, es ist sie halt, ist liegt doch nicht eindeutig unempathisch, falsch. ne? Sie hat eine Das Vorhersage getätigt, ja, von ihrer Weltanschauung zu dieser Gruppe. Und passt halt das, was die machen, passt halt nicht in ihr Weltbild so. Aber es ist halt genau das, wie Chris gesagt hat, was die hauptsächlich machen. So, das heißt, ihr Weltbild war halt einfach falsch. Das muss doch Naja, irgendwo bei aber hier der sind die natürlich auch wieder anfangen. dran schuld. Ne? Oder die Gesellschaft ist schuld, weil die nicht feministisch genug ist. Und das sehen die Leute halt nicht. Ne? Das ist ja das, worauf die dann hier halt hinauskommen. Ja, aber komm, das ist eine Kafka-Falle, Alter. Das Weil es ist ja, ja wie du und das halt die eben und auch die. drehst. Ne? Wie du es halt eben auch drehst, die Hauptsache ist halt eben, dass marxistische Feministin ihren marxistischen Feminismus gerechtfertigt hat. Und weil das ist ja auch das Ding. Wenn du jetzt diese Sicht hast, marxistischer Feminismus, habe ich ja ganz zu Anfang, als die Dame auf der Szene erschienen ist, schon immer gemeint. Die sind ja so unglaublich schlau, aber diese ganze Scheiße mit Klassenbewusstsein, das kannst du dir in diesen Foren da angucken. Die haben da ihr Klassenbewusstsein, wo sie halt alle meinen, dass sie halt die absoluten Underdogs sind und da die Power fighten müssen. Aber das kann natürlich die marxistische Feministin nicht einsehen. Dass sie da jetzt in der privilegierten Position irgendwie sein soll oder so, in deren Weltsicht. Na, das geht natürlich nicht. Das würde ja alles ruinieren. Da haben wir ja nachher gar keinen Stock mehr, den wir da reinstecken können, um dann die Welt aus den Angeln zu hebeln. Und ja, nachher könnte man diesen Leuten vielleicht mit einer liberalen Gesellschaft, wo die sich zumindest im Rahmen von dem, wo sie halt akzeptiert werden, dann sich ihr Leben irgendwie arrangieren können, eventuell, dann halt auch ohne Partnerin, was ja, wie ich mal auch behaupten würde, halt die Mehrheit der Leute, die dann halt keine Incels sind, weil das ist ja, wie gesagt, nach diesen Videos da, die ich da gesehen hatte von dem Monday, gibt es da ja halt noch diesen ganzen Bereich von Leuten, die die nie kennenlernen werden, die im Endeffekt dasselbe Problem haben, aber halt eben nicht da dann meinen, dass sie jetzt ihr ganzes Leben da nach ausrichten müssen, dass sie halt in diesem Bereich da irgendwie ein Defizit haben, aber auch halt eben Probleme haben, das zu überwinden und darunter leiden. Aber ja, dann halt, ja, andere Wege halt irgendwie finden, sich ihr Leben irgendwie einzurichten. Und das wäre aber natürlich dann auch nicht so gut, weil wir brauchen ja Leute, die hier schön Revolution machen, ne? Und dafür sind irgendwelche abgehängten Männer dann natürlich wieder gut, ne? Und das war Was ja auch denn das? das, was die Rechten dem Peterson vorgeworfen haben, dass er da die Leute deradikalisiert, weil sie doch gerade so schön Bock gehabt hatten, dass irgendwelche Veronika Krachers denen dann erzählen, dass sie hier mal wieder stark sein sollen. Und die dann da abholen können oder so. Naja. Ja, erstaunlich unempathisch auf jeden Fall. Und das ist so ein bisschen, was sich bei den Feministinnen durchzieht. Ich will gar nicht behaupten, dass das irgendwie die Frauen an sich betrifft, aber da ist das ja wirklich, die Da steht Ideologie auch vertritt das wirklich sehr intensiv halt auch, ne? hier in dem Text so drin, zudem erschien 2021 im Routledge Verlag das Buch Understanding and Treating Incels. Der Psychologe Brian van Brunt und Chris Taylor, das Therapeutinnen Werkzeuge in die Hand gibt, Jungen und Männern aus der Szene zu helfen oder zu verhindern, dass sie diese überhaupt betreten. Denn es sollte nicht Aufgabe einer Therapeutin sein, den nächsten Elliot Rodger zu verhindern. Dies ist eine gesamtgesellschaftliche Mission und die muss man damit beginnen, Sexismus und Abwertung nicht männlich und patriarchales Anspruchsdenken zu überwinden. Das Problem ist nicht mal das. Das Problem, was die haben, ist, die kriegen keine. Die kommen nicht mal irgendwie in Gespräch über diese Sachen. Das ist Man einfach kann das so auch nicht verhindern oder ein, es so. ist ein physiologisches Ding. Die sehen halt so aus, dass Frauen sie nicht wollen und dann packen sie sich selbst Ja, in das so ein Ding meinen rein die. von, Also, ob okay, das gebe wirklich ich halt dann so auf. ist, ist eine andere Frage, ne? Das mag da sicherlich auch mit reinspielen. Aber das ist das trotzdem. Also, das ist halt immer so das Ding. Ja, also, Wenn du nicht locker bist und nicht sozial oder man kann es großzügig oder halt so, dann teilweise wird es diese schon Probleme halt schwierig. auch wirklich nicht lösen, genau. Also, das ist dann auch irgendwann egal, wenn die Leute. Ich meine, es ist ja klar, auch wenn man vor allen Dingen auch seit frühester Jugend schon solche Erfahrungen dann irgendwie macht. Irgendwann ist der Zug dann halt auch abgefahren, ne? Also, ich meine, willst du dann irgendwie mit über 30 noch anfangen, dir deine ersten Freunde zu suchen oder was? Also. Ja, oder überlegt, du hast eine Mobbing-Karriere noch hinter dir oder so, willst du das Selbstvertrauen dafür hernehmen, ne? Das irgendwie Ja. positiv anzugehen, das ist irgendwie echt schwierig, glaube ich Ja, auch. das waren halt alles Und so da wäre so ein Sachen. bisschen Empathie, so ein bisschen Mitgefühl von dem anderen Geschlecht vielleicht gar nicht so schlecht an der Stelle, ne? Aber ja, ich will mir gar nicht drauf rumreiten. Ja, aber so Leute wie die Kracher, die denken halt einfach so, dass die Leute ja sich da einfach so sagen können, so, ja, puch, dann wird halt aus meinem Leben nix, so, ne? Ist doch nicht so schlimm. Muss ich Ja. mich deswegen gleich umbringen, nur weil ich irgendwie total scheiße bin? Nee, ich kann auch noch hier für die Veronika mich ein bisschen aufopfern und hier Revolution machen. Ja, genau. Dann gibt Mal die mir gegen das bestimmt mal einen Patriarchat feuchten Händedruck und kämpfen. sagt, ja, hast du ganz gut gemacht, aber ich glaube, du bist auch irgendwo ein Sexist. Also jetzt bitte ab ins Gulag. Naja. Kracherinen. Ja, das ist so ein krankes Thema, ne? Dass hier immer jemand mit Aufmerksamkeit bekommt. Ja, die Weil eigentlich ist Hütte das halt von nichts der Neues, es hat immer Amadeo Männer gegeben, die Antonio da keine Stiftung, hatten ne? Wie oder gesagt, so. das ist ja, sind ja die Experten für alle Art von Radikalisierung sowieso und Geschlechterverhältnis und so. Und das ist ja auch, ne? Normalerweise haben sie ja immer diese super tolle Standpunkttheorie und meinen immer, alle Leute könnten das ja gar nicht, die könnten ja quasi gar nicht empathisch sein, die könnten sich ja gar nicht reinfinden in andere Leute und du kannst ja der Vierfachmutter nicht sagen, dass sie sich hier und da irgendwie falsch anstellt oder aufführt oder so und dass das eigentlich mit unserem, in unserer Gesellschaft anders geregelt ist, wenn man irgendwie bedroht wird oder so, dass man dann nicht zu erwarten hat, dass die Leute einfach alle ausladen, sondern dass es halt reicht, wenn die dann sagen, nee, wir schützen dich hier, das genügt und dann machen wir dich und die anderen machen wir auch. Und lauter solche Sachen. Na, das geht immer alles nicht, das ist alles super frech und so und das soll man sich verkneifen und das ist ein Unding. Und jetzt kommt dann hier aber natürlich die marxistische Feministin und sagt, aus dem Weg, ja, Incels, habt das schon mal drüber nachgedacht hier? Ich erkläre euch mal. Ja, aber es ist halt wirklich buchstäblich so. Weißt du, so Männer bringen sich um, ja. Femsplaining. Feministen am Du meisten kriegst noch betroffen. femgesplaint, so. Also so Frauen am meisten betroffen, Männer bringen sich um. Ja, aber die sind halt Experten für das Geschlechterverhältnis, ne? Weil, Ja, super, ist ja dann klar. mach deinen Job doch fucking besser. Er sagt dann, ist wie bei der Clinton. Nee, Männer sind ja Kollateralschäden halt. Und vor allen Dingen Ja, okay. diesen Das Leid ist ganzen, so diesen anders. ganzen Kram, ne? Also das alles natürlich, was sie jetzt hier so mit Haha und so da teilweise dann irgendwie erzählt, also in so einem Interview auch, was ich mit ihr mal gesehen habe, diese ganzen Ideen, die da halt alle haben, teilweise aus dieser Pickup-Szene und so, was sie natürlich hier auch alles mit reinmischt und so. Das ist alles verrückt und das ist alles bescheuert und das ist alles extrem, ne? Aber Patriarchatstheorie und Objektifizierung, ne? Dass Kritische jetzt irgendwie ein Rassentheorie. Mann, wenn der jetzt eine Frau attraktiv findet, dass das quasi so eine Art von Verzauberung dann ist, wo die dann irgendwie zum Objekt irgendwie wird oder dass die Männer, so wie wir letzte Woche das hatten mit diesem Cyborg-Thema, dann irgendwie, oder hier irgendwie, was war das, hier diese Sexpuppen, dass die quasi dann den Unterschied ja nicht mehr kennen zwischen einer Frau und einer Puppe oder so. Das wissen die aber wieder alles genau, ne? Wenn sie sich da so hinhocken und ihre Scheiße da irgendwie sich ausdenken und darüber in ihren Gender-Studies-Kursen ihre Kacke da schreiben, das ist alles nicht verrückter Krempel, wo man irgendwie seinen eigenen Neurosen und seinen eigenen Daddy-Issues und seinen eigenen Scheiß, den man in seinem Leben nicht geschissen kriegt, da alles dann irgendwie zur Weltformel irgendwie erklärt, um sich dann besser zu fühlen. Aber wenn diese Typen das machen, irgendwo am Rand vom Rand vom Rand vom Rand vom Rand vom Internet, dann, oh mein Gott, ne, was fällt denen denn ein? Also, ja. Weißt du, das erinnert mich an diesen Sketch von Little Britain mit Duffy, der einzige Schwule im Dorf ist. So, und dann heißt es so: Guck mal, wir haben hier eine Schwulenszene für dich. So, und der so: Wie? Nein, das muss man beenden. Ich bin der einzige Schwule im Dorf. Ich bin das einzige Opfer hier. Was soll das? Nein, nee. Es ist wirklich echt fürchterlich, Mann. Da sind Leute gestorben, Alter. Die bringen sich selbst um. Kannst du bitte deine Ideologie wegstecken, Mann? Ja, bevor ich das jetzt ausblende, fällt mir gerade ein, ich könnte auch noch ein bisschen was über den neuen Matrix-Film erzählen. Ja, erzähl. Weil die Red Pill ist ja was, was sich so Ich ziemlich ahne. als Synonym mit diesen ganzen Männerthemen so ein bisschen entwickelt hat. Ist ja eine von vielen Sachen, aber also dieses Ding von wegen Red Pill sein, dass man quasi weiß, wie die Welt wirklich ist. Das gibt es ja in verschiedenen Zusammenhängen, aber ich denke mal schon, dass das eigentlich so der berühmteste Zusammenhang halt dieser ist, dass man irgendwie den Leuten sagt, so ja, hier die quasi die weibliche Sicht oder so auf die Gesellschaft ist irgendwie die einzig gültige und die Frauen sind irgendwie ticken irgendwie anders als uns das oder das Geschlechterverhältnis generell ist nicht so, wie das mal dargestellt wird und solche Sachen. Das wird ja immer viel verbunden mit dem Begriff Red Pill. Und wahrscheinlich auch wegen diesem Subreddit, was da irgendwie so geheißen hat, wo diese Sachen irgendwie viel diskutiert worden sind. Und ja, also ich habe mir halt diesen Matrix-Film jetzt mal angeguckt, den neuen, den vierten Teil. Spart es euch. Es ist, also, es war zwar nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte, aber es war auf jeden Fall jede Menge Zeitverschwendung. Er fängt sehr interessant an und enttäuscht dann Ja. leider. Ich weiß nicht, Ja, ob du es mir gibt das. vor allen Lass mich Dingen. raten, die rote Pille ist jetzt, dass man das Patriarchat und den Feminismus erkennt, oder was? Nee, aber ich meine, Das stimmt dann doch also, nicht, ja, ja. lass mich mal kurz ein bisschen, ich erzähle einfach Jetzt mal. gehen wir auf Also, dich. Ja. dieser Film, die größte Schwäche, die er eigentlich hat, ist, dass ganz viel erzählt wird. Es wird halt einfach irgendwie die ganze, das alles, was da passiert ist jetzt in der Zwischenzeit, wird ständig erzählt von irgendwelchen Charakteren, stehen da immer nur rum und erzählen. erzählen, dies, das und jenes passiert, das, das und das ist passiert und so weiter und so fort. Und Boah, wie aufregend. ja, genau, deswegen ist es auch irgendwie fast 3 Stunden lang, dieser Film, und viel zu lang für das bisschen, was da eigentlich passiert. Und man trottet halt so erstmal den gleichen Weg irgendwie wieder lang. Und ja, also im Prinzip so von der Idee her, also wenn mir das jetzt einer erzählt hätte, wie die Idee jetzt eigentlich ist, dann hätte ich vielleicht gesagt, ja, klingt irgendwie ganz interessant, kann vielleicht sogar was werden. Also es war jetzt nicht so komplett abwegig, da jetzt nochmal einen vierten Teil zu machen. Aber ja, es ist, sie haben es aber halt nicht gut hinbekommen. Es ist einfach zu viel Krempel, und es ist vor allen Dingen, dieser Film ist unglaublich self-aware halt. Also es gibt da, also in dem Film ist jetzt halt Keanu Reeves Charakter ein Programmierer, der halt ein Computerspiel programmiert hat, was halt im Endeffekt die 3 Matrix-Filme jetzt waren, von der Handlung her. Und dann gibt es halt so eine Szene, wo er dann da irgendwie mit seinem Chef im Raum sitzt und der irgendwie sagt, wir machen jetzt den vierten Teil, das hat uns Warner Brothers so befohlen. Und im Endeffekt genauso halt Oh Mann. die Studio, die halt diesen vierten Teil da jetzt halt macht. Und dann gibt es dann auch so eine lange Szene, wo sie dann irgendwie brainstormen, was denn in diesem Film irgendwie passieren sollte. Und diese Brainstorming-Szene enthält halt diese ganzen Sachen, eigentlich Lesearten, die dieser Film oder diese Filmreihe halt je irgendwie bekommen hat. Also da wird da irgendwie reingeworfen, so, ja, es geht um Trans-Themen, Trans ist ein Dingsbums auf Trans-Themen. Und ein anderer ruft irgendwie, nee, Faschismus, es geht um Faschismus und lauter so ein Zeug. Und ja, und dann ist es quasi so, jetzt mit dieser ganzen Männerrechtsgeschichte in diesem, oder Pickup Artist und so weiter und so fort, in diesem Film hat jetzt der Charakter von Carrie-Anne Moss, hier Trinity, hat einen Mann und Kinder und trifft Der halt Mann heißt immer, Chad. und der Mann heißt Chad, genau. Das ist nicht Und Neo oder was? Also, das gibt's ja nicht. nee, weil Da musste ich lachen. Die waren doch die Lino er oder so, sitzt oder in wie was? einem, er sitzt in einem Café, wo er sie immer trifft, quasi ständig sie irgendwie immer sieht. Und Aha, sogenannte Beziehung. in dem Café, das war wahrscheinlich so, weiß ich nicht, Soja, Sören, keine Ahnung was sein. Und er hält dann da irgendwelche Hipster-Reden mit seinem Programmierkumpel. Und ja, der Charakter von Carrie Ann Moss ist dann halt da mit den Kindern, aber der Chat ist natürlich nicht in dem Café. Und es gibt dann auch echt so eine Szene am Ende, wo, oder noch nicht ganz am Ende, aber halt bei so einer großen Aufeinanderkunft da in dieser neuen Matrix dann halt, wo sie dann quasi dieser Traumwelt eine Absage erteilt, und das läuft dann halt so, dass sie dem Chat halt sagt, dass sie mit ihm da halt nichts mehr zu schaffen haben will. Und dann halt mit Neo dann wieder irgendwie was macht und so. Und das, ja, da merkt man halt schon, dass sie sich dieser ganzen Geschichte halt unglaublich bewusst sind und halt diese ganzen Sachen da alle mit reingebracht haben. Also dieser Film ist so unglaublich meta, Aber eine Erklärung dass hast du es eigentlich nicht für, retro warum die dann nicht ein meta Paar ist. waren, oder Also wie? sehr reflektieren. es ist wirklich alles irgendwie in diesem Film, ist so eine Selbstreferenz und so ein drüber reden, dass wir drüber reden, was halt irgendwie, also wie gesagt, wenn es jetzt nur so einer erzählt hätte, diese ganze Geschichte, das macht halt schon insofern halt Sinn, weil das halt eine geschaffene Welt ist, diese Matrix ja im Endeffekt. Und deswegen diesen ganzen popkulturellen Kram von den Filmen Matrix in diese geschaffene Welt irgendwie zu übernehmen, ist schon irgendwie eine clevere Idee. Aber man hätte das halt ganz anders aufbauen müssen dann, und diesen ganzen Plot eigentlich, der dann in der realen Welt wieder spielt, hätte man wahrscheinlich dann komplett rausstreichen müssen, und dann wäre das vielleicht auch irgendwie ein guter Film gewesen. Oder Aber was man hätte machen können, was ja auch, wie es ja eigentlich anfängt, es fängt an wie eine Komödie. Also jetzt mal die erste Szene okay. außen vor gelassen, die ja eins zu eins wie im ersten Film ist. Ja, alles, was du gerade beschrieben hast, was in der realen Welt, in Anführungszeichen, was ja eigentlich die Matrix ist, spielt, das ist wie eine Komödie. Das ist der klassische Aufbau einer Komödie. Und wenn ihr den ganzen Film so durchgezogen hätte, aber du hast halt eine Stelle am Film, da nimmt der Film sich einfach, ab dem Moment nimmt der Film sich einfach nur zu ernst. Ganz am Anfang macht der Film sich über sich selber lustig und irgendwann ist es einfach nur noch todernst und ja. Ja, und dafür war aber das Dialog halt. Die Story einfach schon zu kompliziert am Ende, ne? Und zu durcheinander und so weiter. Dann hätte man besser so ein Prequel machen können oder sowas. Das wäre dann vielleicht nicht so interessant gewesen. Ihr habt den alle schon gesehen, oder was? Ich habe den noch nicht gesehen, aber ich, so wie ich den anhört. Ich gucke den. Ja, nicht. Also. Wie gesagt, es ist so von der, also ich fand auch diese Sachen, wo dann quasi hier der Charakter von also der Neo da dann vom Spiegel steht und von seinem Psychotherapeuten die blauen Pillen, die er verschrieben bekommen hat, dann da irgendwie ist und so. Das war schon eine ganz gute Idee. Das ist halt immer noch der Comedy-Teil. Ne? Die Leute halt machen so sich über sich selber lustig, wo halt die Quellen blauen Pillen fallen. Ja, also man hätte da auf ganz andere Sachen hinausbauen sollen, weil dieses Ganze, wenn sie dann halt wieder anfangen, da diese Kampfszenen zu machen und so, das ist halt alles so Banane mittlerweile. Und auch halt ja weit entfernt von dem, was wir halt damals mit diesem Film halt gemacht haben. Ne? Also das ist irgendwie nur, wird nur geballert und kein Mensch stirbt, aber es ist nicht einer irgendwie gestorben von diesen ganzen Leuten da, ne? Also irgendwie so, da war überhaupt gar kein Gefühl, dass da jetzt irgendwas zu verlieren ist oder so. Es war total. Man kennt ja die Szene, wo die Leute in diesen Betten liegen und an die Matrix angeschlossen werden und dann zappeln sie so rum und spucken Blut aus. Das wurde viel zu viel dargestellt und viel zu übertrieben. Das fand ich auch, genau wie du gesagt hast. Die werden durch die Gegend geschleudert und abgeballert und dann direkt wie die rumzappeln, aber es passiert nichts. Ja, eben. Aber auch diese ganzen. Und man hat auch ständig das Gefühl gehabt, die ballern da auch direkt auf die Leute, wenn sie den Gang runterlaufen, aber es passiert einfach nichts. Die sterben nicht. Es ist, es ist total Banane. Also, ja, ohne das jetzt zum vierten Mal oder so zu sagen. Ich fand diese Idee am Anfang echt gut. Da hätte man, glaube ich, viel draus machen können, aber man hätte dann halt keinen Matrix-Film machen können, so wie die anderen. Man hätte dann halt wirklich irgendwie quasi nur in dieser Matrix-Welt da irgendwie bleiben müssen und dann nur daraus irgendwie sowas Psychologisches irgendwie machen. Hätte man vielleicht auch ein bisschen damit spielen können, dass jetzt vielleicht die Leute dann wirklich irgendwie nur der Entwickler von so einem Spiel ist, was irgendwie aufbaut auf einen Film oder keine Ahnung wie was, um dann noch so ein bisschen was reinzubringen, ob das jetzt wirklich wahr ist oder nicht wahr oder so, was da irgendwie passiert ist, aber das, was sie jetzt damit gemacht haben, war halt irgendwie so nicht Fisch, nicht Fleisch und das fast 3 Stunden lang. Ja, aber das, was du mir so beschreibst, das klingt halt wie Subversion, einfach zum Zwecke der Subversion. Das haben sie eigentlich nicht so schlimm gemacht. Also es war auf jeden Fall nicht so, wie viele ja direkt befürchtet haben, dass jetzt quasi Keanu Reeves in diesem Film so endet wie hier Mark Hamill in Last Jedi dann irgendwie, dass er dann da quasi nur noch irgendwie abgehalft hat und alleine da irgendwie auf seiner Insel hockt und dann irgendwie von der starken jungen Frau gerettet werden muss. So ein Charakter gibt es zwar in diesem Film halt auch und die kommt dann auch rein und findet ihn da und sagt ihm dann, dass er irgendwie sich engagieren soll, aber also es ging schon so ein bisschen in die Richtung, aber es war auf jeden Fall bei weitem nicht so schlimm, wie das in anderen Filmen jetzt irgendwie war. Und alle Charaktere halt auch, sind intakt geblieben. Was ich halt auch sagen muss, ist es gab halt auch wieder viel Diskussion auch so bei anderen YouTube-Kommentatoren zu diesem Film und über diesen Begriff Woke. Und das fand ich halt in dem Bereich, es gibt halt diverse Leute, die halt immer noch nicht begriffen haben, dass das, was die Leute kritisieren, wenn sie sagen, irgendwas ist Woke oder so, dass das nicht einfach nur bedeutet, dass man jetzt irgendwie zum Beispiel Homosexualität irgendwie thematisiert oder dass man jetzt irgendwie Transsexualität irgendwie thematisiert oder solche Dinge. Das bedeutet im Prinzip nicht Woke, sondern Woke bedeutet halt, dass man wirklich diesen kompletten intersektionalen Ansatz mit allem irgendwie, wir müssen alles durchquotieren und wir müssen halt den Mann von seinem Sockel stoßen, auf Teufel komm raus und irgendwie zeigen, dass er halt einfach nur ein Betrüger ist, der sich selber und allen was vorgemacht hat und in Wahrheit und wir müssen irgendwie den anderen immer pausenlos erzählen, dass sie so toll sind und besser und wir müssen das Patriarchat zerschmettern und diese Scheiße, ne? Das ist Vogue. Und nur irgendwie Transsexualität oder Homosexualität oder sowas zu thematisieren auf eine vernünftige Art und Weise ist nicht Vogue. Tut mir leid. Und ich bin ja auch nach wie vor der Meinung, das ist ja auch sowas, dieses ganze Homosexualitätsthema ist, was die Woken ja für ihr Superthema halten irgendwie, wo sie irgendwie das meiste irgendwie gebracht haben oder so. Aus meiner Sicht ist das gerade der Punkt, wo sie sich halt komplett selber halt zeigen, ihr wahres Gesicht, ne? Weil diese ganze Gender-Scheiße und Männlichkeit ist böse und so. Also was ist überhaupt mehr Männlichkeitskram als schwule Männer? So, ne? Da hast du überhaupt keine Weiblichkeit mehr. Da hast du gar keine Frau mehr, die da irgendwie dran involviert ist oder so. Ne? Und dieser feministische Ansicht hat bei homosexuellen Männern ja, das verstehen die gar nicht, ne? Ja, ja. Das verstehen die gar nicht. Ja. Ja. Okay, aber jetzt mal nächstes Thema, würde ich sagen. Also gibst du dem Film jetzt ein Keck oder ein Cringe? Ja, wie gesagt. Es ist ein Keck. Ich krieg ein Keck für den Anfang, aber man sollte sich den Film nicht angucken, wenn man geile Action-Szenen haben will. Man sollte sich den Film nicht angucken, wenn man spannende Dialoge haben will. Man sollte sich den Film nur angucken, wenn man gut schlafen will. Wenn man Matrix-Fan ist, sehr viel Fanboy, sehr viel Fanservice, sehr viele Locations. Also ich bin ein extremer Matrix-Fan, muss ich dazu sagen. Aber ich muss sagen, ich teile nicht die Einschätzung, die vorhin im Chat gesagt wurde. Matrix 4 ist nicht so schlimm wie die neuen Star Wars Filme, ja, weil keine Character Assassination, weil die Charaktere sind intakt. Der Film nimmt sich selber auf die Schippe, ja, und, ja aber also man kann halt sagen, dass er ist nicht die absolute Katastrophe, aber es ist kein Actionfilm, es ist kein guter Science-Fiction-Film und es ist kein guter, es gibt keine guten Dialoge in dem Film. Das darf man nicht erwarten, wenn man das, ne, dann kann man sich den Film geben. Ich glaube, für viele Leute reicht es aber einfach schon, sich ein Video von der Unreal 5 Engine Matrix Demo anzugucken. Da ist eigentlich auch alles drin, was man braucht. Okay, da das sind ein paar Szenen, die machen Spaß, aber da gibt es bestimmt irgendwann einen guten YouTube-Zusammenschnitt, die 20 besten Minuten aus dem Film, das reicht dann auch. Ja, okay. Ja, und hier, aber was ein ganz tolles Buch sein soll, ist das, das von dem chinesischen großen Anführer Herrn Xi. Das hat jetzt nämlich nur 5-Star-Bewertungen bei Amazon in China. Aus Gründen. Ach, und so gut, ne? Die Gründe sind, dass Amazon alle anderen Sachen dann doch lieber gelöscht hat. Schön. Allerdings nur bei Amazon in China. Ich wusste gar nicht, dass es Amazon China gibt, aber da will man sich dann offenbar hier auch wieder gut stellen und dementsprechend haben sie das dann so getan. Ja, Amazon will sich gut stellen. Steam ist laut Gerüchten gelöscht worden, also gesperrt worden in China übers Wochenende. Ja, Steam ist gesperrt worden, Steam Global, aber generell ist es ja auch nur eine Frage der Zeit gewesen, wegen den ganzen Beschränkungen, wie viel die chinesischen Jugendlichen überhaupt Computerspiele spielen dürfen und so weiter und so fort. Ja, also ich fand es eher seltsam, dass Steam überhaupt noch in China operiert hat, aber trotzdem traurig. Nein, nur das heißt nicht Keys 12 Rules for Life X-Ray. Ja, wahrscheinlich. Und TikTok hat einen neuen Partner. Und zwar, TikTok ist ja auch eine chinesische Firma. Und die haben sich jetzt hier Stonewall ins Boot geholt. Und das sind ja die Herrschaften, wo wir vor ein paar Monaten mal einen sehr kritischen BBC-internen Radiobeitrag hatten, wo die BBC selber quasi in diesem Radiobeitrag die Zusammenarbeit der BBC mit diesem Stonewall-NGO ganz kritisch betrachtet. Und diese Stonewall-NGO ist halt auch, gehört halt auch zu denen, die halt unter diesem Deckmantel, was für Homosexualität tun zu wollen, dann diesen Genderfeminismus da vertritt und dann halt nur noch bei Trans-Kram irgendwie rauskommt und halt eben mit der ganzen progressiven Leseart von dem Trans-Zeug. Und ja, hier in diesem Daily Mail-Artikel steht dann auch unter anderem noch drin, dass es halt alle möglichen Videos bei TikTok gibt, die ganz viele Aufrufe haben, zum Beispiel dieses hier 26, was ist das, Milliarden Aufrufe für ein Trans-Surgery-Video bei TikTok. Also wo jemand, eine Dame, die sich ihre Brüste hat abnehmen lassen, das dann da bei TikTok zeigt. Ja, und angeblich die beliebteste App jetzt bei den unter 30-Jährigen. Chinesisches TikTok. Wo sie anfangs noch den Kram da sperren wollten, irgendwelche Diskussionen über LGBT-Themen. Aber das belassen sie wahrscheinlich bei China, wo sie ja aktiv, im Gegensatz zu uns, ne, Frau Kracher, wird in China, in dem wunderbaren kommunistischen Land, ja aktiv gegen unmännliche Dinge vorgegangen. In Deutschland kann man so unmännlich sein, wie man will. Aber ja, das Problem, was man dann hat, ist, dass es halt diese neuen Frauen noch nicht gibt für die neuen Männer. Ja, das Abschaffen von Patriarchat gehört nicht unbedingt zu Sozialismus, das stimmt wohl. Das machen die sich gar nicht klar auch, ne? Also 26 Milliarden Mal wurden alle Videos mit dem Thema Trans angeguckt. Das war nicht ein explizites Video. Ich weiß jetzt nicht, wie Okay. man die Zahlen in Relation stellen kann. Aber 26 Milliarden hört sich natürlich sehr gut an, ne? Ja, und apropos Ideologien verteilen und so, diese Dame hier, Frau Idres aus Kanada, ist eine, die hat eine App, eine Gesundheits-App irgendwie rausgebracht mit der Firma. Also sie ist die Chefin, CEO von so einer Firma, die so eine Gesundheits-App rausgebracht hat, wo man irgendwie irgendwelche Gesundheitsdaten drüber austauschen kann. Und die beschwert sich hier darüber, dass das gefährlich und xenophob ist, die Kleidung der Frauen mit Extremismus gleichzusetzen, weil hier nämlich die CMAJ, das ist irgendwie das Canadian Medical irgendwas Journal, Medical Association Journal oder so, also eine Publikation für Ärzte, hat hier einen Artikel rausgebracht, benutzt das Instrument der Unterdrückung nicht als Symbol für Diversity und Inclusion. Und gemeint ist hier natürlich das Kopftuch, was die Frau Idris auch auf ihrem Profilbild auf hat. Und ja, das muss natürlich schön weiter normalisiert werden und darf hier nicht irgendwie behauptet werden, dass das irgendwas mit Diversität oder irgendwas mit Unterdrückung vielmehr zu tun hat, sondern das ist ja nur Business und toll und so, ne? Das ist ja alles ganz prima. Und die Dame mit ihrer Medizin-App würde natürlich niemals irgendwas mit Extremismus am Hut haben. Das ist einfach nur ein Beispiel für gelungene wirtschaftliche Integration. Ach ja. Dangerous xenophobic views. Wie schön, dass alles immer geframed wird. Oh, jetzt kommt der große Block der Sachen, deren Verbreitung eingestellt worden ist. Die Ja, ich russischen weiß nicht genau, ob da noch ein Spionagesatelliten Block dürfen kommt, nicht mehr aber senden. bei RT Deutsch finde ich das schon ein bisschen was Besonderes. Und vor allem auch hier wie über Satellit. Also, die haben den richtig geblockt. Die haben irgendwie gesendet über den Satellit und dann haben sie die Frequenz geblockt, damit die dann nicht weitersenden können. Da ist richtig ein kleiner Medienkrieg entstanden oder entbrannt, habe ich so den Eindruck. Ja, auf jeden Fall hat hier der Deutschlandfunk eine sehr, sehr knappe, kurze Meldung darüber verfasst, eben, dass das jetzt über Satellit nicht mehr kommt und dass eine Sprecherin mitgeteilt hat und ja, ansonsten sich vor allen Dingen irgendwie für ihre Journalistenkollegen nicht in eine, wie soll man sagen, reingehauen oder so. Also das ist ja jetzt auch mittlerweile irgendwie üblich, dass da offensichtlich lieber gegenseitig voneinander eingeschlagen wird, anstatt dass man sich mal miteinander so ein bisschen gegenseitig stützt oder so. Gestützt werden nur noch ausländische Journalisten, die gegen, keine Ahnung, angeblich rechte Regierungen was machen oder so. Nicht mehr die anderen, ne? Nicht mehr irgendwelche, ja, keine Ahnung, die nach anderen Standards, ich weiß nicht, die RT macht doch auch gar nichts anders. Die haben nur ganz normal berichtet, oder seht ihr das anders? Ist das ein rechter Verein oder ist das jetzt ein super? Ja, also RT, RT macht schon auch. Die haben so ein paar Boulevardthemen, beziehungsweise die haben es eben auch ein bisschen anders aufgearbeitet. Ja, aber die gehen auch halt an Themen ran, die halt innenpolitisch bedeutsam sind. Guck mal, die haben zum Beispiel, die waren die Livestreams gemacht haben von der Räumung von der Riga, nicht Räumung, von dieser Brandbegehung bei der Riga 34 und so. Also die streuen ja, schon auch Salz. Die streuen okay. auch Salz in offene Wunden und aber ich finde, das ist ja Aufgabe von Medien. Suche, und, ne? Ja, eigentlich schon. Ich weiß ja, was da eben oben rechts auch. In der Ecke für ein Symbol ist, wenn ich den Sender gucke. Also ja, das auch, genau. Und ich weiß, dass RTL Kommerz ist. Ich weiß, dass die ARD öffentlich-rechtlich eher ein linkes Bias hat und ich weiß, dass RT Deutsch von den Russen kommt. Und ja, man braucht eben auch Trainingsmaterial, um seine Mündigkeit dazu sozusagen aufrechtzuerhalten und zu schulen und so. Und das ist wir machen in der Beziehung ganz Gutes gewesen, sozusagen. Also ich finde es jedenfalls nicht gut und ja, ihre ganze Pressefreiheitsgeschichte und so weiter, die sie so hochhalten, können sie sich irgendwie scheinbar auch in die Haare schmieren. Wenn sie so dann irgendwie selektiv. Man muss ja auch sagen, dass wir das Gleiche machen mit Deutsche Welle und Deutsche Welle TV und so. Ja, also wir gehen auch in irgendwelche Länder und senden denen ein Programm, das von unseren Werten und von unseren politischen Ansichten gefärbt ist. Dass wir das auch aus anderen Ländern, ich meine, wir haben ja auch hier französisches, türkisches, englisches Fernsehen. Empfangbar. Weißt du, das kannst du ja über Satellit im Prinzip gar nicht richtig verhindern, dass die Leute das dann empfangen. Ne? Da stellen sie ihre Schüssel eben in die richtige Richtung, aber da, wie gesagt, haben sie sogar die Frequenzen geblockt für RT Deutsch. Also sie wollen es ja, RT Deutsch. Ein qualitativer Unterschied möchte ich doch nochmal rausstreichen, ohne dir was wegnehmen zu wollen. Es gibt Al Jazeera und viele anderen staatlich gelenkte Medienanstalten, China Daily beispielsweise ja auch, aber die senden alle nicht in deutscher Sprache. Das ist das Einzige, was RT Deutsch von den ganzen anderen unterscheidet, würde ich jetzt sagen. Und Punkt 2, das Einzige oder eine der wenigen Sachen, die RT wirklich konkret vorgeworfen werden, auf der super immer rumgeritten wird, ist ja diese Sache, wo irgendwie damals eine Russlanddeutsche irgendwie entführt worden soll sein. Und dann gab es irgendwelche Demonstrationen von Russlanddeutsch. Und da hätten die quasi die deutsche Bevölkerung gegen den Staat aufgehetzt. Und das ist bis heute immer das Hauptargument gegenüber irgendwelchen staatlichen Stellen, warum RT Deutsch böse ist. Nicht, weil er von Russland kontrolliert oder so, sondern halt darum geht's. Ne? Mhm. Das war halt der Fall, der RT Deutsch bis heute, ja, quasi die Luft zuschnürt, administrativ. Ja, komm, warum haben wir nicht die ganzen Läden zugemacht, die für Gina Lisa getrommelt haben? Ja, gab es denn ein offizielles Verfahren auch überhaupt? Oder ist es jetzt mehr so irgendwie so ein mediales Ding, dass denen das vorgeworfen wird und ja, da gab es ein Verfahren, aber da bin ich jetzt, ja. Ach, das weiß ich jetzt nicht mehr, was das konkret war, aber ja. Bei allen Sachen, die immer vor, war, das gilt quasi so als der Präzedenzfall, weil der halt auch verurteilt wurde, stimmt. Und hier ist ja auch in dem Fall, wenn sie verurteilt wurden, dann eine Strafe bekommen haben womöglich und das Ganze dann nach weiter wieder aufnehmen konnten, dann muss es ja eigentlich einen neuen Grund geben, mal so. Ja, aber der Witz ist ja auch hier, steht ja auch in der Überschrift, dass nicht ein Verbot oder sowas Russia Today gekickt hat, sondern der Satellitenbetreiber Eutelsat hat die Verbreitung von RT Deutsch über Satellit eingestellt. Das ist ein Privatunternehmen, Mamon, das ist keine Zensur. Natürlich nicht, klar. Mhm. Ist ja nur, wenn Kakao ist oder wie das auch. Ja, genau. Und damit kommen wir nämlich gleich zum nächsten Fall. Weil das ist eigentlich das, was sich hier durchzieht, dass die Plattformen weggenommen werden. Nicht, dass irgendwie über Richter oder über irgendein offenes Verfahren bestimmt worden wäre, dass RT nicht mehr hier empfangbar ist, sondern es wurde einfach so lange der Satellitenbetreiber genatscht, bis er gesagt hat, okay, dann mache ich das zu. Ja, YouTube muss sich langsam mal entscheiden, ob sie überhaupt irgendwelche politischen Inhalte haben wollen, glaube ich. Ja, ich glaube, das haben die schon Das lange wird alles entschieden. Wenn es nach gelöscht. denen geht, würde am liebsten Würden Sie es gar lieber nicht. lassen, ne? Ja, ich würde lieber Ja, also wenn es nach YouTube gehen Produkte würde, testen und so das habe ich ja auch machen. damals immer gesagt, wenn dieser Schnösel da von der CSU da irgendwie seine Vorträge gehalten hat im Bundestag, das war ja auch unmöglich. Axel Fotz? Nee, dieser andere Typ hier aus Deutschland. Ich nenne deswegen Schnösel, weil er immer so einen guten Anzug anhatte. Ich habe schon vergessen, wie der hieß. Ich glaube, der hat es auch nicht mehr wieder reingeschafft in den Bundestag. Der hat ja immer diese Reden dazu gehalten. Bei dem klang das ja immer so, Glatzkopf. als würden die so unglaublich viel Geld verdienen an allem. Und das ist ja überhaupt gar nicht wahr. Und dieses ganze Zeug mit, also selbst, es ist ja so, dass selbst der PewDiePie, der ja der größte ist auf dieser Plattform von Subscriberzahl her, dass sie, selbst der ist ja verantwortlich für eine ganze Welle an Kündigungen von Werbepartnern. Damals mit diesem einen Ding da, diesem Trick von ihm, dass er da diese Bush-Leute da irgendwas hat vorlesen lassen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Ich krieg's nicht mehr zusammen, aber Ja, irgendwelche Nazi-Sprüche hat er denen, glaube das, ich. ja, genau, Für und Geld, genau, für Geld hat er für das Geld, vorgelesen. genau. Und Ja. das hat er ja dann da irgendwie gezeigt und war da auch ganz geschockt darüber, dass sie das wirklich gemacht haben. Und man versteht es auch auf jeden Fall. Und das ist auch nicht jetzt. Er wollte das ja, also es ist ja klar, dass das jetzt nicht die Ideologie ist, der ihr angehört. Aber das wurde ja dann irgendwie vom Wall Street Journal, glaube ich, diesmal war es da wirklich Wall Street Journal, damals so hochgejazzt. Und dann sind ja alle möglichen Leute da losgerannt und haben gesagt, ach, dann nehmen wir jetzt unser Werbegeld da weg, irgendwelche ganz großen Firmen. Und das hat die ja schon Geld gekostet. Und seitdem, das, was die haben wollen, ist diese ganzen hier großen Konzerne aus Amerika, die da ihre Sachen jetzt online stellen, ihre Late-Night-Shows, ihre, keine Ahnung, nicht was, lauter so ein Zeug, wo sich die Leute die Clips von angucken und so. Das wollen die haben. Da verdienen die viel Geld mit. Da haben die Sachen, wo dieser ganze Apparat, den die ja alle beim Fernsehen sowieso haben müssen, der da genau guckt, wer da irgendwie wie Fuck sagt und das wird alles weggepiept und was man da irgendwie tun kann und was nicht und so. Das kriegen die alles free of charge. Da müssen die überhaupt nichts für tun. Da kriegen die diesen Content, von dem sie wissen, dass der prima ist und den können sie dann teuer weiterverkaufen, die Werbung davon. Und diese ganzen Medienkonzerne, die anfangs in der YouTube-Anfangszeit da gegen geklagt und gemacht und getan haben, dass ihre Sachen da verschwinden, die sind jetzt die größten Fans davon, weil auf der anderen Seite dieses Ganze, das können die jetzt alle das Zweit- und Drittverwerten und dann kannst du dir jetzt hier in Deutschland irgendwie einen Stephen Colbert-Monolog angucken. Und dann hast du da deutsche Werbung da drin, die da wo deutsche Firmen für Geld bezahlen. Und die müssen das nur noch da draufstellen, was sie sowieso schon produziert haben und können jetzt überall Geld verdienen. Und müssen sich nicht mehr darum kümmern, da irgendwelche Werbekunden zu akquirieren und so. Und das ist total easy für die dann. Und die müssen die Server nicht stellen, die müssen die Server nicht warten, die ganze Infrastruktur müssen sie nicht stellen, das macht alles YouTube. Und da sind die glücklich und zufrieden mit. Und das ist das, was sie haben wollen. Und irgendwelche kleinen Hansels, die ihre Videos zusammencutten, für ein paar tausend Leute irgendwo in Deutschland, wo sie nur Ärger mit haben, das brauchen die alles überhaupt nicht haben. Das brauchen die nicht haben, da haben die nichts von. Nee, lukrativ ist das jedenfalls sicher nicht, das denke ich auch. Fragt sich natürlich für den Nutzer, was man da so, was man dann macht oder wie sich das, was sich jetzt die Veränderung ist, die man vielleicht auch durch selber mit einleiten müsste oder so, weil auf YouTube alleine reicht ja nun mal nicht mehr. Ist ja nur noch die Hälfte da oder so von Ja, den aber Sachen, da die will die ich Leute so machen. jetzt, da könnt ihr euch gerne alle selber Gedanken drüber machen. Ja, muss eben mehr surfen wieder oder so, wenn man das überhaupt machen will. Ne? Oder man verzichtet eben. Das ist so die Frage, was machen die Leute? Verzichten sie dann auf Informationen oder geben sie sich mehr Mühe, welche zu besorgen? Weil mühseliger wird es dadurch auf jeden Fall. Ne? Es braucht auf jeden Fall eine Alternative zu YouTube, aber da passiert ja auch Ja, nichts. und wenn es nichts Breites gibt, also nichts, was jetzt so ein neues YouTube wird, wo sich alles Mögliche dann irgendwie trifft, dann wird es halt so sein mit dieser ganzen Kram, den sie ja wahrnehmen von dem Deplatforming-Zeug, dass dann halt jeder in seiner Ecke verschwindet, ne? Also jeder in seiner Ja. Nische, wo dann wirklich wieder nur die Leute alle miteinander reden, die sowieso schon sich da gefunden haben über irgendwie eine ähnliche oder gleiche Linie. Und ja, also da ist dann auch Ja, ist kein im Prinzip Läufer. richtig, aber Zumindest es nicht, hat wenn das natürlich Ziel dann. von der ganzen Sache ist, irgendwen da irgendwie vom bösen Pfad abzubringen oder so, dann ist das auf jeden Fall nicht der Weg. Ja. Nee, das wollten die Leute noch nie machen, aber ich meine, für den einen oder anderen Webseitenbetreiber kommt dann noch hinzu, dass man dann ja auch die Videos anders hosten muss. Das, okay, kannst du natürlich auch zu anderen Anbietern Ja, gehen. aber Video-Hosting ist echt nicht ohne. Also ich habe das auch lange Ja, eben, unterschätzt. ne? Das Jo. ist gar nicht mal so Brauchst du einfach. aber viel Platz dafür, ne? Das ist mir klar. Und Und das kostet Geld, Bandbreite ne? vor allen Dingen. Der Ja, Platz ist das noch nicht kostet mal so auch das Geld. Ding. Also du kannst ja, Speicherplatz ist nicht mehr so das Problem, aber das Hauptproblem ist die Bandbreite, weil wenn du das mal ausrechnest, du musst ja quasi das, was so ein Video groß ist, musst du ja übertragen. Und zwar mal Anzahl der Zuschauer. Und da bist du ganz schnell bei einer enorm hohen Bandbreite. Und so ein normaler Webspace, wenn du dir irgendwo oder ein normaler Server irgendwie, finde mal einen Webspace oder einen Server, der mehr als 1 Gigabit Anbindung hat. Das ist fast unmöglich zu finden. Und wenn du es findest, dann kostet es horrende Preise. Und das kannst du als so jemand wie wir hier, die das nur hier für uns selber quasi machen, kannst du es komplett Du knicken kannst es zum Download anbieten oder so ungefähr, und ne? auch alle Aber anderen Leute brauchen ja das auch sind euch zu viele Download. Beim machen. Download ist das gleiche Problem. Also es sei denn, es ist halt ein Ja. Podcast, klar, ein rein Podcast, wenn wir jetzt das Video ausschalten würden, das würde wohl gehen, ja. Also die 3 Megabyte irgendwie mal Okay. 1000 oder so für eine Stunde Content oder so, das würde wohl gehen, ja. Aber wenn du das mit Video machen willst, dann kannst du es eigentlich vergessen. Also Ja, ich meine, das ist ja der Grund sicher auch, warum, oder ist, soweit ich weiß, der Grund auch dafür, dass eben YouTube lange Zeit nicht lukrativ war, ne? meines Mittlerweile haben Wissens sie lassen sie es angeblich bis den. heute nicht richtig in diesem ganzen Gedöns von Google. Also das ist halt so, da kalkulieren die ja mit diesen großen Tech-Firmen. Du hast zig Sachen, ein paar von denen werfen richtig was ab und dann kannst du dir das halt auch noch leisten, bei den anderen halt auch irgendwie in die ganzen Geschäftsmodelle irgendwie reinzufuchsen, damit du dir ja keine Konkurrenz aufbaust, ne? Also das ist ja immer so die Hauptsache. Ja, genau, das ist Schön hauptsächlich so, dass sie dann auch so viel Überall reinstecken. Ja. einsteigen, ne, in alles irgendwie und dann zusehen, dass man, wenn es irgendwie groß wird, dann wird es wenigstens nur groß im eigenen Haus und nicht in fremder Ja, Leute man weiß ja Häusern, nicht, die das dann haben sie ja auch hinterher in schon deinen externe Bereich auch noch Konkurrenz irgendwie aufgebaut, die reingehen dann oder so. so eine Art Scheinkonkurrenz sein soll oder sowas. Dann traue ich denen auch noch zu, dass sie da selber Plattformen machen und dann die Leute wieder rausschmeißen oder so. Auf jeden Fall, wenn sie jetzt hier, ach gut, ausgerechnet den YouTube-Kanal gesperrt haben, wo ja der Herr Steinhöbel da richtig viel mit Video denen ist zu geil, tun ne? hat. Das ist, glaube Ja. ich, eine ganz schlechte Idee, weil soweit ich weiß, ist ja Steinhöbel eigentlich derjenige, der bisher diesen ganzen Plattformbetreibern eigentlich den größten Schaden hier zugefügt hat oder die größten Niederlagen aus dem deutschsprachigen Bereich, Ja, sie sind weil ja regelmäßig die Fälle da, ne? Das ja, ist also so. das hat er sich ja, und der hat ja auch diesen Laden da gegründet oder die haben wir irgendwie so einen Fonds auch irgendwie da aufgemacht. Quasi für Prozesskosten für dieses ganze Zeug. Das heißt, glaube ich, irgendwas mit gegen Zensur im Netz oder irgendwie so. Ich Ja, weiß gut nicht. möglich. Ja, Zensur, Antizensurfonds oder sowas. Ja, gut möglich. Kann man bei ihm auf der Webseite bei steinhöfel.de, glaube ich, einfach aber auch finden. Ja. Ja. Ja, und er Ja, du, vertritt was ja sicher auch, nicht passieren wird, ist, er dass die Leute vertritt ja einfach auch ihre alle Fresse möglichen halten. Leute. Ne? Ne? Also ich glaube, er ist halt schon ziemlich konservativer, der Steinhürwel, aber er hat ja auch schon diesen einen Trulli da auch irgendwie mal vertreten. Ja, so einen Linken hat er auf jeden Fall auch schon mal vertreten, dem irgendwie sein Krempel da weggelöscht wurde. Und Ali Utlu hat er schon vertreten. Also, na und ja, ich würde eigentlich. Ich glaube, der Holger würde wahrscheinlich sich nicht von ihm vertreten lassen. Aber Da gab es doch jemanden hier, da gab es, wie war das denn nochmal? Da gab's doch, beim Gunnar Kaiser war das doch genau, der hat zwar seinen Kanal dann zurückgeklagt und den wiederbekommen, aber die Monetarisierung nicht oder so. ging es da Das nicht ist so nur um ein die Ding, ne? Monetarisierung? Ich meine, er ist ohne Hund. Kann sein, dass Ja, das wieder geändert hat, ne? Das ist ja egal. schon mal manchmal so, aber Aber auf jeden für beide war das Fall. nicht ohne, ja, dass ihm Den das weggenommen hat, sozusagen. Massengeschmack-Kanal haben sie jetzt auch angeblich wiederholt schwerwiegender Verstöße gegen die Richtlinien komplett gesperrt. Achso, der Holger schien noch zu glauben, dass es irgendwie ein Fehler war oder so, aber es war dann doch Absicht, ja. Wie Kann nur kommst ein du da jetzt Versehen drauf? sein. Hier steht doch, da kann nur ein Versehen sein. Ja, wie kommst du jetzt darauf, dass es doch Absicht ist? Ja, habe ich jetzt nur von angenommen, dass es eben, wenn es jetzt noch nicht wiederhergestellt ist oder so zum Beispiel. Ja, du hast doch jetzt gerade gesagt, dass die wegen, achso, wegen schwerwiegender Verstöße, ja, okay, steht ja da auch, okay. Ja. Also Ja, ich so meine, im begründen sie das Endeffekt dann halt, Absicht ne? ist es wahrscheinlich, ja, also es kann natürlich sein, dass einfach nur der Algorithmus da irgendwie greift. Jo, Das kann natürlich sein, aber auf der anderen Seite glaube ich halt, dass Holger auch groß genug ist, dass alle möglichen Leute da auch drauf stieren und schauen, ob sie irgendwie einen Weg finden, irgendwas finden, wo sie mit Ball mitstellen können. Ja, das kann natürlich gut sein. im Prinzip brauchst du doch nur drei Community-Beschwerden und dann ist der Kanal erstmal off für 2 Tage oder irgendwie sowas, bis du das Nee, dann bei wieder dreien ist einstellst. er gelöscht. Off ist er Ja, schon das stellen bei die wieder eins. her, wenn das, wenn es nur Community-Beschwerden waren, dann stellen die das wieder her, wenn das irgendwie anhängen. Ja, wenn es, weiß ich nicht. Also, die sind nicht so schlimm halt einfach wie ein Strike oder sowas jetzt richtig. Wie Copyright und so, Na, wenn das das dann macht drei keiner innerhalb von einem aufgewischt. Monat oder so sind, dann ist Ende. Und das haben sie jetzt mit ihm quasi gemacht. Und das war ja auch in der Vergangenheit schon so, dass sie auch teilweise sich bei irgendwelchen Leuten von alten Videos noch irgendwas genommen hatten und da auch irgendwie Ja, die sind dann aber dann alle eigentlich wieder hergestellt worden. drei Hast du ja Sachen sich gucken, dass er so eine genommen haben Show und macht dann war über Ostern an, Feierabend ja. oder so. Bitte? Musst du dir nur drei alte Sachen nehmen und dann ist auch Feierabend. Ja, genau, das soll ja nicht sein, dass irgendwelche Leute so gezielt irgendwie 3 Videos raussuchen, die dann claimen, und sich beschweren darüber und dann bist du weg. Das kann ja nicht sein, irgendwie. Das heißt, Ja, ist da aber gibt es irgendwie. aktuell scheinbar so. Ja, es ist erstmal so, ganz genau, die nehmen das in der Regel aber wieder zurück. So, aber wenn du einen richtigen, wenn du einen Strike von YouTube kriegst und nicht aus der Community, dann nehmen die das auch nicht zurück. Das ist der Unterschied. Weißt du? Dann kommt das irgendwie übers Netz.de oder von YouTube selber oder was auch immer. Und Ja, nicht aus der eben, aber das kann ja Community. auch halt sein, dass sie Ich meine, das könnte ja auch irgendwelche sein, wenn Sachen das. gefunden haben und die dann gemeldet haben und Genau. die das dann so gesehen haben. Also wir haben ja auch schon mal einen Also, was Strike versteht sich der bekommen. nicht nach Community-Verstößen aus, sondern Wir nach haben ja Rechtsverstößen? auch schon mal einen bekommen und das war damals wegen einem Link zu der Jahresstatistik von einer gewissen Webseite aus dem pornografischen Bereich. Und da konnten wir dann hier irgendwie 3 Monate lang nicht mehr streamen. Wegen dem Spaß. Und Ja, das ist dann auch ja, das irgendwo. kann halt schnell passieren. Und das war jetzt im Endeffekt ja kein pornografischer Inhalt, den wir da hatten. Es war nur der Link in den Quellen, glaube ich, war das Ja, es Problem. war Aber es der war Link auch in den keine Quellen, ja. Community-Beschwerde, sondern einfach von YouTube tatsächlich zu Ja, Strike. aber Also, was heißt ja, Community-Beschwerde? Die können sich ja auch irgendwas dass rausnehmen irgendwelche und Arschlöcher sagen, nicht anscheißen, heißt das. ja, Irgendwelche aber das Arschlöcher, kann die es ja auch heißen. Bodenpornoseite, da habt eine Plattform geboten, ja. Wir wissen ja, darüber zu reden, was andere gesagt haben, ist ja Reproduktion der Idee, ne? Ah, Mann, das ist so fucking dämlich, Mann. Diese gesamte Scheiße von wegen, ja, hier, wir wollen irgendwie einen Mechanismus haben, der bösen Content rausfiltert. Das ist ein tolles Ding. Aber dann sollen die den bitte klar genug machen und irgendwie den Leuten Werkzeuge geben. Mann. Was auch noch so ein So. bisschen interessant ist, ist halt eben die Tatsache, dass jetzt das letzte Video, was der Holger von seiner Massengeschmack oder hier Fernsehkritik-Sendung da ja eingestellt hat, war eine Kritik an diesem unglaublich ätzenden Kinderkanalformat namens Moment, wo sie da irgendwie den Kindern da irgendwas, ja, ihren ganz intersektionalen Kram da irgendwie in irgendwelchen total merkwürdigen, konstruierten Fällen da irgendwie in den Mund legen. Und aus meiner Sicht auch eine ganz, ganz widerwärtige Sendung und ja, ideologischer Scheißdreck aus dem Kindermund. Ja, ich werde nicht Und mehr gewünscht, Kritik an staatlichem Fernsehen oder so. ja, ich meine, er hat ja schon mehrere von diesen Sachen, von dem Zeug da. Ich frage mich auch immer noch, warum er nicht recht, komplett recht bekommen hat dagegen Radio Bremen und diesen unmöglichen Beitrag hier von denen da über angebliche hier, was war das? Ja, das hat was mit der Übernahme der Originalbilder zu tun. Vielfach sagen die dann, man könnte auch irgendwie das Ja, einfach komm, wörtlich zitieren oder so. ich will das jetzt nicht ewig diskutieren. Ich fand's Banane. Ich habe diese ganzen Sachen, die da sein Anwalt und so auch gesagt haben. Ich fand es total Banane. Es ist aus meiner Sicht halt wieder dieses bescheuerte, ja, ist doch alles ganz klar geregelt, bla bla bla. Und im Endeffekt ist aber überhaupt nichts klar geregelt. Und dann hängt es dann wieder davon Ja, ab, ob du den ich weiß richtigen, es nicht, ob du ja. den richtigen Richter am richtigen Tag zur richtigen Uhrzeit irgendwie nach seinem dritten Kaffee irgendwie erwischt oder vor seinem vierten oder so. Und ja, es ist alles totaler Schmarrn und es wird natürlich auch ausgenutzt ohne Ende von so Leuten, die dann halt ihre, und aus meiner Sicht ist dieser Radio Bremen-Beitrag nichts anderes gewesen als eine Salve wieder in diesem Kampf um die Deutungshoheit, irgendwie die Leuten einzureden, dass es ja diese unglaublich mächtigen Akteure da eben geben würde, die irgendwie unsere Meinung hier irgendwie beeinflussen. Und das sagt man dann selber in einem Bericht, der genau das Gleiche tun will. Nämlich den Leuten irgendwie einreden, so, ja, wenn ihr irgendwo dies, das oder jenes lest, schenkt ihm gar keine Aufmerksamkeit. Das kann nur so sein, das wird dann wieder einer von diesen rechten Influencern sein, die das da irgendwie dann da durchbringen und so. Ne? Ihr seid die guten Leute, ihr hört eure Sachen von dem richtigen Fernsehen, hier von uns, wo wir euch genau sagen, wie es wirklich ist. Und ja, und wenn dann der Holger da halt aufzeigt, was für ein Quatsch die da erzählen und auch was für einen offensichtlichen Blödsinn und was das überhaupt für ein Journalismus da ist, den wir pflegen. Und da musst du das natürlich dann irgendwie wegstriken oder so, weil, also Copyright, die haben da überhaupt nichts zu copyrighten. Das ist ja verdammte öffentlich-rechtliche Rundfunk. Die brauchen da überhaupt nichts zu copyrighten. Und das wissen die auch. Weil, wie er da auch bei diesen ganzen Sachen sagt, die haben ja überhaupt gar kein wirtschaftliches Interesse. Und das haben die auch nicht. Also, denen geht ja nichts verloren dabei, wenn irgendwer anders das hochlädt, was sie da machen. Selbst wenn das jetzt unkommentiert hochgeladen würde, komplett. Und das wird ja auch teilweise unkommentiert hochgeladen, komplett. Und nicht gelöscht. Außerdem zahlen die sich das alles so, dass die Leute da alle selbstständig sein müssen. Die haben die beauftragen eine Produktionsfirma für die Sendungsproduktion. Die beauftragen hier Produktionsfirma, da Produktionsfirma. Ja, außerdem zahlen wir dafür, für die Öffentlich-Rechtlichen. So wenigstens irgendwie als Gegenleistung sollte es erlaubt sein, das Zeug hochzuladen und zu verwenden. Ja, du kannst das verwenden, wenn du das kritisch beurteilst oder beäugst. Oder ja, aber nicht. Das ist auch, ja, ich möchte da jetzt nicht wieder auf jetzt von einem aufs andere kommen und da ewig lange Diskussionen drüber führen. Aber ja, ich will nicht sagen, dass es eindeutig ist, sondern man kann es schon einigermaßen verstehen. Was vor allen Dingen hier bei diesem bei Mediathek und den Sachen halt auch ganz wichtig ist, weil sie sich ja darüber beschweren, über Desinformation und lauter so ein Zeug. Aus meiner Sicht hat der Holger hier mit seinen Videos über diese chinesische Propaganda und diesen ganzen Sachen viel, viel mehr getan zur Aufklärung über irgendwelche Desinformationen in Deutschland als dieser ganze beschissene öffentlich-rechtliche Rundfunk in den letzten Jahren. Also, ja, auf jeden Fall so. Alles, was die irgendwie machen, ist alles nur irgendwie, hier ist unser Aktivist, hier ist unsere NGO, hier ist unser dies, das, jenes und so. Und ich meine, gut, klar, der Holger hat in seiner China-Sendung auch jemanden gehabt von einer NGO, die sich mit diesen China-Sachen da irgendwie beschäftigt. Würde man ja auch irgendwie erwarten. Aber das hat ja auch Hand und Fuß gehabt, was sie da halt gesagt haben. Und das hatte Bezug zu dem, was sie da gezeigt haben. Und es ging jetzt nicht irgendwie darum, irgendwie irgendwelche Dritten dann irgendwie da jetzt irgendwie schlecht dastehen zu lassen oder irgendwas, so wie das dann bei dieser ganzen Scheiße, oder irgendwie zu sagen, ja, und deswegen muss ich jetzt die ganze Gesellschaft ändern oder irgend so ein Bullshit, wie das dann bei den Krachern dieser Welt dann irgendwie hinterher immer bei rauskommt. Ja, höchstens mal, dass sich da bei ARD und ZDF was ändern müsste. Das wollen die aber auch nicht hören, ne? Ja, wollen die auch nicht, ne? Ja, nur das irgendwie, eigentlich kann es natürlich kein Grund sein für solche Aktionen, weil die das nicht hören wollen oder was sie nicht aushalten oder sonst was. Aber ja, das sind nun mal auch die Machtverhältnisse momentan, ne? Die das möglich machen. Ja, und bleiben wir bei YouTube und. Der OPEX hat ja gesagt, dass der YouTube uns Werkzeuge in die Hand geben soll, um solche Sachen zu verhindern. Da hat es ja einige Änderungen gegeben jetzt in diesem Jahr. Und da hat YouTube jetzt einen Transparenzreport über die erste Hälfte des letzten oder des aktuellen Jahres gegeben, wo einige dieser Tools eingeführt wurden. Es geht noch nicht um die EU-Richtlinien, Artikel 13, Artikel 17 mit Hetze im Netze und solchen Sachen, sondern es geht hauptsächlich um Copyright-Sachen. Eine Sache, die ja neu eingeführt wurde, ist, dass das Content-ID-System während des Uploads schon Hinweise gibt, sollte da irgendwelches Material sein, was gefleckt werden würde, sobald das Video veröffentlicht wird, dass man während des Uploads das Video noch editieren kann, um das rauszunehmen beispielsweise. Insbesondere bei Musik hat das wohl bei extrem vielen Videos eine Rolle gespielt. Und hier haben wir einmal eine Auswertung des Transparenzreports von Netzpolitik. Der Report selber ist nicht sehr inhaltslastig und hat auch nicht sehr viele schöne Grafiken, bis auf eine die das ein bisschen zusammenfasst. Das ist hier ungefähr bei 30%, wenn du da hinscrollen willst. Im Endeffekt geht es darum, dass das Content-ID-System von YouTube eine automatische Überprüfung ist und dass es macht über 99% aller Fälle, die von YouTube geflaggt werden, aus, was Copyright-Sachen angeht. Und insgesamt, im Endeffekt ist es so, dass die Fehlerquote extrem hoch ist, weil über 60% von den Fällen, die überprüft werden, nicht gerechtfertigt sind, laut YouTubes eigenen Richtlinien und YouTubes eigener Überprüfung. Da gibt es natürlich noch Systeme, die, wenn YouTube sagt, das ist nicht gerechtfertigt, dass man noch weiter eskalieren kann, aber darum geht es hier nicht. YouTube sagt im Endeffekt, das System selber ist nicht sehr gut, die Dunkelziffer ist sehr hoch, weil wir haben 730 Millionen Urheberrechtsbeschwerden, ich rund jetzt mal auf, und ja, es wurden nur sehr wenige davon überhaupt beanstandet, ja, 3,7 Millionen wurden von den Uploadern gesagt, ja, Moment mal, das ist alles gerechtfertigt hier. Und wie gesagt, davon über 60% waren auch tatsächlich gerechtfertigt. Wie viele Leute geben sich gar nicht die Mühe, dagegen anzugehen oder denken, dass sie keine Chance hätten, weil sie untergebuttert werden. Also wenn man hat anscheinend eine ganz gute Chance, wenn man sich dagegen wehrt, wenn man so einen automatischen Flag hat, dass man damit durchkommt. Weiter geht es um die Vorbereitung für die neuen EU-Gesetzgebung und im Endeffekt ist es da so, dass diese ganzen Systeme analog von dem Copyright-Überprüfungssystem geschaltet werden sollen und dass die EU-Kriterien von YouTube wohl auch weltweit angewandt werden würden. Also beispielsweise auch in Amerika, wo es ja über die aktuelle Rechtslage da hinausschießt. Da wird es noch interessant werden, ob es da in Amerika Proteste gibt, warum müssen wir uns hier an EU-Recht halten? Wir sind doch gar nicht in der Europäischen Union, was ja ein valides Argument ist. Ja, und so viel zu dem Transparenzreport. Viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Die größte Änderung haben wir ja mitbekommen und viel wichtiger wird es einfach zu sehen, ja, was für eine Grundlage wird diese Datenbank sein, die YouTube benutzt, um festzustellen, ist das jetzt laut Artikel 17 Hate Speech oder anderweitig relevant. Diese Content-ID-Datenbank ist ja sowieso schon in Kritik, weil nicht alle Benutzer Zugriff drauf haben. Es hat halt nur ein sehr beschränkter Kreis von großen Unternehmen Zugriff auf und Input für diese Datenbank. Alle anderen haben nur eine abgespeckte Version, die halt nicht direkt darauf zugreifen kann. Und große Musiklabels beispielsweise, die direkten Zugriff auf dieses Content-ID-System haben, die können halt auch Sachen sofort sperren, ohne dass da ein Mensch drüber guckt. Und der Prozess, bis sich ein Mensch das anguckt und vielleicht den Fehler erkennt, dauert halt immer eine gewisse Zeit. Da ist halt ein sehr großes Ungleichgewicht. Und wenn man das halt wirklich analog zu dem sieht, was halt Hate Speech angeht, können wir uns schon auf lustige Zeiten freuen. Ja. Und auf lustige Zeiten freuen. Ja. Wuppertal freut sich auf lustige Zeiten, wenn man je nachdem, aus welchem Blickwinkel man die Geschehnisse betrachtet. Dort möchte man ein modernes, neues Stadtviertel bauen, was ja eine schöne Sache ist eigentlich. Was mich ein bisschen stört, ist, dass es der türkisch-islamische DİTİB-Kulturverein ist, der dieses neue Stadtviertel bauen will. Wuppertal-Elberfeld ist, glaube ich, ganz oben auf dem Berg. So die Bergspitze, die das Stadtviertel ausmacht. Also. Man muss auch sagen, Wuppertal hat auch sowieso schon eine sehr migrantisch geprägte Gesellschaft. Und ich weiß halt nicht, ob das der richtige Weg ist, dann in Städten, wo die Konzentration so hoch ist, dann anzufangen, auch noch ganze Stadtteile aus dem Boden zu stampfen, die sich dem muslimischen Leben praktisch das muslimische Leben noch präsenter machen und noch wichtiger machen in der. Das lief mal unter Ghettoisierung oder so, ne? Ja, würde ich halt auch heute noch so sehen, dass man damit halt Fakten schafft und weiter halt daran arbeitet, dass sich in den Städten Parallelgesellschaften bauen und auch erhalten, Weil sowas, wenn du mal runterscrollst, da ist, oder hoch, ich weiß nicht, ich glaube, hoch musst du scrollen, um das Bild zu zeigen. Da kann man so ein Modell, praktisch ein 3D-Modell sehen. Irgendwo ist ein 3D-Modell. Da, genau. Und das ist jetzt auch irgendwie nicht ein kleines Gebäude, sondern das ist mit 6000 Quadratmetern, inklusive Altenheim, Läden, allen möglichen Kram. Dann ruft er schon deine Berg runter. Cool. Ja, der Trägerverein der DITIB ist halt sehr problematisch. Jetzt mal ganz abgesehen, was die Leute vor Ort für Interessen haben, aber DITIB spiegelt ja nicht mal die Interessen der Leute vor Ort wider, sondern die Interessen der türkischen Religionsbehörden. Ja, also der Das ist türkischen keine Regierung. Verschwörungstheorie, sondern das ist offiziell so. Ja, und deswegen, das ist einfach so eine Sache. Wenn die Leute vor Ort gewisse Bedürfnisse haben, die so einen großen sozialen Raum benötigen, bitte sollen sie den haben. Aber warum muss das eine von einem türkischen Ministerium gesteuerte Trägerorganisation sein? Ne? Ich meine, die gesellschaftliche Veränderung vor Ort Also, ist schwierig Investoren zu genug, locken, ja, ist und irgendwie dann eine auch Sache, noch aber mit so einem ausländischen Einfluss, der das Staat setzt dem Ganzen noch wirklich dann. die Krone auf. Das finde ich das Bedenklichste. Ja, vor allem wird es ja damit dann eher ein türkisches Viertel als irgendwas anderes. Oder, also die, auch wenn das natürlich wahrscheinlich allen Muslimen Zutritt gewähren würde, wird aber die Organisation und das da wird fest in der türkischen Hand sein, die Ja, im Sinne direkt vom vom Erdogan, türkischen Staat geprägt. Ne? Das ja muss eben, man sage ich ja, die unterstreichen. Nicht direkt von. von Türken, die vor Ort leben. Auch natürlich. Aber der türkische Staat hat ein Interesse und buttert da halt auch sehr viel Geld rein. Sieht Ja, man ja. also wirklich, da ist Erdogan, der kommt sicher zur Eröffnung dann. Ja, finde ich problematisch, kann man diskutieren, denke ich. Vielleicht nicht beim Weihnachtsessen mit der Familie, aber ansonsten. Warum nicht? Helge Lind gefällt's, glaube ich. Kommt ja Wuppertal. Ja. Ach ja, hat er das inszeniert vielleicht sogar. Initiiert, wollte ich sagen. Oh, jetzt kriegen wir gleich wieder einen Content Strike. Uiuiui. Oh, Jutta. Das hat Genau. uns eigentlich der OPEX mitgebracht. So, mussten so Wellen reinmachen. OPEX, wach Ja, das auf. hat er. Oder Das hat noch er besser als Schnee. durchaus. Das hat er Schnee ist durchaus, gut. weil, denn die Kirche, die ist salzig und sie ist verzweifelt und sie weiß nicht, was sie machen soll. Ja, das kommt jetzt hier Soll ich bei dem. abspielen oder? Ja, Spiel ab. Tell Da us. ist genug zum Bis die Kommentieren. Corona-Auflagen nicht, wären viele Kirchen an Heiligabend wohl wieder pickepacke voll. Da kommen dann auch Menschen, die längst aus der Kirche ausgetreten sind. Aber auch wenn ihnen der Gottesdienst dann gefallen hat, die wenigsten treten deshalb wieder ein. Im Gegenteil, die Zahl der Kirchenmitglieder sinkt immer weiter. Auch Ich komme lassen immer aus immer den weniger Klingelrohren. Eltern ihre Kinder taufen. Tatsächlich wird in den nächsten Wochen der Punkt erreicht sein, an dem erstmals weniger als die Hälfte der Einwohner Deutschlands eine der beiden großen christlichen Kirchen angehören. Dum, dum, dum. Ja, genau deswegen wollte ich das hier reinsenden. Genau deswegen. Oh Mann. Und da sagen die Leute so demografischer Wandel von dem, was so passiert. Ne, ist es eine Verschwörung oder ist es was Gutes? Also es wird halt nicht genannt, wohin die Leute gehen. Ja, und weniger Kirche ist gut. Ja, aber guck mal weiter. Die singen immer weiter, die Zahl, die singt. Für diese Ja. Entwicklung gibt Singt. es verschiedene Gründe. Die in Deutschland erhobene Kirchensteuer dürfte eine Rolle spielen, ist aber wohl keine alleinige Erklärung. Dorte Ferber berichtet. Ihr Glaube ist Lisa Kötter wichtig, aber in der katholischen Kirche findet sie keinen Platz mehr. Der Machtmissbrauch zu groß, die Reformbereitschaft zu klein. Deshalb ist Kötter vor ein paar Monaten aus der Kirche ausgetreten. Tja, mich interessiert an dieser Oh. Stelle ja immer, was die jetzt eigentlich konkret mit Machtmissbrauch meinen. Reformbereitschaft zu gering, auch oh Mensch. Dass die Männer weiter die Kardinalsröcke anhaben, Chris, das macht mich wow. Und wahrscheinlich auch den Kindesmissbrauch der Priester. Ja, aber ich glaube, vor allem ist der Machtmissbrauch, dass die Männer halt da die Stühle für ihresgleichen warm halten. Ist die Herrschaft der Incels. Nee, das sind ja Wall Cells. Ja, die tun halt nur so, ne? Ich muss sagen, dass mein Gottvertrauen sehr viel größer geworden ist, weil ich, weil ich glaube, dass Gott sich nicht vereinnahmen lässt von uns und von Religionen. Maria 2.0, stand da eben gerade. Gott lässt sich nicht von Religionen vereinnahmen, das ist interessant. Dieses Maria 2.0-Ding ist von den feministischen Katholiken. Yes, KatholikInnen. KatholikSternchenInnen? Mhm. Aber das ist keine Subversion, ne? Auf gar keinen Fall. Die Kirchen werden leerer. Immer weniger finden den Weg dorthin. Immer mehr sind der Überzeugung, Glauben... Ich finde das gut. Wir brauchen doch viel mehr Lehrer, als dass wir Kirchen brauchen. Ja, zumindest haben wir in letzter Zeit schon mal einige abgerissen oder so. Ist da auch nicht verkehrt. Wenn die dann wenn dann so eine Kirche in eine Umschulung geht für 2 Jahre oder so und dann hinterher was für Kinder tut. Ja, wenn das Religionslehrer, hast du auch nichts von. Ja, nee, da muss man dann das geht der auch Religion und ein sinnvolles Fach. Detlef Pollack beobachtet als Religionssoziologe seit Jahrzehnten, die Zahl der Kirchenaustritte steigt stetig, die Gründe seien vielfältig. Oft ist es so, dass man zur Kirche nicht mehr so ein enges Verhältnis hat, dass man auch das nicht für so wichtig hält für sein eigenes Leben. Und dann kommen diese Missbrauchsfälle hinzu und dass die Kirche ein schlechtes öffentliches Image hat. Und dann gibt es sozusagen den letzten Anstoß, um wirklich aus der Kirche auszutreten. Die Kirche hat ein schlechtes öffentliches Image. Ja, der sagt das so, als sei das nur so schlechte PR. Da ist nichts Schlechtes passiert. Kirche ist was Gutes. Ja, oh, Freunde, kommen mir überhaupt nicht so vor, ehrlich gesagt. Also es gibt halt die ganzen Leute, zu denen ich auch gehöre, die dem halt nichts abgewinnen können. Aber ich hatte ein schlechtes Image. Also wenn man so guckt, wie das bei anderen Leuten so steht. Also das Einzige, was ich wahrnehme, sind lauter Leute, die sich darüber aufregen, dass die Kirche zu politisch wird. Ja, das habe ich reichlich. Also dass man sich darüber aufregt, dass da jetzt nur noch irgendwie, ja, wir müssen die Flüchtlinge retten, wir müssen dies machen, wir müssen rumgendern, wir müssen hier so lauter so jetzigen Zeitgeistkrempel halt eben machen. Das nehme ich da wahr, ja. Aber dass das jetzt in der Gesellschaft irgendwie, aus meiner Sicht hat die Kirche immer noch einen viel, viel besseren Ruf, als sie eigentlich verdient hat. Also es gibt so viele Leute auch mit diesem Thema Kirchensteuer, was die Slomka da eben angesprochen hat. Wenn du, frag mal irgendwen auf der Straße, was mit dieser Kirchensteuer geschieht. Ich wette, die meisten Leute werden dir sagen, das wird benutzt, um irgendwelche Krankenhäuser zu finanzieren oder irgend sowas. Weil die nämlich alle auch keine Ahnung haben, dass das rein ins Vermögen geht von der Kirche und auch nur dafür da ist. Und nicht zur Unterstützung von irgendwelchen Trägerschaften. Die werden natürlich so abgerechnet wie bei allen anderen Leuten auch. Und das hat mit dieser Kirchensteuer nur schon mal überhaupt nichts zu tun. Und das denken die Leute halt eher, dass sie damit wirklich karitativ irgendwas tun, wenn sie ihre Kirchensteuer bezahlen. Aber in Wahrheit bezahlen sie nur dafür, dass da halt Kirche stattfindet. Und wenn sie da halt ein Interesse dran haben, ist das ja auch alles schön. Aber ich bin mir sicher, die meisten Leute, wenn die wüssten, dass sie halt eben mit dieser Kirchensteuer nicht irgendwie karitative Zwecke unterstützen, dann wären die erst recht weg. Also dann könnt ihr das nochmal halbieren, eure Anzahl. Ja, ich finde schon, dass der Ruf nicht ganz so gut ist. Ich bin so ein bisschen wie Beamten oder so. Man versucht mit dem einzelnen Mitarbeiter klarzukommen und ist dann irgendwie freundlich und der vielleicht auch. Aber der Ruf bleibt ja irgendwie trotzdem negativ eigentlich. Vielleicht so, also nicht ganz so schlimm, aber ich sehe es auch irgendwie nicht, dass sie guten Rufe zu haben. Die Leute treten ja wirklich reihenweise aus. Ne? Vereidigung der neuen Bundesregierung wird sichtbar, wie der Einfluss der Kirchen schwindet. So wahr mir Gott helfe, auf diesen Zusatz verzichten 7 der 16 Regierungsmitglieder. Und Gerechtigkeit gegen jedermann üben bleibt. Ich schwöre. Frau Präsidentin, ich schwöre es. Die Gesellschaft zunehmend. Ja, aber das, was Mama gerade meinte, sehe ich auch so. Also der Einfluss wird überhaupt nicht schwerer, schlechter. Aus meiner Sicht ist es so, dass der Einfluss sowieso schon seit Jahren eigentlich überhaupt in keinem Verhältnis mehr steht zwischen dem, was die Leute selber denken und so und meinen. Die Leute sind immer schockiert, wenn sie irgendwie feststellen, dass auch diese ganzen Sachen, die in diesen ganzen Verträgen alle geregelt sind, dass dann auch irgendwelche Kirchenvertreter in irgendwelchen Gremien sitzen, mit diesem Ethikrat zum Beispiel, ne? Das ist ja auch immer so ein Ding, wo du irgendwelche Theologen vernimmst und so. Oder, aber nicht nur da, wo ja auch schon irgendwelche wissenschaftlichen Sachen entschieden werden, aber auch bei so Dingen wie, bei mir in Niedersachsen gab es zum Beispiel dieses Gremium für Endlagersuche, wo dann da der Landesbischof irgendwie im Gremium für Endlagersuche drin steckt, weil er das irgendwie darf, weil so, er ja der Kirchenorganisation aus der Privat, wie heißt denn das dann immer, Privatgesellschaft, hätte ich fast gesagt, das ist falsch. Zivilgesellschaft. Aus der Zivilgesellschaft, ja, genau. Eine Lobbygruppe aus der Zivilgesellschaft und ja, dabei ist es ja noch nicht mal so, dass das die Zivilgesellschaft ist, also selbst formell, ne, weil dafür haben wir diese Körperschaft des öffentlichen Rechts. Und das sagt ja quasi, dass sie nicht die Zivilgesellschaft sind, sondern dass sie halt eben ja zum Staat eigentlich dazugehören halt. Ach so. Und ja, das ist ja auch nochmal so ein Ding. Und da könnte ich auch ewig lange drüber referieren, über diesen Spruch da in der Verfassung, ja, dass die Kirche sich selber verwalten darf. Das ist ja auch so was. Die Kirchen, das ist ärgerlich, dass sie in den ganzen Räten sitzen, auch im Rundfunkrat und solche Sachen. Da sitzen aber auch die ganzen Gewerkschafter drin und so weiter. Und auch Politiker eben. Ja, und Feministen. Das ist eher alles ein bisschen fragwürdig, ne? Warum macht man da nicht irgendwie mal ein bisschen was Unabhängiges? Der Frauenrat, ne? Sitzt da auch drin. Also zumindest bei mir in Niedersachsen. Ja, wirklich, ja. Irgendwelche Leute, die sich eben organisieren und dann groß genug sind, einen Rat zu bilden und dann laut genug zu schreien oder wie auch immer. Woran man das am Ende dann auch festmacht, weiß ich nicht genau. Sind ja auch nicht von allen Gewerkschaften irgendwelche Leute dabei, sondern nur von einigen wenigen eben. Also nicht vom ÖPNV oder so Leute und. Zunehmend weltlich, die Kirchen zunehmend ratlos. Sie machen Angebote, Taufoffensive, ehrenamtliche Sterbebegleitung. Viel hilft das nicht. Taufoffensive einfach. Wer hätte gedacht, dass 20 Uhr wird zurückgetauft. Mit oder ohne Kinder. Wer hätte gedacht, dass die ehrenamtliche Sterbebegleitung nicht hilft, um mehr Mitglieder zu gewinnen. Ja. Das, wir taufen einfach mehr Leute, einfach doppelt getauft. Wir machen jetzt so eine Booster-Taufung. Ja, jetzt sind wir aber Sterbebegleitung, dann kommen die Leute womöglich und sagen, ja, können Sie mir jetzt auch irgendwie Sterbehilfe geben? Ja. Die natürlich, nee. Da schließen die Sie doch mal beim Arztnummer nach oder so. Ja. Da könnt ihr übrigens, wenn ihr mal mit dem Herrn Montgomery euch nochmal näher beschäftigen wollt, so ist der bei mir das erste Mal auf dem Radar erschienen, vor vielen, vielen Jahren. Mit seinen Aussagen zum Thema Sterbehilfe in Deutschland, die waren nämlich auch schon geprägt von ja, sehr vernünftigen, also im Endeffekt genau so ein Quatsch erzählt wie heutzutage. Wir leben in Zeiten, in denen sich sehr offensichtlich vieles kulturell verschiebt und verändert. Zum einen wird es bedeutsamer werden, dass Menschen persönlich einen Bezug zu Gott bekommen, aber auch leben und bezeugen und auch dafür gute Argumente liefern können. Ist da Bescheid, ne? Ja, ist ja auch irgendwie gar nicht so relevant vielleicht, die sollen nur aufhören, so viel Kohle und so weiter abzuziehen. Heute brauchen wir neue Formen von Vergemeinschaftung. Doch gerade die Gemeinschaft der Gläubigen leidet in Pandemiezeiten seit fast 2 Jahren. Das Virus bedroht auch das Gemeindeleben. Da sind wir gerade wirklich an unserem empfindlichsten Punkt getroffen. Da wird unsere größte Stärke zur Schwäche, dass die Nähe untereinander jetzt gerade das Gefährliche ist. Und zugleich sind in diesem Jahr viele Ideen entstanden, wie sich das überbrücken und auf anderem Wege leben lässt, dass wir nah zusammengehören. Tja, wenn Gott wollte, dass ihr euch in der Kirche trefft, dann hätte er wohl kein Virus gemacht, ja? Oder wie sehe ich das? Sehe ich das falsch? Ja, da kommt man jetzt nur noch mit Tests und sowas rein, ja? Ich meine, das ist natürlich auch eine Form von Gottvertrauen, ne? Wenn man davon ausgeht, dass der liebe Gott was falsch gemacht hat bei den Menschen, die müssen erstmal alle geimpft sein oder so, bevor die bei uns reinkommen. Die finde ich ein bisschen widersinnig, ne? Auch natürlich, was das Angebot irgendwie zu Hilfe oder so angeht. Was wir normalerweise auch machen. Ja, aber nicht mehr für die, ne? Wieder Nähe herstellen und Bezug finden zum alltäglichen Leben der Menschen. Es bleibt die Herausforderung für die Kirchen, nicht nur in Zeiten von Corona. Ja, das war ein bisschen Zeit erkauft. Danach kommt jetzt hier, das bist du auch fertig mit dem Video, weil danach kommt irgendwie Börse. Ist egal. Ach ja, genau. Ja, sorry, aber doch mal kurz. Ich war die Überleitung ein bisschen lustig. Und jetzt nochmal Heinz mit dem Blick in die Wirtschaft. Und Heinz. Und jetzt der Blick in die Wirtschaft. Jo. Habt ihr den Jan Hofer auf Pro7 schon mal gesehen? Nee. Er versucht da irgendwie eine seriöse Sendung zu etablieren, aber na. Da meinst du den Obdenhöwe mit seinem. Nee, ich meine den Hofer. Der ist doch auch gewechselt. Ja. Ist er zu Pro7 oder RTL gewechselt? Zu RTL gewechselt, kann es auch sein. Ja, ich finde es auf jeden Fall ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ihn so Boulevardesk zu sehen. Ja, ich hatte ja gestern schon gesagt, oder nee, ich gestern, wann war es vorgestern? Also einen kleinen Weihnachtsspecial, dass ich mir jetzt hier die Woche über die Dokumentation Sondervorgang MeToo angeschaut hatte, die ja dann im Ende Oktober erst im RBB lief. Eigentlich sollte die ja schon vor der Bundestagswahl und Berlinwahl laufen. Aber weil es da ja noch die Kontroverse gab über diesen Filmemacher, der diese Doku hier verantwortet hat, wurde das ja dann nochmal nach hinten verschoben. Und was sie ihm da vorgeworfen haben, ist, er hätte ja auch den Herrn Knabe unterstützen wollen. Es gab da so ein Facebook-Posting, wo er halt einen Spendenaufruf damals verteilt hat. Und was ja im Endeffekt passiert ist, dass der Knabe nach langjähriger Arbeit bei der Gedenkstätte Hohenschönhausen so herum da gehen musste. Und zwar, weil man ihm vorgeworfen hat, er hätte das zu lange ignoriert, dass ein Mitarbeiter von ihm da sexuelle Übergriffe gegen irgendwelche Praktikanten und Volontäre irgendwie gemacht hätte. Und ja, auf jeden Fall, geil. Der Film beginnt auch erstmal mit einer Stellungnahme von dem Filmemacher zu dieser Sache, wo er das quasi auch nochmal darlegt, dass er das da halt damals unterstützt hat. Und die Stellungnahme endet dann damit, dass jetzt der RBB das geprüft hätte und dass aber diese Dokumentation ohne jeden Schnitt jetzt genauso wie von ihm halt produziert jetzt auch ausgestrahlt wird. Und das kann ich absolut nachvollziehen, weil nachdem ich das hier geschaut habe, habe ich mir echt gedacht, warum nicht immer so? Weil ich fand das sehr fair, also ich bin da überhaupt nur noch mal wieder dran erinnert worden, weil ja jetzt auch Frau Giffey ihren Koalitionsvertrag unterschrieben hat, jetzt die Woche über wieder mit der SED da in Berlin. Und dieser Herr Leder heißt er, glaube ich, das war der Kultursenator auch in damals 2018. Und da gab es ja dann halt die Vermutung, dass dieser Herr Leder da den Knabe unbedingt halt loswerden wollen. Und das hatte ich halt gesehen, dass er da jetzt auch wieder der Kultursenator da ist in Berlin. Und dann dachte ich, ach Moment, da war ja noch was. Das wollte ich mir nochmal angucken. Ist das jetzt überhaupt mal veröffentlicht worden? Weil das gab ja kurz vor der Bundestagswahl ziemlich eine Aufruhr um diese Dokumentation, aber dann irgendwie hat man nichts mehr davon gehört und dann hatte ich das jetzt nochmal gesucht und habe das halt gefunden und habe es mir angeschaut und in dieser Dokumentation tritt auch der Herr Knabe natürlich auf und es tritt auch der Herr Leder auf, mit dem hat der Filmemacher auch ein Interview geführt und es geht ja dann halt auch eben darum, um die Linkspartei und um darum, dass ja jemand von der Linkspartei bzw. SED dann halt da mit eingreift in das Gedenken über die DDR und deswegen geht es natürlich auch darum, wie deren Verhältnis dazu ist. Und der Filmemacher hat also mehrere Sachen auch gefunden, die jetzt quasi den Herrn Leder eigentlich in einem guten Licht darstellen. Also er hat hier zum Beispiel darauf hingewiesen, dass der Herr Leder wohl auch immer irgendwie einen Kranz für die Opfer des Stalinismus niederlegt bei irgendeinem Gedenktag. Ich habe schon wieder vergessen, was das war. Und dann hat er noch einen Ausschnitt gezeigt aus einer Rede von dem Herrn Leder zu irgendeinem Tagesordnungspunkt bei irgendeiner Programmdebatte, bei irgendeinem Parteitag von denen, wo er dann quasi auch irgendwie sagt, so ja, nur weil das jetzt hier irgendwie die SED irgendwie schlecht aussehen lässt oder so, ist es ja noch nicht falsch und das muss man dann hier irgendwie trotzdem irgendwie dies, das, jenes. Also er hat sich halt wirklich auch Dinge genommen, die jetzt halt schon dafür sprechen würden, dass diese Leute jetzt nicht so ein Hurra, Hurra, wir waren die Allergrößten und hier ist jetzt nur der Herr Knabe, der uns irgendwie kritisiert und uns nicht mag oder so. Und irgendwie, also es ist jetzt nicht so, dass man, also das ist eigentlich das, was ich normalerweise erwarten würde, ne? Also in diesen ganzen langen Jahren, bei diesen ganzen Dingen, die wir hier schon alle durch hatten, wo hier ständig irgendwelche Narrative irgendwie verfolgt werden und gepusht werden und so, ist diese Dokumentation halt genauso, wie ich das normalerweise erwarten würde. Du hast hier diesen Konflikt, du hast diesen Konflikt über diese Ideologie, du hast diese Leute, die aus dieser SED irgendwie kommen, also zum einen halt den Herrn Leder und dann geht es ja auch noch um den André Rasin oder so ähnlich, wie der hieß. Ich weiß nicht mehr genau, aber das war nämlich ja auch noch so ein Knackpunkt mit dem Herrn Knabe, dass die dieser André war vorgesehen für irgendeinen Beamtenposten, glaube ich, sollte der irgendwie ernannt werden. Und diese Nachricht hat dann Herrn Knabe im Urlaub erreicht. Und Herr Knabe hat dann die Stasi-Akte von diesem André an Springer weitergeleitet. Und die Berliner Zeitung hat die dann veröffentlicht. Und es gibt wohl auch irgend so ein Gesetz, extra Stasi-Gesetz, dass man das nicht einfach so machen darf, irgendwelche Daten aus diesen Stasi-Akten irgendwie der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Und darum, worum es halt eben ging, war, dass halt dieser André, der hatte halt behauptet, er wäre nur im Wachregiment irgendwie gewesen, als verpflichteter irgendwas. Und aus diesen Stasi-Akten geht halt eben hervor, dass er halt nicht verpflichtet war, sondern freiwillig und dann einen ganz anderen Rang irgendwie hatte, als die Mauer zusammengebrochen ist. Und auch bei diesem André hat er wieder irgendwas rausgenommen, auch was den, also ihn halt seinen eigenen Worten sagen lassen, dass er da nicht mit, dass er glücklich war, genau, das war so ein Ausschnitt, wo er dann sagt, dass er glücklich war über, dass halt die DDR da kaputt gegangen ist. Und ja, also das erwarte ich halt normalerweise, wenn man jetzt so eine Sache darstellt, ne, dass man dann auch wirklich bei diesen Leuten, gerade wenn es halt, das ist ja jetzt kein Nebenthema, sondern das ist ja das Hauptthema von dem Ganzen, darum geht es ja im Endeffekt, um jetzt irgendwie einschätzen zu können, ob jetzt der diese Leute da gegen den Knabe oder der Knabe gegen die oder wie auch immer irgendwie da einen Kleinkrieg geführt haben. Und diese ganze Geschichte mit diesem MeToo-Vorwürfen da irgendwie dafür verwendet wurde oder so, dann ist das ja der entscheidende Punkt irgendwo, ne? Und da muss man das natürlich auch behandeln. Und das hat dieser Dokumentarfilm aus meiner Sicht halt komplett fair und vernünftig getan, genauso wie man das erwarten würde von der Behandlung mit diesem Thema. Und da frage ich mich halt eben immer, warum nicht gleich so? Weil wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Monitorbeitrag gewesen wäre oder so über irgendwen, den sie nicht mögen, wie den Maaßen zum Beispiel, dann hätten sie irgendwen gehabt, der dann halt eine Einschätzung macht, irgend so einen Experten, und der hätte das dann irgendwie gemacht, da hätten sie sich noch 3 Zitate irgendwie genommen, die so ein bisschen klingen, und das wäre das dann gewesen. Und das hätten sie dann verkauft als, wir haben euch jetzt hier gerade irgendwie aufgeklärt über diesen Sachverhalt. Ne? Und in dieser Dokumentation, also sie reden auch über diese ganzen einzelnen Vorwürfe, ne? Also die haben auch gemeint, dass sie diese Anschuldigungen, die Frauen, die da die Anschuldigungen gemacht haben, dass sie die auch alle angefragt haben, dass die aber alle nicht wollten. Und da gibt es bei jeder Sache immer so ein Für und Wider. Also es wird halt die Darstellung von diesem Mitarbeiter auch gebracht, dem das da halt vorgeworfen wird. Und dann die Sachen, die aus den Akten vorgegangen sind. Und im Endeffekt ist es am Ende von diesem Film halt eben auch so, dass es dann endet mit dem, was dieser Untersuchungsausschuss da ermittelt hat, wo im Endeffekt dieser Untersuchungsausschuss gesagt hat, also Untersuchungsausschuss vom Abgeordnetenhaus, so heißt ja da der Landtag quasi von Berlin, hat halt gesagt, dass sie dem Leder da nichts vorwerfen können. Und da gab es aber halt dann halt die Meinung von der Opposition quasi, von der CDU und von der FDP. Und die wiederum hat halt eben gesagt, dass der Leder da von Anfang an vorgehabt hat, den Knabe loszuwerden. Und das wird halt am Ende von dem Film dann einfach nur gesagt. Das sind ja auch die Tatsachen, dass sie das halt so gesagt haben. Und dann kannst du dir im Endeffekt diesen Film nehmen und dir selber überlegen, was du da jetzt glaubwürdiger findest, weil im Endeffekt ist es halt auch nicht abschließend zu klären, ne? Also, und es wird halt aber wirklich beides vernünftig aufbereitet. Und das halt, wie gesagt, von jemandem, der selber absolut Partei genommen hat für den Knabe. Ursprünglich, ne? Aber das ist halt jemand, das ist ein richtiger Journalist, das ist ein Dokumentarfilmer, das ist jemand, der dann so eine Sache sich dran setzt und sich dann halt auch wirklich überlegt, okay, ne, hier gibt es jetzt diese Sache, also muss ich jetzt mit dem Leder drüber reden, und dann kann er seine Darstellung da geben und dann schneide ich da auch Sachen dann rein, die halt das dann auch untermauern würden, wie der sich dann da halt auch selber drin gibt, ne? Und dann probiere ich dann nicht irgendwie mir irgendwelche drei Halbsätze zu nehmen oder irgendwelche fünf Experten zu fragen, die den sowieso nicht leiden können aus irgendwelchen eigenen Motiven oder weil er nicht zu seiner In-Group dazu gehört oder irgendwelche Dinge, ne? Und also wie gesagt, ich fand das super klasse. Also wenn ihr meinen Rundfunkbeitrag komplett nur in solche Dokumentationen in Zukunft steckt, dann kriege ich da den gerne. Also ich glaube, dafür könnte der aber auch nur ein Drittel so hoch sein oder so. Das würde dann immer noch gehen. Aber das ist vernünftig hier. Das ist mal wieder, also ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das her ist, dass ich im öffentlichen Rundfunk sowas gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, wow, ich habe jetzt tatsächlich Informationen bekommen über einen Sachverhalt und der wurde vernünftig dargelegt und da wurde irgendwie alles irgendwie berücksichtigt. Und da hat nicht nur irgendwer probiert, mich hier von seinem scheiß Narrativ zu überzeugen, auf Teufel komm raus, mit 30 Dingen über Bande und fünfmal quer und durch die linke Brust mit irgendwelchen selbsternannten Experten in eigener Sache. Also, ja. Also ich habe mir noch angesehen und ich fand es auch sehr interessant auf jeden Fall. Auch gut aufgearbeitet und an einer Stelle hatte, glaube ich, dieser Mitarbeiter von ihm gesagt, dass er ein Gespräch hatte mit einer Mitarbeiterin, die dann eben ihn hinterher belastet hat mit Vorwürfen. Und sie hatte ja, glaube ich, irgendwie auch gesagt, das wären mehrere gewesen oder so. Da kam mir seine Aussage ein bisschen unehrlich vor. Ansonsten war das eine total, ja, doch auch glaubwürdige Darstellung aller Beteiligten und so. Interessant. Ja, nur die Frauen haben sich nicht gezeigt, ne? Ja, konnte man nicht so gut beurteilen. Da ist überhaupt keine, die irgendwie aus der Hütte gekommen ist und ihr Gesicht in der Kamera oder so gehalten hätte, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Gar nicht, ne? Nee. Ja, und hier noch was zum Thema Radikalisierung und YouTube und so. Auf dieses Video hier bin ich aufmerksam gemacht worden, weil ich mir dieses eine letzte Video von den Space Rocks angeschaut habe. Also ich weiß gar nicht, von wann das war, vielleicht schon von vor 2 Wochen oder so. Vielleicht haben die mittlerweile schon drei neue gemacht oder keine Ahnung. So genau verfolge ich die nicht, aber hin und wieder klicke ich da schon nochmal an und ja, das ist jetzt hier so ein bisschen, also das ist hier irgendwie ein Kanal aus Deutschland, der wohl auch relativ groß ist, mit irgendwie, was ist das hier, fast 300.000 Abonnenten, also das ist schon keine kleine Hausnummer. Und der hat hier so eine Netzwerkanalyse gemacht, so wie man das ja immer so kennt, mit diesen Mit diesen Kullern hier irgendwie, die sich dann irgendwie hier näher und weiter auseinander und so sind. Und da hat er ja halt so mehrere Quadranten. Es ist irgendwie, das ist hier so englischsprachiges YouTube. Und sind das schon diese, nee, das weiß ich nicht, was das war, aber... So ein bisschen wie dieser Luca, oder wie hieß das auch gemacht hat, ne? Ja, ja, genau. Netzwerken, also und dann gibt es halt diese, was er halt Querdenker dann irgendwie nennt. Und das sind halt diese Bereiche hier. Und das Ganze ist inspiriert, wie man ja am Anfang schon sieht, halt von New York Times, YouTube, Great Radicalizer. Und was sie da halt eben meinen ist, man guckt sich ein Video an und man bekommt Videos zu ähnlichen Themen. Und wenn du dir halt politische Videos anguckst, dann haben sie festgestellt, bekommst du Inhalte zu anderen politischen Themen. Und ihr werdet es nicht für möglich halten. Nicht alle Leute, die bei YouTube, wo jeder irgendwas hochladen kann, über politische Themen reden, sind irgendwie auf Ausgeglichenheit oder auf Mainstream-Linie oder so. Manche von denen reden auch einfach irgendwelchen Krempel, den sie halt meinen. Ich weiß. Schocking. Ich bin geschockt ohne Ende, aber es ist tatsächlich der Fall. Und da hat die New York Times dann natürlich darauf geschlossen, dass das dann YouTube zum großen Radikalisierer macht, weil ja Menschen nicht dazu in der Lage sind, wenn sie sich ein Video angucken, wenn sie drei Videos hintereinander gucken und zwei von denen waren interessant und das dritte, was da irgendwie verlinkt ist, ist irgendeiner, der irgendwelchen Bullshit erzählt, dann kann man natürlich nicht denken, dass der vielleicht Bullshit erzählt, sondern dann muss man das natürlich glauben und schon ist man radikalisiert. Also funktioniert das ja. Ja, man braucht dann mal nur die obersten drei Videoempfehlungen einbeziehen. So. Der Rest spielt keine Rolle. Und das ist halt eben dann diese Prämisse und das ist hier für diesen Kanal wohl irgendwie dann eine super Wahrheit gewesen, weil es steht ja in der New York Times. Ne? Und damit ist es ja natürlich dann halt auch was durch unser Overton-Window durchflutscht. Und das können wir ja dann mal als gegeben hinnehmen und nicht nur als Meinung von irgendwem, was es eigentlich auch ist. Ne? Aber es ist ja die New York Times, also es ist ja ganz was Wichtiges. Und, ja, aber die haben dann aber auch irgendwelche Zahlen aber auch gezeigt. Auf jeden Fall, diese Methodik, die er hier verwendet, ist im Endeffekt nichts dagegen zu sagen. Es geht um Abos und es geht, die Nähe, die hier halt hergestellt wird, die kommt durch die Abos, die Leute abschließen. Das Problem an der ganzen Sache ist halt aber nur, dass diese ganzen Schlüsse, die man da angeblich draus zieht, die sind halt Trugschlüsse. Also... Nur weil diese Leute sich jetzt hier gegenseitig abonniert haben, ne, heißt das ja noch lange nicht, dass sie sich nicht auch irgendwelche Inhalte angucken, die jetzt aus irgendwelchen von diesen anderen Quadranten kommen, aber die vielleicht nicht abonniert haben. Weil es wird natürlich, man will natürlich jetzt darauf hinaus, dass die sich hier abkapseln, ne, hier unten in diesem lila Bereich. Und quasi nur für sich da irgendwie leben und nur das irgendwie merken, was sie selber irgendwie reden oder so. Und die Behauptung ist, die Begründung jetzt für sozusagen wäre, dass der Algorithmus eben die Empfehlungen entsprechend ausspuckt, ne? Also, dass die Leute sich nicht ja, das ist das oder so. Dann von der New York Times, ja. Aber auf der anderen Seite, ich meine, klar, dass die jetzt vielleicht nicht von früh bis spät sich die Mighty irgendwie jedes neue Video von ihr direkt sehen wollen und deswegen die nicht abonnieren, das mag ja sein. Aber das heißt doch nicht, dass die deswegen noch nie sich ein Video von der angeguckt haben und das irgendwie bewertet haben oder so. Und dass man nicht irgendwelche Mainstream-Kanäle aus Amiland irgendwie guckt, mag vielleicht auch mit dem Alter zu tun haben. Ne? Also das denke ich halt auch, weil also ich kann mich noch erinnern, als YouTube irgendwie angefangen hat oder so, da waren diese ganzen Leute halt erstmal noch nicht dabei. Da gab es ganz andere Leute, die dann irgendwann wieder verschwunden sind. Und wo man sich dann irgendwann mal fragt, so, ja, wo sind die eigentlich abgeblieben? oder so. Und das ist da vielleicht auch eine Generationenfrage, ne? Wem man dann da irgendwie folgt oder so. Und ja, sicher. Ja, also die sind einfach nur, die sind thematisch interessiert, so Politik oder so, dann abonnieren die auch gegenläufige Kanäle, so inhaltlich, meinetwegen. Ja, also halt dieser ganze Schluss, der sich daraus jetzt ergeben soll, dass nur weil halt diese Leute sich gegenseitig abonnieren, die dann jetzt quasi abgeschottet sind von allem, ist halt ein Trugschluss. Und ich würde auch darauf wetten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese ganzen anderen Leute hier, also die Englischsprachen ja sowieso, ne, die werden natürlich überhaupt kein Video von den Leuten hier gucken. Warum auch? Ne? Das verstehen die ja schon nicht, weil es auf Deutsch ist. Aber auch hier diese grüne Deutschlandblase, die werden sich auch nicht eingehend damit beschäftigen, was irgendwelche Leute aus diesem lila Bereich hier irgendwie reden. Ne? Und ja, also, und das müssen die ja auch nicht, ne? Gibt ja kein Gesetz dafür. Also, die können auch ihre, also nur das, was sie daraus machen wollen mit dieser Radikalisierung und dass das jetzt irgendwie so das Problem ist, ne, wo das sie halt eben so jetzt irgendwie zeigen soll. Und so war das halt auch in diesem Spacewalk-Video, so nach dem Motto, ja, hier haben wir jetzt den Beweis geliefert, dass wir hier, ne, die sind alle komplett hier getrennt von allem, ne? Und so. Ja, also, ja, und ich wette, das Gleiche kannst du auch machen mit Leuten, die irgendwie den Reh so irgendwie toll finden oder so, ne? Die haben bestimmt auch nicht viel Überschneidungspunkte mit anderen Blasen oder so, ne? Also, und irgendwelche Unpolitischen hast du wahrscheinlich überall mit dabei. Ne? Es sei denn, Leute gehen halt wirklich nur auf so eine Seite drauf, um halt eben über irgend so ein Thema dann ihren Krempel dann halt irgendwie da sich halt zu nehmen. Das ist auch wieder die Frage, mit welcher Intention, ne? Weil wenn das diesen Leuten hier eher um Unterhaltung geht und den Leuten hier um ihr eines Corona-Thema, dann heißt das ja trotzdem nicht, dass die jetzt radikalisiert sind. Das kann ja auch sein, dass sie sich einfach ihre Unterhaltung halt woanders herholen oder so und nicht von YouTube oder was weiß ich. Ne? Also es gibt halt tausend Möglichkeiten, das irgendwie zu lesen, aber es wird halt so dargestellt, als hätte man ja jetzt hier diese Grafik über Abos halt wohlgemerkt, ne? Nicht über Views oder so, weil das kann man ja eh nicht sehen. Die können ja nicht gucken, wer sich von denen jetzt irgendwas von den anderen hier irgendwie angeschaut hat, je. Sondern es gibt ja nur diese Abos. Das Einzige, was sie halt objektiv halt feststellen können aus dem Ding von YouTube. Und damit haben sie jetzt diese Grafik gemacht und meinen jetzt halt eben, sie hätten jetzt hier die Radikalisierung festgestellt. Ne? Oder einfach zu sagen, dass dieses hier halt eben eher so dieser Mainstream Normalo-Kram halt ist, ne? Und das halt eben dann Leute ist, die in der Nische hängen. Aber deswegen wissen die Leute, die in der Nische hängen, halt trotzdem, was der Normalo-Kram irgendwie redet. Ne? Vielleicht will sich der Kanalbesitzer auch einfach nur für eine Funkpartnerschaft ins Gespräch bringen. Ja, kann sein. Ich habe so einen Test von Amazon gesehen, das ging es dann wieder um den Algorithmus. Und da ist es zumindest jedenfalls nicht so, dass man da irgendwie thematisch festgehalten wird. Im Gegenteil, die wissen, dass man nicht immer nur das Gleiche lesen will und machen entsprechend auch mal unterschiedliche Vorschläge. Ja, hier habe ich mal mitgebracht dieses Philo-Magazin, also Philosophie-Magazin, und die berichten über ja, das Wort Schwurbelei. Ne? Schwurbeln ist ja sozusagen gerade in das Wort und die berichten eben über die Herleitung, wo das herkommt, wie alt das ist, ist eben noch nicht so alt, kommt wohl aus so einer Art Schwindel oder Taumeln Verständnis heraus. Ja, und im Prinzip machen sie im Endeffekt so eine Art Verteidigung dieser Leute und auch der Vokabel Schwurbel, dass man es vielleicht auch nicht so genau nehmen soll. Fand ich ganz interessant. Okay, welchen Artikel hast du hier geschrieben? Weil in diesem Artikel gelesen. In diesem Artikel habe ich das eher nicht rausgelesen, dass sie die verteidigen. Ich habe hier eher rausgelesen, dass sie das unpassend finden und gerade auch für philosophische. Ja, das ist unpassend, aber die Leute, dass das nicht alles Schwurbler sind und Idioten, das haben sie verteidigt. Ach so, ja, es klang eben anders. Ja. Es klang eben so, wie du es gesagt hast, klang es so, als würden sie die Leute verteidigen, die Schwurbeln sagen. Nee, das mache ich nicht. Nee, das mache ich nicht. Ja gut, weil das steht ja auch definitiv nicht so, ja. Nee, genau. Ja. Also ich fand es eher schlimm, dass sie hier irgendwie die, dass man quasi irgendwelchen Laberfächern und hier auch den logischen Positivisten, wie sie die hier nennen, nämlich irgendwie, was war das hier? Ja, die hatten doch hier irgendwie den Heidegger oder so. Irgendeinen von diesen ganz furchtbaren hatten sie immer bei. Und dass man den doch auch Schwurbeln vorwerfen könnte oder tut. Ach so, ja. Ja, natürlich kann man das. Es gab auch letztens bei Science Files, glaube ich, eine Geschichte über den Popper. Der hatte sich auch darüber beschwert, dass sie unter Umständen ein bisschen umständlich sich ausdrücken oder so. Und dann auch irgendwie Beispiele dafür gegeben, wie er denn verschiedene Aussagen verkürzen und auf den Punkt bringen würde oder so. Ja, sicher. Es gibt natürlich ist das Schwurbelei auch bei denen. Deswegen ist natürlich gerade von den Philosophen richtig, das ein bisschen zu verteidigen. Schwurbeln darf, ne? Ein bisschen Fantasie schwelgen lassen einfach. Also wenn man irgendwie geisteswissenschaftlich, philosophisch argumentiert hat, kann man ruhig ein bisschen rumschwurbeln, wenn man über irgendwelche philosophischen Grundprinzipien schwurbeln will. Ja, aber das Phänomen, wenn irgendwelche relativ einfachen wissenschaftlichen Zusammenhänge dargestellt werden und das falsch dargestellt wird und dann wird rumgeschwurbelt, um so zu tun, als ob man sich hinter wissenschaftlicher Sprache verstecken muss, weil die Leute das ja eh nicht verstehen würden. Dann finde ich das auch sehr schlecht. Ja, das erleben wir ja auch immer. Es gibt auch negatives Geschwurbel, das ist so richtig. Ja, Schwurbel, um abzulenken halt. Ne? Dann war es jetzt hier kurz vor Weihnachten, Tausende bei einer Corona-Demo in München und die haben sich angeblich wieder mit der Polizei angelegt. Also ich meine, die Polizei mit ihren komischen Messstäben oder so, mit den 1,50 langen, das ist natürlich auch ein bisschen Provokation, kein Wunder, dass sie aneinander geraten. Aber ich habe den Artikel vor allen Dingen im letzten Absatz mitgebracht, weil da sich der Bürgermeister, glaube ich, nochmal äußert. Also hier waren verschiedene Stimmen auch unter anderem drin, von der Katja Schulz zum Beispiel, dieser Grünen, die meinten, man müsste jetzt irgendwas ändern oder so, ohne sich dann konkret auszudrücken. Aber ganz am Ende hat halt dann vielleicht einen da drüber, wo es um die SPD, glaube ich, ging. Da hat auf jeden Fall jemand verbale Gewalt angeführt als Begründung dafür, durchzugreifen. Ne? Noch ein drüber, glaube ich, war es dann noch der vorletzte. da stand auf jeden Fall was drin, dass irgendwie verbale und körperliche Gewalt nicht akzeptabel seien, so ungefähr. Und jetzt heißt es mal zu hoch. Ja, tut mir leid, da fand das ich dann doch ein bisschen irgendwie verwechselt, weil hier sind keine O-Töne drin. Vielleicht hast du es verwechselt mit den mit diesen Anleser hier mit diesen Dingern hier unten, aber die gehören nicht mehr zum Artikel. Das kann gut sein, ja. Sieht so aus, dass ich das verwechselt habe. Da waren aber einfach auch entsprechende Hinweise, wie ich sie gerade genannt habe. Also, ja, okay. Viel Spaß bei der BR-Seite. Ja, O-Ton habe ich auf jeden Fall, wie gesagt, vom Bürgermeister gelesen. Da kann ich ja zumindest einen anderen Artikel machen. Der Bürgermeister meint auf jeden Fall, dass er da, wie gesagt, die verbale und körperliche Gewalt, dass das nicht von der Meinungsfreiheit oder so abgedeckt wäre. Wovon man jetzt auch nicht unbedingt ausgegangen wäre, aber verbale Gewalt ist eben so ein fragwürdiger Term. Ne? Also, das kann doch keine Begründung sein, eben, ja, dass man da einen Schlagstand rauszieht. Gegenüber Polizisten doch auch nicht. Also, ja. Polizisten müssen sich halt seit Jahrzehnten von linken Demonstranten die übelsten Sachen anhören. Und es wird immer gesagt, ja, aber die Polizei als Ganzes kann man nicht beleidigen. Das ist dann nur, wenn man den einzelnen Polizisten und so. Na, du kannst natürlich sonst vielleicht irgendwelche rechtswidrigen Äußerungen tätigen oder so. Ne? Wie es auf den rechten Demos auch häufig passiert. Aber da machen sie das ja so, dass sie die irgendwie filmen und hinterher eine Anzeige schreiben, weil sie die irgendwie kennen. Oder so. Ja, aber das ist ja nicht verbale Gewalt. Das ist ja, verbale Gewalt ist ja Schwurbeln. Ja. Genau. Ja. Das mal sozusagen, sondern da müssten sie sagen, okay, der hat irgendwie ein Zeichen einer verfassungsfeindlichen Organisation gezeigt. Oder ja, sowas haben sie angeblich auch eingesammelt, aber. Volksverhetzung oder irgendwas. Verbale Gewalt, sie müssen einen Tatbestand nennen. Klar, aber Beleidigung, ne, schreiben sie ja nicht Beleidigung, ne? Also da geht es wohl irgendwie um was anderes, dass man Eindruck, dass man den Leuten da den Mund verbietet, ne? Möchte der gerne. Ja, aber die verbale Gewalt, wer kennt sie nicht? Und ja. Die Taktik von diesen Leuten ist vor allen Dingen auch, nämlich diesen Querdenker-Doppelpunkt-Innen. Das schreibt man, wenn man selber ein bisschen um die Kurve denkt. Es ist nämlich Stück für Stück die Straße zu erkämpfen. Polizei muss handeln und im Zweifelsfall Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzen. Wir dürfen ihn keinen Millimeter überlassen. Nicht der Spazieren. Das Spazieren muss enden. Ja. Die Partei ist sicher so, die Dame ist sicher so Union, ich denke mal Werteunion, irgendwas hart Rechtes, so Schlagstöcke und so, oder? Genau, ja. Nee, aber die ist Salonmarxistin wahrscheinlich. Weil es doch immer so, wir brauchen Frieden und Verständigung, bis wir die Macht haben, dann brauchen wir Panzer, um für Ruhe zu sorgen. Aber ich meine, was denken diese Leute denn, was diese Leute jetzt machen, wenn sie jetzt ihr Ziel erreichen? So, also. Da sind alle glücklich und zufrieden und die Spaltung der Gesellschaft hört auf oder so. Wir haben uns alle lieb. Genau. Ja, dann sind wir dankbar, dass wir zwangsgeimpft wurden oder so. Ja, aber nehmen wir doch jetzt mal an, diese sogenannten Querdenker-DoppelpunktInnen erreichen ihr Ziel. Was bewies die Gesellschaft dann aus? Dann sind die Geschäfte, offen und wir lassen uns nicht weiter impfen. Oder wie? Alle sterben. Alle gehen im Winter auch noch spazieren wieder. Alle treffen sich zu Weihnachten, ohne sich testen zu lassen. Oh, ich meine, wie sieht die Gesellschaft dann aus? Ich meine, weil, um das jetzt zu rechtfertigen, dass wir die jetzt hier niederknüppeln, schon wenn sie demonstrieren wollen. Und ich erinnere mich noch daran, ganz zu Anfang und auch mit diesem ganz Black Lives Matter-Scheiß, wo dann die ganz schlauen Leute gesagt haben, ja, Demonstrationsrecht ist ja gut, ja, das steht aber bei anderen Dingen, ja, das ist aber ganz wichtig. Und ich weiß, das verstehst du nicht, weil ich studiere hier Jura in Berlin und ich weiß das, Demonstrationsrecht ist ein hohes Gut. Mhm. Und diese Leute kommen irgendwie nie aus ihren Löchern gekrochen, wenn sowas hier irgendwie passiert. Das ist dann wieder so, nee, die dürfen aber jetzt keinen Fußbreit haben, weil Gründe. Und ja, ich fand das so lustig, dass der Argo Nord geschrieben hat, der obrige Tweet wird gelöscht worden sein, nur eine Frage der Zeit. Und dann gab es noch irgendwie einen Ali Utlu, der hatte geschrieben, rechter Shitstorm, danach Opferrolle mit Sahne Meerrettich. Und dann noch Don Alfonso, Drogen im Netz. Und dreimal dürft ihr raten, was passiert ist. Was passiert ist, ja, genau. Ja, rechter Shitstorm, Opferrolle, ja. Sahnesoße. Genau. Alle ja. Diese Dinge sind passiert, ja. Inklusive Löschung von dem Tweet. Weil natürlich die Rechten das alles so skandalisiert haben. Man wird doch wohl noch mal sagen dürfen, dass irgendwelche Leute, die demonstrieren wollen, und was sie sonst noch wollen, geschenkt. Ehrlich gesagt, ist mir relativ egal. Jo. Ich bin mir sicher, absolut sicher, da werden jede Menge Leute auch dabei gewesen sein, die jede Menge Bullshit meinen und denken und so. Scheißegal. Und vielleicht auch irgendwie unsere Gesellschaft hier ablehnen oder so. Aber ich war bei genug linken Demos in Hannover, um zu wissen, dass bei euren linken Demos auch diese Leute dabei sind. Die sind da halt von links und nicht von rechts, aber das sind auch diese Leute und die mögt ihr dann gerne haben, da richtet euch dann nicht drüber auf, wenn da einer mit seiner scheiß hier Sowjetunion-Flagge durch die Gegend rennt und lauter solche Sachen. Und bei von Demokratieverachtung bei Fridays for Future Demonstrationen würde ich überhaupt gar nicht anfangen, weil die haben das auf neue Höhen gebracht. Diese ganze Aufregerei darüber, dass man doch jetzt doch nicht noch weiter sich drüber unterhalten können darf über irgendwelche Dinge. Um Gottes Willen, die Welt stirbt. Wir verbrennen alle. Da kann man doch jetzt nicht noch irgendwie sich darüber reden. Nee, das muss jetzt hier passieren. Gesellschaft umschmeißen. Alles verändern. Ne? Naja, im Zweifelsfall, wenn die sich gegen das Klimawandel-Ding wehren, dann müssen wir halt Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzen. Wie die Frau von den Grünen das uns erklärt hat. Ja. Lustig fand ich, dass daraufhin der Hashtag Schlagstock Saskia durchs Internet gegeistert ist. Ich glaube, der Don war da wieder mit beteiligt. Hat ja langsam eine illustre Sammlung an schönen Hashtags geschaffen. Und ja, was Kerosin, mich ein bisschen, wenn der Ebel jetzt hier wäre. Wir haben Kerosin-Cutter, wir haben Langstrecken-Luisa, wir haben Schlagstock Saskia. Ja, das sind alles Narrative nur, ne? Aber frauenfeindlich sind alles nur Frauen. Frauenfeindlich. Wenn der Abel hier wäre, dann würden wir jetzt noch über ihren Nachnamen diskutieren und in welcher Weise Adam Weishaupt mit ihr verwandt ist. Aber das muss leider auf ein anderes Mal verschoben werden. Adam Weishaupt, echt. Schande auf das Weishaupt. Ja? Genau. Asche drauf, meinst du? Ja. Aber Leute, ich habe gute Nachrichten für euch. Ich habe gute Nachrichten. Habe ich ja gesagt. Die Spaltung der Gesellschaft ist vorbei. Juhu, wir können wieder was überwinden. Wir bekommen endlich die Impfpflicht. Vorwärts immer, rückwärts immer. Habt ihr nicht auch alle gesagt, wäre das nicht cool, wenn wir endlich eine Impfpflicht bekommen, damit die Spaltung in der Gesellschaft aufhört? Ich freue mich so. Der Demokrat hier auf dem Bild, der Herr Söder, ist dieser Meinung. Hat er nicht gesagt, ne? Hat er nicht, ne? Doch, weil das ist nämlich hier der neue Talking Point, haben wir auch hier beim MDR. Manche Menschen trauen sich nicht, sich impfen zu lassen. Sie haben Angst davor, von ihrem sozialen, tendenziell ungeimpften Umfeld ausgegrenzt zu werden. Wer hatte noch eine allgemeine Impfpflicht könnte Abhilfe schaffen. Ja, Impfpflicht das ist ich auch gut geil. Für den Zusammenhalt und dass die Leute sich besser verstehen. Und genau, hier, du bist geimpft, mit dir rede ich nicht. Bleib auf Abstand, du bist geimpft. Ich muss genau. Immer, die Leute sagen immer, genau. Zeig mir deine Corona-App. Ich Abstandsstock. Nicht anders. Ja, hier, zeig mir deine App. Wir wollen wissen, dass du nicht geimpft bist. So, ansonsten darfst du hier nicht rein. Das ist wie bei Berlin, Tag und Nacht, wie das sei. So, der eine meinte, ich habe was zu beichten, ich habe ein Buch gelesen oder so. Und der andere so, oh, bist du bescheuert, wie kommst du auf so eine Idee? Ja. Ja, also... Ich glaube, das gewinnt echt einen Preis für das dämlichste Framing aller Zeiten. Jo, das ist wirklich eine Frechheit, so ein Versuch von allein. Ich muss sagen, also bei diesem ganzen Thema, klar, ne, da gibt es tausend Dinge irgendwie. Und ich bin auch absolut dafür, dass sich da auch nicht in das andere Extrem zu verrennen. Also ich sehe auch ganz viele Leute, die halt immer meinen, die mittlerweile halt meinen, dass es quasi gegeben und eine Tatsache ist, dass sie von dieser Impfung irgendwelche langfristigen negativen Effekte machen haben. Das ist natürlich auch nicht richtig. Und man muss auch ganz vorsichtig sein mit diesen Horror-Stories, die da teilweise umgehen. Die sind natürlich auch nicht alle korrekt. Und aber ja, das, also ich halte es da mit dem Herrn Lauterbach von letzte Woche, vor zwei Wochen, dieses Ding, was er da irgendwie vor einem Jahr oder so rausgetwittert hat, von wegen, wenn die Impfung gut ist, dann wird die schon angenommen. Und wenn sie nicht gut ist, dann halt eben nicht. Und wir brauchen keine Impfpflicht aus diesem Grund. Und das ist halt genau das, was ich jetzt eigentlich auch sehe und wo ich mich halt wundere, warum diese Leute es einfach nicht... Also ich meine, wenn man das doch jetzt feststellt, dass wir halt nicht viel jetzt daraus haben, aus dieser Impfung, dann lass doch meinetwegen die Leute, die das dann trotzdem für sich haben wollen, diese Impfung dann nehmen... Und die anderen Leute damit in Ruhe. Also, was soll denn der Scheiß? Und ja, also, aber so ein Quatsch dann hier noch vor allen Dingen zu erzählen, dass doch jetzt im Endeffekt das Gegenteil von dem, was faktisch Sache ist, die Wahrheit dann darstellt. Also, wir werden hier nicht getriezt, weil alle Welt irgendwie wissen will, wie viele Spritzen wir schon im Arm hatten. Die wir dann in 5 Monaten sowieso wieder weg sind und dann wieder neu fällig. Ja, sondern im Gegenteil, wir werden hier irgendwie jetzt getriezt von den Leuten, die sich selber nicht impfen lassen und die das von anderen Leuten dann auch erwarten oder wie. Und das tut mir leid. Also ich meine, ich kenne einige Leute, die da auf dem Standpunkt stehen, dass sie diese Impfung selber nicht haben wollen und das auch im Falle von der Pflicht nicht haben wollen. Und kein einziger von diesen Leuten hat jetzt jemals irgendwie gesagt, Chris, bist du eigentlich geimpft? Weil wenn du geimpft bist, dann will ich aber mit dir nichts mehr zu tun haben oder so. Ja, der Grund dafür ist halt, weil diese Leute eben sagen so, okay, hier, ich will über meinen Körper selbst bestimmen. Und dann sagen sie eben diesen klassischen Spruch von, du darfst über deinen Körper selbst bestimmen. So. Das heißt, wenn du dich impfen lassen gehst, werden sie dich nicht rauswerfen. Ja, weil solche Aussagen hier, das Land ist in vielerlei Hinsicht gespalten. In der ersten Welle gab es kein politisches Hickhack, sondern ein Bewusstsein aller Parteien für das Gemeinwohl. Es gab auch ist eine es denn nicht so, dass sie das einheitliche mediale Beurteilung, die die Bevölkerung zum Mitmachen animierte. Und das ist in den Augen von Herrn Söder der Idealzustand. Also am Anfang der Pandemie, als kein Mensch irgendwas wusste. Und übrigens, ja, ganz am Anfang gab es die mediale Beurteilung, dass das nur ein Schnupfen ist und nicht weiter schlimm und dass die AfD irgendwie die Grenzen schließen will und es deswegen irgendwie aufbauscht. Das war am Anfang eigentlich, Herr Söder, aber ja, an dem Anfang, wo es uns gepasst hat, ja. Am Anfang, da waren die Leute noch glücklich und zufrieden mit mir, Herrn Söder, der gesagt hat, wir müssen so vorsichtig wie nur irgendwie möglich sein. Und um über unser Volk, über das wir hier weise bestimmen, müssen wir dann einfach weiter bestimmen. Und jetzt gibt es aber hier immer mehr garstige Leute, die sagen, nachher ist der Söder gar nicht, nachher weiß der überhaupt nicht mehr als wir anderen Idioten und schaut sich auch nur den Krempel an, den man sich hier irgendwie halt angucken kann. Und ja, rückt dann aber nicht ab von seiner Scheiße. Weil er ja dann hinterher doch nicht als der Weise alles, was da irgendwie dasteht. Ja, ist das jetzt von der Kompetenz her nicht in die Länder gegangen? Das heißt, sondern dass sie in Bayern nicht irgendwie umsetzen. Heute gibt es eine extrem politische Instrumentalisierung des Themas. Heute gibt es eine politische Instrumentalisierung des Themas. Des Themas, dass wir unsere komplette Gesellschaftsordnung auf den Kopf drehen. Das macht der Durchschnittsbürger vor allen Dingen auch. Ne? Nicht die Politiker machen das, sondern die Durchschnittsbürger macht das. Ne? Diese Politik. Das haben wir alle in der Dimension so noch nicht gesehen. Ja, das haben wir alle in der Dimension so noch nicht gesehen, was du da machst, Herr Söder. Ja, das stimmt. Ich habe die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, überschätzt und den Glauben an Verschwörungstheorien unterschätzt. Ja, und ich habe die Wirksamkeit von dieser Impfung überschätzt, lieber Herr Söder. Und das haben, glaube ich, auch einige Leute. Und was ich unterschätze, ist die Lernfähigkeit von Politikern. Die so das überzeugt. Eine Impfpflicht wird die Spaltung der Gesellschaft eher überwinden als vertiefen. Davon bin ich überzeugt. Zum einen würden Vorurteile überwunden. Welche Vorurteile? Ja, da gibt es keine Vorurteile mehr, da gibt es nur Urteile. Nämlich im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Da gibt es keine Vorverurteilung mehr, sondern rechtsgültige Urteile. Genau. Das ist ein bisschen damals wie mit dem Petersen, ne? Der ja auch gesagt hat, ja, zur Not muss man dann in den Knast. Und dann haben wir gesagt, nee, man muss ja nicht in den Knast, das ist ja nur eine Pflicht oder so. Ne? Ja, und im Endeffekt musst du dann als Beugehaft dann doch in den Knast. Ja. Oder so. Viele Menschen würden feststellen, dass es nicht so schlimm ist, sich impfen zu lassen, sondern im Gegenteil sogar schützt und Freiheit gibt. Manch einer stirbt aber sogar und bei denen ist das dann vielleicht nicht so, wa? Also, Also die Impfung schützt mehr vor der staatlichen Repression als vor der Krankheit, oder was meint er? Das meint er damit, ja. Es gibt Freiheit, ja. Oh Mann. Die Impfung in Freiheit, genau. Vor allem die Impfung. Ja, aber nicht sagen, Macht. Das wäre strafrechtlich relevant wahrscheinlich. Nee, das kann man nicht mal mehr als Architekt bringen. Mhm. Ja, also. Aber ich habe im englischen Raum habe ich viele Memes gesehen damit. Ja, aber hallo. Und finde ich teilweise auch alles sehr geschmacklos, aber das ist ja nicht der Punkt. Also, am Start. Ja, gerade im Zusammenhang mit Australien ist es ja ein sehr naheliegendes Meme, leider. Beim staatlichen Handeln verstehe ich vor allen Dingen überhaupt nichts mehr, was das angeht. Ich habe keine Ahnung, ob die Leute sich einfach nur verrannt haben. Ne? Hier Stichwort, man hört nur noch die Sachen, die man hören will. Ne? Man ist irgendwie in der Blase, man kann nicht mehr weg, weil man schon so viel investiert hat in dieses Thema. Also ich glaube, uns würde das gut tun, wenn ihr einfach mal geschlossen alle zurücktreten würdet. Und dann, ja, vielleicht ein paar Leute, die sich noch nicht mit 1000 Dingen da jetzt verrannt haben, dann nochmal drüber entscheiden. Ja, aber also wir haben eine Menge Wichtigtuerei bei. Unsere Bundesregierung liefert ja jetzt auch nicht viel Gutes, aber das ist das letzte Wort, ja noch nicht drüber gesprochen. Also, sonst können sie sich halt einfach profilieren. Ne? Deswegen werden ja die Entscheidungen auch so schnell so einstimmig gefällt, weil sich alle darüber profilieren können, dass sie was gemacht haben, dass sie sich bemüht haben, die böse Situation in eine gute zu verwandeln. Oder so. Ja, das sind ja auch wieder so Sachen, wo sie ja normalerweise ja zu Recht darauf hinweisen, dass wenn du jetzt diese Vorsichtnummer fährst, dass du ja im Endeffekt da, also spieltheoretisch, hast du ja dein Glück, weil wenn du jetzt die Vorsichtnummer fährst und die Zahlen gehen hoch, dann kannst du ja sagen, ja hier, die Zahlen gehen ja auch hoch, also wir müssen ja auch vorsichtig sein. Und wenn du Vorsicht fährst und die Zahlen gehen nicht hoch, dann sagst du halt, ja, ich habe ja auch gesagt Vorsicht und deswegen gehen ja jetzt auch die Zahlen nicht hoch. Aber wenn du jetzt nicht sagst, wir machen Vorsicht und die Zahlen gehen hoch, dann bist du der Oma umgebracht hat. Dann bist du ja persönlich schuld an allem, was schiefgelaufen ist. Mhm. Du selber, weil du bist ja der Schuft, der das hätte jetzt entscheiden müssen. Und hier der weise König. Und du hast das ja jetzt falsch entschieden. Also mit anderen Worten bist du ja eigentlich dafür verantwortlich. Ne? Und ja, das ist so ein bisschen auch wieder so ein Ding. Also Spieltheorie in dieser ganzen Pandemie, da kann man, glaube ich, auch ganz große Promotionen stehen uns da bevor in den nächsten paar Jahrzehnten, wenn es da noch eine halbwegs freie Wissenschaft gibt. Also ich glaube, da werden sich noch einige Leute ihre Köpfe dran zerbrechen an diesen ganzen Sachen, die da jetzt passiert sind in den letzten 2 Jahren oder immer noch passieren. Ja, aber ich hab null Verständnis mehr dafür. Also gerade wenn man das jetzt halt eben, also auch dieses Umschalten halt wirklich innerhalb von einer Woche von ja, wir sind jetzt geimpft und alles ist okay, auf, oh mein Gott, die Welt geht unter und das war ja klar, das haben wir alles kommen sehen und oh ja, ihr Ungeimpften seid an allem schuld und jetzt dürft ihr nicht mehr Zug fahren und nicht mehr Bus fahren und und jetzt entspalten wir die Gesellschaft wieder, indem wir euch alle zwingen, hier unten sind wir alle geimpft. Ja, und das ist das Ding mit Boris Palmer mit der Beugehaft, ja. Und auch hier, das ist wieder genau die gleiche verdrehte Logik, also im Endeffekt hat diese Dame natürlich noch mehr Sachen gesagt, als nur irgendwie, sie sind totalitär und die hat ja sicherlich auch ihm einiges vorgeworfen, was ihm nicht gefallen hat, was ja viele Leute immer tun und an anderen Stellen auch sicherlich zu Unrecht tun und er hat halt gesagt, sie sind schlicht komplett ignorant. Für Leute wie sie muss die Impfpflicht her, gerne bis zur Beugehaft. Und fühlt sich natürlich dann hier auch missverstanden und sagt im Endeffekt, die demonstrative Weigerung, jedes Argument für die Impfung zur Kenntnis zu nehmen, habe er mit dem freundlichen Hinweis, also in Anführungsstrichen freundlichen Hinweis, beantwortet, dass unsere Rechtsordnung bei einer anhaltenden Weigerung, Pflichten zu akzeptieren, auch die Beugehaft als Instrument kenne. Sein Vater Helmut habe die im Übrigen mehrfach angetreten, um Bußgelder nicht zu zahlen. Also, der Herr, wie heißt er? Der Palmer, der hat schon ins Klo gegriffen. Beruft sich hier auf Vater Helmut. Und wenn für Vater Helmut die Beuge ab. Ich meine, wenn es eine schlimme Krankheit wäre mit einer super Impfung dagegen, ja, dann hätte sie vielleicht auch wirklich kein Recht, ja, das so ist eine ja blöde, das, was ich halt meinte, Komponente daraus zu holen. Was ich ja meinte oder mit dem. Aber ansonsten hier in der aktuellen. Das ist halt das, was diese Leute Situation, quasi nicht wahrnehmen wollen. Die sagen halt eben, ja, aber es bringt ja was, aber ich muss dann halt auch wirklich sagen, ja, aber was bringt es denn jetzt tatsächlich? Und ihr könnt es halt auch nicht. Klar, ihr sagt immer, dann gibt es weniger schwierige Verläufe, aber aus meiner Sicht kann man das halt so genau auch nicht sagen. Auch an der Stelle wieder, es gibt so viele Faktoren, die da alle mit einfließen. Genauso gut, du kannst zum Beispiel sagen, jemand, der jetzt eine Impfung ablehnt, sagen wir mal ganz zu Anfang schon, kategorisch, so, oder sich sagt, ich nehme diese Impfung einfach nicht, weil ich will mich nicht drum kümmern, so. Jemand, der jetzt so eine Ansicht hat über Dinge, die seine eigene Gesundheit betreffen, ist der jetzt wahrscheinlicher oder weniger wahrscheinlich, generell einen relativ schlechten gesundheitlichen Lebensstil zu fahren, Dinge zu ignorieren, ne, auf irgendwelche Warnsignale von seinem eigenen Körper nicht zu hören, sich zu denken, ach, das wird schon wieder, oder ne, da müssen wir mal die Zähne zusammenbeißen oder lauter solche Sachen. Ne? Kann das eventuell auch vielleicht dafür sorgen, dass man auf der Intensivstation dann mehr Leute hat, von denen sich nicht haben impfen lassen oder so? Ne? Also ich sage halt nicht, dass es da ein 1:1 Zusammenhang besteht oder das eine das andere jetzt komplett widerlegt, aber das sind einfach so Dinge, die halt nie berücksichtigt werden sollen. Es wird einfach nur gesagt, ja, guck dir doch mal diese Nummer hier an, sie ist höher als diese andere Nummer. Heureka! Ja, genau. Und da wirst du jetzt wohl alles ignorieren und bla bla bla bla bla. Ne? Und wie gesagt, auch von der anderen Seite. Aber ich sehe das mit der Pflicht auch ein bisschen problematisch. Da hatten sie letzte Tage auch irgendwo einen Artikel, da ging es ja darum, dass der Staat ja sozusagen dann auch Todesfälle in Kauf nimmt, um andere Todesfälle zu verhindern. Das ist irgendwie echt rechtlich ein bisschen zweifelhaft. In der Regel gibt es andere Möglichkeiten, da zu reagieren, dass man das nicht machen muss. So. Ja, die schwurbeln ja, es dann. Kannst so einfach an so viele Rechtsgrundsätze der Selbstbestimmung und wie weit persönliche Freiheiten gehen können. Jo. Jetzt mal im Grunde genommen, wenn es dazu eine Pflicht gibt, ja, dann könnte man auf ganz vielen verschiedenen anderen Bereichen, nehmen wir einfach mal den Autoverkehr. Ja, ich meine, warum gibt es nicht irgendein elektronisches Gerät, was in die Autos eingebaut wird, was dafür sorgt, dass der Mindestabstand technisch immer eingehalten wird? Da werden Leben gefährdet und bla, und das ist doch unverantwortlich. Ja, oder eine einfache. Warum kann man nicht argumentieren, dass die Autounternehmen so ein Ding einbauen müssten, weil das halt unverhältnismäßig wäre? Ja, aber so. Auch so ein Ding, was dann bei 130 abriegelt. Ja, also das ist unverhältnismäßig. Das ist alles. Aber man rechnet ja schon, also es gibt ja Leute, die rechnen damit, dass es irgendwann den Menschen verboten sein wird, Autos selbst zu fahren, so ungefähr. Weil die Maschinen das dann besser können. Aber gut, sowas ja, auch an der Stelle hast du halt die Frage, aber wer haftet denn eigentlich, wenn die Maschine jetzt was Falsches macht, wenn die jetzt irgendwie dich in die Menge lenkt oder. Ja, die Versicherung. Ja, das ist aber halt eigentlich der größte Knackpunkt an der Stelle jetzt halt auch wieder. Ne? Und also ich wollte gerade sagen, wir waren ja fünf am philosophischen Schwurbeln hier. Die ganze Welt wird jetzt hier so zum Trolley-Problem. Ja, die Frage nach Haftung ist auch kein philosophisches Geschwurbel, finde ich. Wollen wir den Schalter mit der Impfpflicht umlegen, damit jetzt hier die Leute da oben dann überfahren werden, aber dann es ist ja schon so, die dass anderen die Leute, fünf, die da unten liegen, nicht überfahren werden. Ja, also, aber dass sie so ein bisschen sozial in Vorleistung gegangen sind oder so, das ist jedenfalls vielleicht häufig das Gefühl. Und dann wird das irgendwie von den anderen auch erwartet. Und die lassen sich dann aber möglicherweise nicht und das macht vielleicht die anderen wieder ärgerlich. Ich weiß es nicht. Also so in der Art, es ist mehr so eine Gruppendynamik oder sowas als ein rechtliches Problem, ne? Aber das Einführen einer Impfpflicht oder die Durchsetzung mit Sachen wie Beugehaft oder Schlagstöcke und Pfefferspray, dass das natürlich eine Büchse der Pandora wäre, die in dem Moment geöffnet wird und wo man nicht sicher sein kann, was zusammen mit dem Kram dann noch entfleucht, würde ich aber auch so sehen. Weil wenn man erstmal solche Regeln durchgesetzt hat, warum soll man die nicht auch noch an anderen Ecken an? Also sehe ich auch keinen Grund für sich, diesen Ärger ans Bein zu binden, eigentlich, ne, den das bringen wird. Also dafür ist es ja nicht nötig. Und mit ein bisschen Glück ist Omikron ja auch ja sozusagen dann die letzte Version oder so. Ne? Naja, und kommen wir jetzt zu unserer nicht oft stattfindenden, aber doch ab und zu stattfindenden Rubrik. Der Restler hat mal was Vernünftiges gesagt. Trommelwirbel. Die Restlerrampe. Nämlich Malusregelungen für Ungeimpfte, Fragezeichen. Als gelte nicht das Recht, sich ungesund zu verhalten zu dürfen und trotzdem Leistungen der Krankenkassen in Anspruch zu nehmen. Corona darf kein Einfallstor werden für eine zutiefst freiheitsfeindliche Bestrafungskultur im Gesundheitswesen. Ja. Sonderapplaus. Ja. Auch ein blindes Huhn findet man ein Korn, Georg. Ja. Und eure anderen Sachen hier mit Redefreiheit und so, das darf auch kein Einfallstor werden für zutiefst freiheitsfeindliche Bestrafungskultur im Twitter und Facebook und YouTube-Wesen. Muss ich da auch nochmal zu sagen. Ja, aber immer wenn er sowas sagt, dann denke ich kurz an so Beiträge wie den letztens über die CDU, den wir gesehen haben von ihm und dann weiß ich gleich wieder, ja, der Rest. Gilt dann nur, wenn es um was geht, was ihm wichtig ist. Gut möglich, ja. Ja, hier hat Korrektiv sich nochmal der Frage mit den Spätfolgen gewidmet, wo es ja irgendwie die Frage war, ob es jetzt irgendwie späte Erkenntnisse geben kann oder Langzeitfolgen. Naja, hier wird dann unterschieden zwischen Langzeit- und Spätfolgen und so. Und ich habe das jetzt nicht so hundertprozentig im Kopf, wie das da ist, aber auf jeden Fall haben sie ein paar Mal erwähnt, dass das unwahrscheinlich ist, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass das, ich glaube sogar geschrieben, dass das extrem unwahrscheinlich ist, dass es selten ist und so weiter. Aber das sind natürlich Ausdrücke, die wären vor 2 Jahren auch noch für die ganze Pandemie in Frage gekommen. Ne? Da war die ganze Pandemie noch unwahrscheinlich. Also das reicht irgendwie nicht, ne? Wenn sie Spätfolgen ausschließen wollen. Naja. Also unwahrscheinlich und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob Korrektiv das vielleicht behauptet hat, aber diese ganze Covid-19, und das wurde ja auch ständig vorgeworfen, dass das ja angeblich geplant sein soll, weil es halt irgendwelche Papiere gibt, wo ja so ein SARS-ähnlicher Coronavirus als mögliche Gefahr ja explizit benannt wird. Wir hatten ja auch dieses Ding vom Bundestag von 2013, war das, glaube ich, hatten wir ja auch damals in der Sendung ganz zu Anfang schon und lauter solche Dinge. Und auch hier der Herr mit seinen schwarzen Schweden hier, der Talib, der hat auch gesagt, das ist kein schwarzer Schwan. Das ist mit Ansage gekommen. Also, dass diese Coronaviren ein Problem sind, das ist lange bekannt gewesen. Also, da irgendwie zu sagen, das kam dann irgendwie aus dem Nichts oder so und hat uns alle überrascht, ist eigentlich Quatsch, weil das hat uns nicht überrascht. Also, im Endeffekt ist das wirklich eine Sache gewesen, die ganz viele Leute schon ganz lange auf dem Zettel hatten. Und das bringt ja dann auch wiederum diesen Stoff für alle möglichen anderen Leute dann zu sagen, so, ja, das war ja dann wahrscheinlich quasi alles auch geplant oder so, das war jetzt an der Reihe oder weiß ich nicht was. Oder kam nur ein paar Jahre zu früh oder so. Ja, also ist schon nicht so ganz so klar, wie es ist schon so. Und ich glaube schon, deswegen, dass das mit den Spätfolgen nichts wird, weil das ja auch schon mit den mit den Langzeitfolgen im Sinne von Immunität ja nichts bringt. Ne? Auch gut möglich. Mir ging es darum, dass wir es nicht genau wissen können oder wissen und auch nicht wissen können, eventuell. Also, weil es eben einfach noch nicht spät ist, sozusagen. Ja. Ne? Und noch keine lange Zeit vergangen ist eben. Die beste Zusammenfassung fand ich wirklich, Sie können uns versichern, dass es keine Langzeitfolgen gibt, aber Sie wissen nicht genau, wie lange der Impfstoff wirkt. Das reicht mir schon, um das, was korrekt ist. Ja, und nach 3 Tagen ist das im Körper abgebaut, aber es muss ein halbes Jahr wirken und darfst du vorher nicht boostern oder so. Ist auch komisch. Ne? Aber man muss ja auch nicht alles verstehen in Medizin. Ja, aber das Biologie kann aber, da will ich aber wiederum auch mal sagen, ne? Nur weil man jetzt solche Dinge vielleicht auf den ersten Blick für Laien keinen Sinn ergeben, heißt es jetzt aber noch lange nicht, dass es jetzt alles nur Quatsch ist. Ne? Also das möchte ich auch nochmal sagen. Nee, sag ich ja, Medizin und Biologie sind ja auch nicht so einfach, beziehungsweise sind ja auch nicht so eindeutig häufig in dem, was sie dann so für Ergebnisse bringen. Ne? Deswegen natürlich kann man das so ohne. Aus meiner Sicht scheint es ja schon so zu sein, dass sie jetzt mittlerweile, ja, das ist ja eigentlich ein Faktum, dass diese Impfung ja nicht lange wirkt, weil ansonsten würden wir jetzt nicht darüber reden, dass wir jetzt uns nach 5 Monaten oder was war das, was die EU da irgendwie aufgerufen hat? Oder waren es noch 9 Monate? Herr Drosten hat gesagt, die Impfung wirkt nicht Monate 4 oder 5 oder 6, sondern die wirkt, bis das Wetter schlechter wird. Hat das wirklich gesagt? Oder ist jetzt nur ja, das hat er im Podcast hat er das gesagt. Vor, weiß ich nicht, wie viele Wochen, ein paar Wochen. Ja, keine Ahnung, aber ich möchte auch mal wieder dran erinnern, wir hatten ja auch diesen Artikel, den ich danach auch nochmal wieder aus der Grube geholt habe, der jetzt auch wieder prophetisch hier ist, vom Nature-Magazin, wo sie da ganz viele Leute gefragt hatten, was ihre Prognosen sind. Und eine von den Prognosen war auf jeden Fall auch, wo ganz viele Leute gesagt haben, das wird wahrscheinlich so sein, dass die Impfungen halt jährlich dann angepasst werden müssen, so wie die Grippeimpfung halt. Ne? Ja, genau. Und das mag ja auch alles sein. Und das haben die ja dann sicherlich halt eben auch so gesagt, wie die Grippeimpfung ja jetzt auch, wo ja auch niemand über eine Grippeimpfpflicht spricht. Ja. Und übrigens auch im Gesundheitswesen, ne? Also mir ist das halt eben auch bekannt von Bekannten aus dem Gesundheitswesen, dass auch diese Grippeimpfung durchaus bei vielen Häusern auch schon verpflichtend war. Also dass da auch die Arbeitgeber halt gesagt haben, wenn du diese Grippeimpfung jährlich nicht machst, dann kannst du sie bei uns auch nicht pflegen. Was der Chris hier macht, das ist anekdotische Evidenz. Ja, insofern. Ja, kann sein, dass es bei insofern sind diese Sachen so jetzt halt auch nicht so wirklich so ganz so weit hergeholt. Aber auch das sind alles wieder Fälle, wo ich mir dann halt sage, warum soll man das dann jetzt nicht von Fall zu Fall halt so regeln und handhaben und die Leute mit Freiwilligkeit das dann halt eben unter sich halt eben klären? Ja, warum müssen wir uns da hinstellen und so tun, als wäre es jetzt für das Gemeinwohl? Ja, alles klar, Genosse Söder. Nötig, dass wir jetzt hier alle Leute wieder zu ihrem Glück zwingen, um die Spaltung vorzubeugen. Also. Ja, also klar, sicher ist ein soziales, sozial sicher sich ein einigermaßen interessantes Experiment, die Leute zu so einem Quatsch zu zwingen. Aber ja, ich glaube nicht, dass das irgendwie besonders schön wird. Ne? Und klar, Spaltung hin und her. Also bei sowas muss man vielleicht auch eher darauf achten, dass nicht so viel Gewalt passiert oder so. Weiß ich nicht. Könnte ich mir was vorstellen. Gewalt im Internet endlich verbieten. Nee, nicht im Internet. Nee, nicht im Internet. Aber irgendwelche Gewalt, irgendwelche, ne? Wo wird sich dann möglicherweise dann ja, was ist denn jetzt hier mit diesem Artikel von dir, Mama? Das hier ist, den kann man ja nicht mehr komplett lesen. Hat's ja, genau, den kann man leider nicht komplett lesen. Hier ging es ja auch darum, wie die sich verhalten angeblich. Und dass sie, ja, das hatte so in einem Tweet stand das auch so, von, dass sie die Straßen erobern würden oder so. Und ja, jetzt ich fand vor allen Dingen, sie jetzt von Dorf zu Dorf. Aus diesem Anleser, dass sie hier schreiben, die von Rechtsextremisten gesteuerte Bewegung der Corona-Leugner setzt nun auf Protest in Touchdown. Also schon alleine, das ist schon mal eine Tatsache. Ne? Also es gibt da Rechtsextremisten und die steuern die Bewegung, die es angeblich auch gibt, von den Corona-Leugnern, also Leuten, die sagen, dass es das Virus nicht gibt. Also das wären ja dann Corona-Leugner. Oder sind Corona-Leugner die Leute, die sagen, ja, dass die Maßnahmen falsch sind. Das sind die, die sagen, dass es das Virus nicht gibt. Andere ich Leute finde, Corona-Ketzer wäre, ja, wäre ehrlicher genau. Und passender. Ja. Genau. Ja. Rechtsextremisten. Und ja, wie wäre das denn mal, Herr Wehner, politischer Korrespondent in Berlin? Nennen Sie doch mal einen von den Rechtsextremisten mit Namen und ein paar Angehörige der Bewegung der Corona-Leugner. Oder ja, werden die dann jetzt hier in diesem Kram? Also, wie gesagt, ne, hier kommt jetzt irgendwas mit Reichsbürger. Also, dass der Reichsbürger bei irgendwelchen Demonstrationen war, ist ein Faktum, das ist klar. Aber auch an dieser Stelle wieder, das kann man aber nicht schließen dann daraus, dass jetzt Rechtsextremisten, wie auch immer, eine Bewegung steuern der Corona-Leugner. Also, tut mir leid, das ist aus meiner Sicht kein anständiger Journalismus. Das ist, ja, das ist Aufbau von einem Narrativ. Rechtsextremisten. Ja, wir sind sowieso alle nicht nur eins. So. Ich meine, ne, Väter und Söhne gleichzeitig oder so viele natürlich zum Beispiel. Ja. Aber wir sind eben nicht immer nur eine Rolle. So. Und warum sollte ich denn jetzt da, wenn ich gegen Corona demonstriere, dann plötzlich ein Reichsbürger sein? Selbst wenn ich das zu einem anderen Zeitpunkt bin. Also, ja, umgekehrt geht es eigentlich besser. Ne? Umgekehrt ist es wahrscheinlich dann so, dass halt diese Leute, die ja sowieso glauben, dass die Gewalt im Staat quasi illegitim ist, weil halt Reichsbürger-Ideen, ja, dass die natürlich an so eine Geschichte jetzt die auch unterstützen, ist, glaube ich, logisch. Ne? Aber umgekehrt wird da halt kein Schuh draus. Ne? Und auch gerade, wenn wir dann noch bei dem Thema Impfen halt eben sind, du hast so viele Leute und du hast die auch im Journalismus, die ihren Artikel beginnen mit "Ich bin geimpft, aber Impf Pflicht finde ich falsch aus Grund X, Y, Z. Ne? Also da geht es dann erst recht nicht mehr. Und ja, also das mag alles sein, ja, stimmt, dass es da Rechtsextreme gibt, will ich nicht, aber halt das so hier. Und klar, wahrscheinlich dieser Anleser, muss man natürlich auch nochmal fairerweise dazu sagen, dass ja diese, die Autoren von solchen Artikeln, diese Anleser halt selten selber schreiben, sondern dass sie halt aus der Redaktion halt kommen, genauso wie die Überschriften. Also da muss man mal so ein bisschen vorsichtig sein, den Leuten das jetzt selber vorzulesen, vorzuwerfen, wie das übertitelt wird. Oh, naja, zweiten Absatz wird er dann schon geschrieben haben, den Anleser vielleicht nicht unbedingt, aber ja, ab da, ne, die ganzen sind ja auch schon vor. Ja, aber es hat mit Artikel, die wir nicht komplett lesen können, das möchte ich einfach nochmal aus fairer Weise, weil ne, ich kann nicht anderen Leuten vorwerfen, dass sie das immer nur das Schlimmste sehen wollen und so und dann, ja. Ja, ich glaube, ich gebe keine Geld aus für die Frankfurter, als ich da überhaupt diese Seite nochmal geöffnet habe, war schon. Achso, das war ein anderer Artikel, okay. Es geht hier um Polen, glaube ich, ne? Das war, glaube ich, der Kommentar zu Polen, ja, ne? Ja, da geht es um das Verfassungsgericht sozusagen. Die EU ist ja der Meinung, dass da etwas nicht ganz sauber ist, weil die dann auch eine Kontrollkommission eingerichtet haben, um die Richter zu überprüfen, ob die irgendwelche alten Gesinnungen da vertreten oder so. Naja, auf jeden Fall hatte ja das polnische Verfassungsgericht letztens entschieden, dass ja sozusagen nicht das EU, die EU, sondern der polnische Staat das letzte Wort hat sozusagen, was da passiert. Und da weiß ich jetzt auch nicht, wie das bei uns ist. Hätte ich eigentlich gedacht, dass es bei uns auch so ist. Aber ich glaube, dass es eigentlich in je nach Politikbereich dann unterschiedlich ist. Weiß ich nicht ganz genau, aber er sagte eben hier, dass es jetzt auch natürlich irgendwie dass es jetzt auch komisch ist von der EU zu sagen, die Polen sollen jetzt eingreifen beim Verfassungsgericht, bei der Verfassungsgerichtsentscheidung, obwohl sie doch eigentlich ja damit erst recht ihre Abhängigkeit oder ne, ihre Beziehung da beweisen würden, ihre Eingriffsfähigkeit beim Verfassungsgericht, was sie ja eigentlich nicht sollen. Die sollen ja unabhängig sein vom Gericht. Also das ist natürlich widersinnig von der EU und das fand ich eigentlich ganz angemessen, der Kommentar. Denn so geht es dann irgendwie eigentlich auch nicht. Ne? Was wollen sie denn jetzt von Polen? Ja, außerdem sagen sie hier in diesem Kommentar, dass es quasi widersprüchlich ist, weil man jetzt im Endeffekt sich einmischen möchte in dieses Gericht und was man denen ja vorwirft, ist die Einmischung in das Gericht. Also, Man möchte jetzt im Prinzip das haben, was man den anderen vorwirft. Ja. Ja, und ich meine, klar, ja, oder sie verlangen von der Regierung da einzugreifen, obwohl sie Vergleiche, höre, bin ich immer so ein bisschen skeptisch, weil das erinnert mich immer so ein bisschen an so Sachen wie du willst den Leuten das Gendern verbieten, das ist ja verbieten dann von der Sprache, das ist ja Sprachpolizei oder so, ne? So ein bisschen cheeky Quatsch-Argument, aber also ich weiß nicht genau, wie valide das jetzt tatsächlich ist, aber ich finde tatsächlich auch eine relevante Frage, inwieweit jetzt die Entscheidungshoheit beim Staat oder bei der EU liegt. Und wenn ich mich erinnere, gab es doch vor einer Weile eine Entscheidung vom Verfassungsgericht, glaube ich, oder Bundesgerichtshof, bezüglich der Währung. Irgendwas war mit dem Euro oder so. Ich glaube, es ging um Verschuldung oder sowas. Und da hieß es eben, nee, das kann nicht die EU entscheiden, das müssen wir entscheiden. Das muss die Bundesbank entscheiden. Da haben sie sich so gestritten, das haben sie dann irgendwie mit einem Trick beiseite gelegt. Ich weiß nicht, Preis, vielleicht kannst du dich genauer erinnern, wie sie das dann beiseite gelegt haben, diesen Streit. Aber richtig geklärt war das nicht. Und die Frage der Entscheidungshoheit hat sich mir da auch nicht so richtig geklärt. Also ich finde auch nicht unbedingt, dass man alles nach oben geben muss an Brüssel. Und unsere Politiker sich dann auch eben entsprechend immer rausreden können mit, ja, es kommt eben von Brüssel so, müssen wir so machen, tut mir leid, tschüss. Ne? Ja, auch schon oft genug gehört. Ja. So viel zu Polen. In Hessen hat es einen historischen Verkauf gegeben. Zum ersten Mal haben wir aus uns dem Vermögen, praktisch beschlagnahmten Vermögen von Straftätern, gewonnene Bitcoins verkauft und andere Kryptowährungen. Das war wohl eine ganze Menge verschiedene. Und jetzt hat Hessen 100 Millionen Euro mehr. Also ich find's natürlich gut, organisiertes Verbrechen austrocknen ist auf jeden Fall eine gute Idee. Und ich finde es auch gut, dass, dass halt auch diese Wege beschritten werden, um die Leute halt um ihre zu Unrecht erworbenen Gewinne zu bringen. Und zeigt ja, dass zumindest wenn es um Geld geht, offensichtlich unser Staat in der Lage ist, auch mal irgendwie zeitnah zu reagieren. Und im Gegensatz zu der Tatsache oder zu dem Umstand, wenn du da irgendwelche Autos beschlagnahmst oder so, machst du mit dem Bitcoin dann nicht mehr. Wenn du Glück hast, wird sogar noch Plus. Und zumindest einen kleinen Inflationsausgleich wird es da schon geben. Ne? So ein Auto wird immer weniger wert. Ne? Hm. Ja, ich hoffe, das macht Schule, dass das halt auch. Ja, was haben die denn bisher damit gemacht? Ich weiß nicht, ob die das bisher, also sie haben hier sich, sie hat, das Land Hessen hat hier mit einer privaten Bank eine Partnerschaft gemacht in Frankfurt, die das dann vertickt haben, aber ich weiß nicht, wie das andere Bundesländer handeln. Das ist ja in Hessen jetzt sozusagen die erste Charge, die haben auch gesagt, es gab dafür kein Protokoll, keine Vorgaben, wir mussten den ganzen Vorgang praktisch von Grund auf designen. Mhm. Ja, ich meine, normalerweise verhökern die alles, was an Wert da ist. So. Ob das jetzt Papiere sind, Wertpapiere oder sowas oder so, ne? Hm. Ja, das war's schon. Ja. Millionen Euro. Ich möchte auch welche. Ich möchte auch mal 100 Millionen Euro haben. Der Cem Özdemir, die haben ja mit den Grünen. Du musst Verbrecher werden in Hessen. Was? Achso. Ja, vielleicht, ne? Hier, der Cem Özdemir hat angekündigt, dass sie doch Hanf großflächig anbauen wollen. Ich bin davon ausgegangen, dass sie das sehr restriktiv handhaben werden, wenn sie das überhaupt durchbekommen. Aber der Cem sieht das ganz positiv und meint, die Bauern freuen sich schon und so, seine Landwirte freuen sich bereits, seien bereit zum Anbau. Ja, ist ein recht kurzer Artikel, viel mehr gibt er da auch nicht her. Eben, er meint, man könnte großflächig und warten nur noch. Also genau, er hat noch gesagt, die CDU kann uns ja jetzt nicht mehr reinreden. Also, das ist natürlich irgendwie eine Form von Machtgebrauchsversprechen, sagen wir mal so. Naja, Bundesrat. Richtig, wo dann eben mal unterschlägt, dass dann der Bundesrat noch ist. Was soll das, ne? Also, es ist irgendwie auch nicht ganz ehrlich. Weil der Bundesrat ist ja nicht irgendwie, nicht ganz ehrlich wegzaubern oder so. Ja, der wird das wahrscheinlich eh stoppen. Ne? Also. Ich sehe das, wie gesagt, wenn dann sehr restriktiv über Zertifikate und spezielle Erlaubnisse und was weiß ich, Lizenzgebühren oder sowas, was dann eine Stadt zahlen muss. So alles richtig ablaufen. Das muss alles ordentlich sein und gemacht ganz genau seine Ordnung haben eben in Deutschland. Ja, was ich vor allen Dingen an diesem Artikel, was ich an diesem Artikel vor allen Dingen noch bemerkenswert fand, war: Niemand soll sich die Birne wegkiffen, sagt Cemetz zu mir, weil freue sich, dass der Irrsinn des Cannabisverbots endlich ende. Ja, dann liest du mal am Ende von dem ganzen Kram hier und dann haben wir hier irgendwie: Özdemir plant zudem strengere Vorgaben für Fertigprodukte. Deutschland ernährt sich insgesamt so ungesund, beklagt er im Zeitungsinterview. Mehr als 50% der Erwachsenen seien übergewichtig. Der Grund dafür sitzt für Zucker, Fett und Salz. Vor allem in Fertigprodukten, kündigt er an mit freiwilligen Selbstverpflichtung für die Industrie. Sei mit ihm jetzt Schluss. Alles also nur mit von anderen Worten, ja, Kiffen, so, das war total bescheuert, dass wir das problematisiert haben und so, weg mit dem Zucker, Salz, Fett, überall so viel. Die Zeit der Freiwilligkeit ist vorbei. Also die wollen da genau das Gleiche machen, was sie im Energiesektor machen. Das wird dazu führen, dass die Hersteller quasi im Regal das Essen hinstellen, was alle Leute kaufen, und dann fünfmal ein Light- oder reduziertes Produkt, was keiner kauft, aber was einfach ins Regal gestellt wird, um die Vorlagen zu erfüllen. Ne? Wunderbar. Ja, oder wir machen das anders. Die ganzen Cannabis-Dealer, die jetzt arbeitslos sind, die steigen jetzt auf Zucker und auf Zucker und Fett um. Ja. Genau, hey, die verkaufen dann Fertiggerichte aus dem Ausland. Hey du, willst du eine Pizza? Willst du einen kaufen? Nee, Ecstasy nicht dieses Wochenende. Bei denen kriegst du noch die echte Pferdelasagne. Genau. Das sind die blühenden Landschaften der Grünen. Ich bin gespannt, ob die das Versprechen besser halten können als der Kohl damals. Er hat das in dem Artikel auch als Nutz irgendwas beschrieben, wo ich denke, meinst du jetzt Nutzhanf oder meinst du jetzt Gras? Ne? Ja, du kannst ja sowohl als auch mit den, wenn du die Blüten abtrennst und den Rest irgendwie verarbeitest, kannst du ja alles Mögliche herstellen. Ja, ist alles eine Frage der Lizenzierung, der Zertifizierung, der Erlaubnis. Wahrscheinlich. Und der Finanzen wahrscheinlich auch. Ja, whatever, der Flug des Schmetterlings, was ist das denn? Ja, der Flug des Schmetterlings. Es geht um das James Webb Weltraumteleskop. Es ist ein sehr langlaufendes Projekt. Was es im Endeffekt tut, ist, etabliert ein langlaufendes Weltraumteleskop auf der sonnenabgewandten Seite der Erde, dass es besonders gut abgeschirmt ist und besonders viele gute Aufnahmen im Infrarot Bereich tätigen kann. Nice. Es ist eine neue Technologie, die besonders hochauflösend ist, und es ist ein besonders prestigeträchtiges Projekt, weil es ein sehr, sehr, sehr internationales Projekt ist. Unter anderem deswegen, weil es an einem Lagrange-Punkt stationiert ist. Das hat ganz interessante militärische Gründe. Es gibt ja Abkommen, wie der Weltraum genutzt werden darf im militärischen Sinne. Und die Lagrange-Punkte, das sind verschiedene Punkte, die es ermöglichen, dass man im Endeffekt eine Umlaufbahn erzeugt, die stationär ist. Dass man ohne viel Treibstoff immer am gleichen Punkt relativ zur Erde bleibt quasi. Und das hat natürlich militärisch sehr große Nutzungsmöglichkeiten. Und das ist jetzt ein Weltraumteleskop, was dort hochgeschossen wurde. Das ist sehr, sehr lange verzögert worden. Sollte eigentlich letzte Woche starten. Das ist ein etwas längerer Artikel, der letzte Woche in der Frankfurter Allgemeinen war, wo es zum eigentlichen Starttermin halt pompös dargestellt wurde. Kann ich als Leseempfehlung geben. Jetzt ist es tatsächlich gestern gestartet und beginnt jetzt seinen Flug bis zum Lagrange-Punkt, und dann bekommen wir bald wunderschöne neue Aufnahmen, die wirklich um Klassen besser sein werden als alles, was wir bis jetzt hatten mit dem Hubble-Teleskop und mit den ganzen anderen Teleskopen, die da draußen rumschwirren. Und ja, wollte ich fragen, das ist auch der Grund, warum man so Sachen wie dieses RSC nicht mehr aufbauen will und so, ne? Das lohnt sich ja, das Ding da macht viel bessere Bilder und so, ne? Nicht mehr aufbauen will, aber also der Punkt ist der, dass es gibt verschiedene Spektren. Wenn du möchtest, kannst du ein bisschen runterscrollen. Da ist nämlich eine Grafik, die das sogar zeigt. Es gibt ja verschiedene Spektren des Lichts, vom Ultravioletten bis ins Infrarotspektrum. Und verschiedene Weltraumteleskope richten das halt ab. Wenn du noch eine Grafik runter, ich glaube, da kommt das. Ja, genau. Da sieht man im Endeffekt, wenn man das gesamte Spektrum abdecken will, dann wäre es natürlich wunderbar, wenn man mehrere Satelliten hat, die das tun. Haben wir ja auch. Hubble zum Beispiel deckt ein ganz anderes Spektrum ab als das Webb-Teleskop. Dann haben wir noch ein Teleskop Herschel und wir hatten ein Teleskop Spitzer. Das hat ähnlich gearbeitet wie das Webb-Teleskop, aber sehr viel geringe Kapazität hat es. Das ist aber nicht mehr in Betrieb. Also wir haben jetzt im Endeffekt die Möglichkeit, einen Teil des Weltraums um uns herum fast in einem kompletten Lichtspektrum abzudecken. Das Arecibo, das ist deswegen besonders gewesen, weil es einen sehr, sehr großen Teil des Spektrums vom Boden aus überwachen konnte, was normalerweise sehr schwierig ist, weil die Atmosphäre sehr viel herausfiltert. Deswegen ja, es gilt so ein bisschen als Ersatz für das Arecibo, was ja eins der größten Observationszentren war weltweit, was ja leider kaputt gegangen ist letztes Jahr. Kann man ja anders sagen, ist einfach, ne, der Kran ist eingestürzt, der das Ding gehalten hat in der Mitte. Und ja. Ist hier jetzt das neue Ding schon mit drauf auf der Grafik? Webb ist das in der Mitte oben. Achso, der kommt hier. James Webb, genau. So, da sieht man, das ist halt das Infrarot. Deckt er ja das Infrarotspektrum ab, wo dann auch das CO2-Loch passiert, wo dann auch das die CO2. Ja, es ist jetzt kein Erdobservationssatellit. Ne? Es geht um Weltraumobservation. Und die meisten Bilder, die wir kennen aus den Nachrichten, aus dem Fernsehen, vom Weltraum, das sind alles in irgendeiner Form Extrapolationen von Infrarotbildern. Darum ist Infrarot so wichtig für uns, weil wir damit sehr weit gucken können und sehr hochauflösend sehr weit gucken können. Ja, da wollen sie bestimmt auch viel mit analysieren. Das hat ja angeblich auch was mit den sich entfernenden Massen zu tun, dass das rot ist, ne? Oder rot erscheint. Ja, also es ist kein Wetterkontrollsatellit, nein. Nee, das ist da, auch da, sagen, ja. Ja, dafür wäre es auch zu weit von der Erde weg. Ja. Nee, man könnte natürlich mal, man könnte ja versuchen, auch auf diese Art irgendwie zu messen, sich was verändert oder so in dem Spektrum. Aber ja, das machen die schon mit anderen Satelliten, das stimmt schon. A mass of human brain cells in a petri dish. Ja. A mass of human brain cells in a petri dish has been thought to play Pong. Also man hat aus Stammzellen Hirnzellen gezüchtet, hat diese dann praktisch an eine simulierte Version von Pong angeschlossen. Und siehe da, diese Zellen haben gelernt, das Spiel zu spielen. Und das in einer deutlich schnelleren Zeit, als man das erwartet hätte. Schlecht. Also es spielt nur eine sehr einfache Version von Pong, wie man hier auch in den Bildern sieht. Einfach nur den Ball im Spiel halten mit der gegenüberliegenden Wand. Ja, aber beeindruckend, dass man... Also ich habe immer noch nicht technisch genau verstanden, wie es funktioniert. Aber es hat mit den Ladungen, halt, die zwischen den Zellen halt hin und her fließen, zu tun und darüber... Nimmt praktisch dieser Zellhaufen wahr, wo der Ball ist, wo das Paddle ist und lernt halt, hat durch Spielen vor allem gelernt, also wie eine KI gelernt, was es machen muss. Ich habe mal so ein Ding vom MIT gesehen, ja, es war so eine Art Gitternetz, Drahtnetz oder so, das zog sich zusammen sozusagen, nachdem du die Spannung und so weiter verändert hast. Das heißt, du konntest da so eine Art künstlichen Muskel draus machen. Und das wäre ja vielleicht nicht schlecht, wenn man hier da den Pong bewegen will, den Punkt, den man da hat. Aber zum Auslesen braucht man natürlich dann noch mehr Sachen. Ist schon klar. Also das sind menschliche Stammzellen, die auf einem mikroelektrischen Array in Gehirnzellen gewachsen sind. Elektrische Signale werden dann also das Array gesendet, um ihnen mitzuteilen, wo sich der Ball befindet. Wenn sich zum Beispiel Elektroden rechts von einem Cluster, feuern, wissen die Gehirnzellen, dass sich der Ball links von ihnen befindet. Der Abstand des Signals gibt den Zellen Auskunft über die Frequenz, wie beim echten Pong. Kann sich das Paddle nur nach rechts und links bewegen. Und wie beim echten Spiel besteht das Ziel darin, den Schläger in die Laufbahn des Pralles zu bringen. Also, das ist hier der Elon Musk hat doch da so ein Schwein, das Schweinegehirn am Computer angeschlossen. Und dann zumindest das auch auslesen oder so, ob jetzt das rechte oder das linke Bein als nächstes dran ist oder so. Das haben sie schon einigermaßen hingekriegt, ja. Also man hat praktisch dem Zellhaufen ein Erfolgssignal dann auch zurückgegeben. Mhm. Also wenn der Ball getroffen wurde mit dem Paddle, hat er ein bisschen eine Strombelohnung. Ja, genau. Ja, wie beim Milgram-Experiment. Eine schöne Strombelohnung. Aber super. Dann ist halt die Frage, wie groß dürfen Zellhaufen sein, bevor sie denkende Wesen sind und so. Da sind wir dann wieder an einem Punkt, wo es tief in die philosophischen Geschichten geht. Ich weiß nicht, genau. Also so tief ist es nicht. Die machen doch aus 30, 40 Jahre alten Stammzellen, machen sie doch immer wieder, replizieren sie dann immer wieder, machen dann da verschiedene Medikamente auch und so weiter. Es kommt halt einfach. Züchterei ist vielleicht nicht so schlimm. Es kommt eigentlich einfach nur bei Bewusstsein drauf an, wie die Struktur der Materie ist. So, und das ist alles. Also von daher, das ist ewig weit weg bis zum Punkt, wo es ein Bewusstsein hat. So. Also, nee. Aber es kann Pong spielen. Ja und? Genau. Träume. Du weißt, dass es selbst existiert sind. Ich meine, guck mal, das, was du hier hast, ist halt so eine simple Intelligenz. Okay, so, die hat Ziele und die verfolgt sie und macht sie. Okay, so, da kannst du allein da schon von Bewusstsein, kannst du da noch nicht reden. Okay, so, weil was du halt dafür bräuchtest, ein Bewusstsein ist ja eigentlich auch nur evolutionsbiologisch daraus entstanden, dass man halt den Druck hatte, verschiedene Sachen zu machen zu müssen, ja, zum Überleben und das alles separat noch anpassen, weißt du? So, und da hast du noch da noch keine großen Durchbrüche in dem Bereich. So, dass das Ding Pong spielen kann. Weißt du, das Ding ist halt, man muss aufpassen mit so. Du meinst, wenn das Ding Contra spielen kann oder sowas? Ich meine damit, selber lernen könnte, das andere zu spielen. Nicht zwangsläufig allein das könnte es ja durchaus. Das Ding ist nur, wir könnten ein Computersystem machen, was alle diese Sachen lernen kann, aber das eigentliche Wunder ist, dass der Mensch das in seinem Gehirn, in seinem Netzwerk so hinbekommt und das viel energieeffizienter und kleiner ist als diese Computersysteme, weißt du? So, weil dieses Ding, cool, kann Pong spielen, schick, ja, super, ist technologisch, ist das richtig nice, aber bewusstseinsmäßiges Zeug, das ist ein sehr großes Stückchen. Morgen kommt Putin dann, unseres kann Tetris spielen. Ja. Und dann Schach. Es sind unterhaltsame Spielereien, so, weißt du, so Stechereien mit einem Stock im Schlamm, weißt du, so, das ist das, was das ist, so auf der Ebene von Evolution, Entwicklung und so. Das ist gar nichts. Aber es kann Pong spielen. Wie oft willst du das sagen, Digga? Ja, das ist quasi hier. Mutiger fragt die wichtigste Frage: But can it play Crisis? Ja, es ist ein Crisis-Actor, oder wie? Einfach Doom auf so einem neuronalen Netz spielen. Ja, jetzt müssen wir ich habe was gesehen über Ratten, das habe ich nicht eingereicht. Über Ratten, die haben sie auf so einen Ball praktisch gestellt, vor einen großen Monitor und haben ihnen dann Doom gezeigt. Und die sind dann durch die Korridore gelaufen. Auf dem Ball halt simuliert, die Bewegung. Jetzt bringen sie ihn gerade bei, auf die Gegner zu schießen. Nice. Und dann gehen sie in ihre Mäuseschule und ballern alles ab, weil so funktioniert. Der nächste Krieg wird mit Ratten geführt. Ja. Das Gewehr kannst du dem Affen geben. Oder wir schicken Roboter auf den Mond und die Ratten steuern die dann. Und so entscheiden wir den nächsten Konflikt. Weißt du was? Hamster bestimmen. Hamster sind die besseren Ratten. Ich schicke nur Affen ins Weltall. Minsk und Bo und Minsk. Ja, zu den Pong-spielenden Zellen müssen wir dann noch Also sprach Zarathustra abspielen, das Lied hier von das wäre eigentlich 2001 Space Odyssey. Auch so die Anspielung mit dem Stock im Schlamm rumbuddeln, das ist das. Da ist kein so großer Monolith. Weißt du, stell dir vor, da ist so ein großer Monolith und der zeigt dir einfach, wie man Pong spielt und alle Rassen. Nee, stell dir vor, auf dem Monolith läuft mit dem Monolithen Pong, ja. Ich wollte gerade sagen. Oder dafür der, Pong, der Monolith ist der Schläger. Ja. Und dann kommt so eine riesige Kugel an. Was machst du dann, wenn du keine Hirnzellen hast? Ich muss mich hier von eurer Affenbande hier distanzieren, okay? So, ich kapsel mich ab in den Weltraum. Ja. Braucht man Gehirnzellen für Bewusstsein? Reichen nicht Zellen einfach? Nein. Er hat eine Amöbe schon mal ein Philosophiebuch geschrieben, Mammon. Weißt du's? Also, was ich bin ziemlich sicher. Nur weil ich nicht schreiben kann. Es gibt in der Wissenschaft so in neuronalen Wissenschaften halt so den Begriff von Computanium, okay? So, und Computanium ist eigentlich ein Element, ja, nicht im Periodensystem, sondern so als Element, was in der Lage ist, logische Verbindungen, sagen wir so, modellieren zu können. Also ein logisches Und oder wenn dann so Zeug, weißt du, ein Nicht, ja. So, und das kannst du entweder analog machen, so mit Rädchen, die irgendwas repräsentieren, so, oder halt digital, ja. Und du könntest halt, ja, dann planetar gesehen, wenn du genug Energie dafür hättest, ja, dann aus fucking Hebeln könntest du dann sowas machen oder aus irgendwie Wasser könntest du ein neuronales Netz versuchen zu bauen. Das wäre jetzt nicht wirklich sinnvoll, so, aber es muss nicht aber mal. Das ist eine Art Unobtainium, das gibt es jetzt nicht, ja? Ja, nein, das ist kein separater Stoff, das ist eine Klasse an Stoffen, die du verwenden kannst, um ein und oder, halt so diese Logic Gates zu modellieren, ja? So, du könntest Schlamm und Wasser verwenden oder irgendwie Holz, Zeug halt zu nutzen, ja? Halbleiter aus, nee. Also du, ich verstehe nicht, was er will. Was ich auch sagen will, Stahl. Holz und Wasser. Holz und Schlamm sein. Holz und Schlamm, sorry. Digga, was ich auch sagen will, ist, dass du für ein neuronales Netz brauchst nicht unbedingt organische Zellen. Leute. Wir sind aber auch gerade erst am Anfang der Stunde. Das dauert noch ein bisschen. Logik, ich muss mir heute noch eine Logikbrücke bauen, ja, lass mal Feierabend machen hier. Wie oft muss ich zum Holzhacken in den Wald gehen, um mir ein neuronales Netzwerk zu bauen? Wie viele Logikbrücken brauche ich, um ein OPEX zum Ende zu bringen? Holz und Schlamm. Und denkt dran, wenn ihr in den Wald geht und seht da Pilze sind auch neuronale Netzwerke, behandelt die gut. Oh ja. Wünscht Ihnen schöne Weihnachten und denkt immer dran, dass wir euch zu einem sehr seltsamen Zeitpunkt in unserem Leben kennengelernt haben. Und auch daran, ihr müsst nicht organisch sein, um Bewusstsein zu entwickeln. Okay? Punkt zu spielen. Hört nicht auf den OPEX. Also, fördert Wasserfreiheit, die erschwert, was ihr schadet. Hört nicht auf die organische Propaganda hier. Wie ist das? Reden wir auch Silvester ein bisschen, oder wie ist das? Machen wir Silvester. Silvester. Kulturmarxismus? Das ist nicht unser Tag. Ja. Wir sind am zweiten wieder da. Ja, über 7 Logikbrücken müsst ihr gehen. Muss gehen, genau. 7 dunkle Jahre Corona überstehen. Oh nein, nicht 7, ey. Werbung. Bei der Bahn hatten sie mit 5 geplant, habe ich gehört. Werbung für Inzeltum sollte verboten werden und lasst euch nicht kollektivieren. Und, aber lasst euch nicht sein, ne? Hirschquelle ist ein Muss. Und nichts mit Kulturmarkt.